Jetzt dürfte alles laufen. Wir haben den 17.03.2022, den Tag, den es tatsächlich noch gibt, dass wir das noch erleben hier. Ja. Und wir begrüßen heute live im Chat Andy Handicap, Bjarne, die Skywalkers, Dr. Ringding, Philia Noctis, Philia Noctis, Philia Noctis, Gleiter 74, Grelli, Hoja Haha, den Interceptor natürlich, Lucky Joe 2211, Mandau Beach, Magnelix, Maribi, Mika, Sorglos 02 und den Stellinger. Herzlich willkommen. Wird doch noch eine Menge geworden, dann sind ja nochmal 16 Zuhörer. Mensch, ja, manchmal lohnt sich das, wenn man nicht ganz so pünktlich wie die Maurers ist, sondern einfach eine Minute Reserve gibt. Ne? Die ja, heute kamen sie alle spät an, das ist mir schon aufgefallen. Die obligatorische ja. Warteminute, ne? Schweigeminute oder was auch immer. Ne? Ja, es ist ja sowieso, also man merkt so, ich habe das Gefühl, wir haben kein Sommerloch, kein Winterloch, wir haben so ein Februar-März-Loch. Wir haben nämlich auch exakt 0 Postkarten bekommen. Ja, das ist ungewöhnlich, ne? Ich erwarte jetzt betretenes Schweigen im Chat und überall. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die uns schreiben wollten, über die Kescher-Reisen in die Ukraine gefahren wären, aber leider. Vielleicht sind sie ja rübergefahren, ja. Ja, ich glaube nicht, irgendwie. Aber gut, also die Postkarten kommen anscheinend wohl nicht mehr an oder sie werden allgemein im Ostblock abgefangen. Ja, ja, Dr. Ringding schreibt gerade, sie sagt, er geht am Samstag in Urlaub. Na, dann warten wir mal ab. Ja, Mika schreibt auch, Postkarten gibt es nur im Urlaub. Das ist ja auch eigentlich richtig, ne? Ja, um Gottes Willen. Also fiel mir nur auf, dass das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir gar keine hatten. Auch bei den Kommentaren war das, hatten wir Interceptor, Philia Noctis, Stellinger, Anonymous und Big Lebowski. Also auch in sehr engen Grenzen. Es ging einmal um die Beschränkung. Ach so, ja, dass das ganz gut. Es wurde ganz gut aufgenommen, dass wir uns jetzt so ein bisschen Twitter, Telegram, TikTok. Genau. Ja, und TikTok ist sogar noch nur so ein Experimentalkanal im Moment noch. Also Twitter, Telegram, das ist das, wo wir uns rumtreiben. Man kann auch noch Facebook und hast alles nicht gesehen, bespielen, aber es ist irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ist wieder zu viel, ja. Ja, ich sehe auch nicht, ich will nicht weder berühmt werden, noch werde ich das irgendwie zu Geld machen wollen. Also muss Twitter, Telegram, das muss reichen und ab und zu mal TikTok-Filmchen. Ich ärgere mich, dass ich bei TikTok gestern nicht aufgenommen habe, einfach mal so aus, also ich denke immer, bei TikTok musst du was aufnehmen, wenn du weißt, okay, hier lohnt sich wirklich auch nicht nur ein Foto, ich muss ein Bild her oder einen Film her. Und gestern bin ich über einen Bach gesprungen oder ich habe es versucht. Also ich bin angekommen auf der anderen Seite, aber ich habe dann irgendwie, ich bin beim Absprung hängen. Oh, jetzt bist du weg. Was? Jetzt beim Absprung bin ich und dann war weg. Also beim Absprung bin ich hängen geblieben irgendwie. Und da konnte ich nicht richtig Schwung holen und bin auf der anderen Seite angekommen, halt mich an so einem Ast fest und der bricht. Naja. Ah. Ja, dann war der Schuh nass. Ne? Also das hätte für TikTok gereicht, aber das weiß man ja vorher nicht. Ne? Ja, so kann man sehr elegant machen. Rollspielkeller hat mir mal gezeigt, wie man das mit dem Stock macht, indem man über einen Bach springt. Ja, ich erinnere mich an die Geschichte. Ja, genau, und der dann durchgebrochen ist, aber er war ein bisschen mehr als nur der Fuß nass. Muss ich immer wieder dran denken, werde ich, glaube ich, nie vergessen, wird er auch nie vergessen. Naja. Ja, genau. Wie wenn man so Film im dritten Arm, ach, leider gibt es genug Möglichkeiten, wo man das festschneiden könnte. Also die Beschränkung wurde jedenfalls ganz gut aufgenommen, da hatte kaum einer ein Problem mit. Ist ja auch nicht so. Also ne, man hat ja einen Telegram-Kanal, der läuft eigentlich immer noch sehr gut. Twitter ist auch immer okay und damit sind wir ja erreichbar, das ist ja kein Problem. Und ansonsten gibt es ja auch noch die Homepage, wo man uns dann kontaktieren kann, wie auch immer. Genau, da kommt auch aber zu ein Artikel. Genau wie die Zeitangaben, nämlich bei Labs wurde das schön von Sorglos, glaube ich, beschrieben. Hat ja doch den einen oder anderen interessiert, auch in den Kommentaren. Dann habe ich auch Tipps zu Prag bekommen über die Kommentare. Aber ich habe so das Gefühl, da hat man mir nicht ganz richtig zugehört. Aber kommen wir auch dazu. Und dann auch nochmal ein Hinweis auf bewusste Sofa-Labs. Stimmt, wo man 99 Kilometer Abstand eingestellt hat. Das hatten wir aber schon mal, glaube ich. Ne? Ja, hatte ich auch schon von gehört. Wurde in den Kommentaren auch nochmal erwähnt. Ja, verstehe ich auch nicht immer. Was möchte der Herr Poilettentapir? Sein Gain, bitte. Ja, ich habe das Mikro jetzt mal ein bisschen dichter rangedrückt. Vielleicht war ich etwas zu leise. Ne? Ach, alles Weicheier. Guck mal, Graf Zahler hat es diesmal auch gefunden. So, dann sind wir mit den Kommentaren auch schon durch. Waren ja diesmal wirklich überschaubar. Ja, sehr wenig Kommentare, klar, keine Postkarten, hatten wir gesagt. Events. Dann müssen wir natürlich, wir müssen erstmal noch drauf hinweisen, wenn unser Schreiberling schon einen eigenen Podcast wieder aufmacht, 9. Eigenen ist falsch, er hat ja schon welche gehabt, aber 9, dann müssen wir den natürlich auch erwähnen. Agenda Nocte, verlinken wir. Genau. Ist, glaube ich, das Einzige. Findet ihr sowieso alles unter podential.de, podential.de. Da ist der Startpunkt, da findet man dann alle seine Podcasts und Agenda Nocte ist ein ganz neuer. Ich habe auch mal reingehört, muss ich sagen. Der letzte hörte sich so ein bisschen an wie so ein, also da muss ich sagen, Interceptor, dein Kumpel, muss sich ein bisschen bremsen, das hört sich an wie ein Werbepodcast für seine komische Coin, die er da hat. Für seine Bitcoin, diese Bitcoin-Variante, die er da benutzt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat es nicht gerade, also ich weiß nicht, das hatte ich das Gefühl, ist bei ihm gar nicht so angekommen, aber hört euch die Folge selber nochmal an, dann merkt ihr vielleicht am Ende, ihr redet die ganze Zeit über Kryptowährung, aber setzt mal das Wort Kryptowährung durch Kettenbrief, dann merkt ihr vielleicht, was so eine Kryptowährung eigentlich nicht nur ist. Nichts anderes ist das nämlich. Die funktioniert nur auf Kettenbriefbasis. Wenn da keiner mehr mitmacht, ist die auch nichts mehr wert. So einfach ist der Schrott. Naja. Auf jeden Fall lohnt sich mal reinzuhören. Genau, du musst den lobend erwähnen, weil wenn du dir nämlich gefällt, der Podcast, dann darfst du da nämlich immer schön mitschreiben. Dann werden nämlich die Rollen getauscht. Ja, das fehlt mir noch, ja. Na, er hat ja auch in den Kommentaren erwartet, dass man, seine erste Folge ging es ja um Social Media und er hat es nicht verstanden, warum so viele da so viel posten oder sich da so öffentlich geben. Also ich kann das für meinen Teil sogar hier beantworten, das ist ja gehört ja zu uns hier zum Podcast auch dazu. Solange es irgendwie interessiert, mache ich es. Also ich sehe da auch keinen rechten Sinn drin, aber ich merke ja, dass manche Leute das wirklich interessiert. Und warum soll ich es da nicht machen? Damals bei meinen YouTube-Filmchen hat mir mal einer erklärt, warum er die immer guckt. Er sagt, sie waren beide so ein bisschen dicker und ein bisschen gemütlich. Also sie hatten einfach keinen Bock, sich zu bewegen. Und die waren immer ganz froh, wenn ein neuer Film kam, weil da haben sie ihn geguckt und am Ende haben sie gedacht, ach komm, wir gehen auch nochmal raus. Ja, auch nicht schlecht. Hätte mir noch gefehlt, dass sie erwarten, dass du das als VR-Variante aufnimmst, dass sie sich auch nochmal ein bisschen umgucken können. Oder? Nee. Also darum ging es nicht. Aber das war der Antrieb zu sagen, komm, wir gehen auch nochmal los. Ja. Und da dachte ich mir, alleine dafür, für dieses eine Pärchen, hat sich das schon gelohnt, damals diese Filmchen zu machen. Also war für mich immer so der Grund. Ja, ich wollte sagen, im Endeffekt, es gibt ja immer so viele Gründe, wo man auch sagt, Mensch, also gerade was das Social Media angeht, ich habe eine Zeit lang immer mein Laufen getrackt, damit ich jetzt ein Jahr später daran erinnert werde, dass ich den Arsch mal wieder hochkriege und an die Zeiten rankomme. Ja, genau. Ja. In Facebook mache ich das auch immer. Alleine wegen dieser beknackten Funktion vor einem Jahr oder wieder heute vor X Jahren. Genau. Allein deswegen, ja. Das war der einzige Grund, Facebook noch zu benutzen. Das ist tatsächlich bei mir auch der einzige Grund, warum ich das eine Zeit lang noch benutzt habe. Jetzt mache ich es wieder mehr, weil ich dann, gerade was das Laufen angeht, da einfach mal eine Chronologie haben will über die Jahre, um zu gucken, wo stehst du, bist du besser geworden. Ne? Also von daher gibt so viele Wege, warum das durchaus sinnvoll sein kann und keinen interessiert. Ja, sinnvoll vielleicht noch nicht mal, aber es ergibt für einen selber irgendeinen Sinn. Für einen selber, genau. Ja, für einen selbst ist sinnvoll, genau. Andere interessiert es halt nicht. Ne? Und was wir vorhin angesprochen haben, nochmal jetzt, um das zu Ende zu bringen, in eigener Sache. Also YouTube lassen wir auf Standby, falls wir nochmal irgendwann was machen, ist aber eher unwahrscheinlich. Filmdrehen dauert einfach zu lange und Holger ist auch noch nicht wieder da. Aber den können wir zur Not, könnt ihr auf uns reiten. Da müssen wir mit ihm drüber sprechen. Das kriegen wir schon noch hin. Grüße an dieser Stelle. Wieder hoch, zur Not. Dann Instagram bleibe ich auf Standby, da habe ich keine Lust. Das ist mir einfach zu aufwendig, weil Bilder kann ich auf Twitter auch raushauen. Facebook ist ebenso, da werden wir die Links auf unserem Blog, wenn was Neues ist, zwar reinpacken, das war's aber auch. Ja. Und ansonsten Twitter, Telegram, TikTok, wie wir schon gesagt haben. Genau. So, dann haben wir das alles jetzt mal durch. Sehr schön. Genau. Dann kommen wir zu Events, genau. Da ist ja mehr Absage als Zusage quasi. Ne? Ja. Was aber natürlich ungewöhnlich ist. Wir durften es ja verkünden letztes Mal, dass der Event am Meer nicht mehr stattfindet, leider. Genau, dazu gibt es von Ferrari Girl nochmal einen eine etwas längere Ausführung, warum das dazu gekommen ist. Das ist wirklich sehr lesenswert und das ergibt alles dann auch irgendwie noch mehr Sinn, als es vorher schon ergeben hat für uns. Ja, auf jeden Fall. Dass sie da wirklich quasi wieder bei, nicht bei Null, sondern bei minus 20 angefangen haben, weil die Kontakte gar nicht mehr da waren, weil die Leute in den zuständigen Behörden andere waren und. Also wirklich. Ja, manche Sachen, die man auch gar nicht so sich, das hätte man sich gar nicht ausdenken können. Also, ja, genau. Ich fand das wirklich interessant. Ich habe gedacht, tatsächlich, da stehst du dann wirklich nach 4 Jahren Planung quasi wieder noch weiter vor 2018, als du begonnen hast. Und es ist also wirklich nachvollziehbar. Lest es euch durch. Sehr lesenswert und sehr informativ. Sag mal, habe ich eigentlich ein Echo bei dir? Weiß ich nicht. Ich höre mich ab und zu selber. Nee, dann ist das nur bei mir. Dann ist das. Nee, also ich höre dich nicht. Und ich höre auch selbst mich nicht doppelt. Also von daher, Hauptsache, wir haben es nicht auf der Aufnahme, deswegen frage ich nur. Nee, dann ist das okay. Dann sind wir dann doch wieder mal richtig DSM 2,5. Das wäre auch nicht schlecht. Ne? Ja, auch nicht schlimm, stimmt. Da müssen die Leute durch. Ne? Dann haben wir als nächste Eventgeschichte. Was kennt, kommt jemand zum Giga zur Zeche Zollverein in Essen? Fragt Felix Noctis gerade. Ja, das überlege ich auch immer noch. Das ist noch so lange hin, da bin ich noch gar nicht. Ist das nicht irgendwie im Spätsommer? Ja, ich meine auch irgendwann. Ich hatte mir die alle mal angeguckt, die Mega-Events. September ist es genau. Und hatte die alle für mich abgehakt, weil das alles irgendwie zu weit oder passte nicht oder was auch immer war. Außer Prag, das einfach, weil wir das auch dann besichtigen. Wir haben ja 2 Tage dazugenommen. Mhm. Und auch wenn Eurowings scheiße ist, und statt Direktflug mit 1 Stunde Flugzeit mal eben einen 6 Stunden Flug mit Umsteigen in Düsseldorf gemacht hat. Und wir kommen auch nicht um 13 Uhr an, sondern um 20 Uhr. Vielen Dank auch Eurowings-Wichser. Haben wir trotzdem dann da 4 Tage vor Ort, sodass wir auch ein bisschen uns die Stadt angucken können. Ja, und ihr wart ja auch schon mal in Prag, glaube ich, ne? Ja, das war fast 30 Jahre her. Deswegen ist das so eine Art... Was schon so historische Reise, dass man sich das jetzt nochmal anguckt. Weißt du, damals mussten wir noch um Tankgutscheine kämpfen und die wollten uns mit dem Motorrad erst gar nicht reinlassen, weil damals war gerade, dass du überhaupt mit dem Ausweis rein durftest und so. Also das war wirklich sehr frisch nach Öffnung. Ich wollte sagen, das war ja frisch nach Fall der ganzen eisernen Vorhänge und so. Ja. Ja, okay. Da ist Heike noch durch die Stadt gelaufen, um in irgendwelchen Kellern gegen Bargeld Tankgutscheine zu kaufen, während ich am Motorrad bleiben musste, weil da Gepäck dran hing. Also, war schon... Das wird sich wahrscheinlich kaum geändert haben. Ja, aber ich würde sie nicht alleine bei heute loslaufen lassen. Ja, das stimmt. Also unabhängig davon, ob es jetzt in Prag ist, das kannst du hier genauso wenig machen. Ja. Ne? Nein, also das bin ich gespannt drauf. Die anderen gucken wir mal. Giga, eins nach dem anderen mal angucken, wie es so laufen wird. Ja, man sieht ja auch so, dass so langsam so ein paar Events, auch so normale Events wieder rauskommen jetzt. Ich habe heute auch 4 oder 5 gesehen in meinem Pocket Query. Genau. Also da werde ich auch überlegen, wo wir da vielleicht mal aufschlagen. Haue ich das auch irgendwie raus bei Twitter oder so. Und man kann es dann ja immer in unserem Kalender auch verfolgen. Ich brauche mal, also wenn ich die wirklich mitmache, dann trage ich sie auch im Kalender ein. Das mache ich genauso. Ja. Also bei uns auf dem Kalender einfach mal ein bisschen drauf gucken. Ja. Dann sieht man, wenn jemand zum Event geht, kann er da gucken, ob wir auch kommen und sich überlegen, ob er wirklich noch hin will. Genau. Oder das lieber sich erspart. Genau. Ja, dann ebenfalls abgesagt ist die Nordseetaufe. Ja. Und quasi. Mit noch mehr Text fast. Genau, mit quasi für immer sozusagen. Ne? Ja, viel Gejammer. Er hat einfach keine Lust mehr, das kann ich auch verstehen. Ja, ich kann es vom Ansatz her auch verstehen. Ich kann auch verstehen, dass er sagt, Nordfriesland tut ihm in der dunklen Jahreszeit nicht gut. Ich habe ja mal in Nordfriesland meinen Arbeitgeber gehabt und durfte da auch ab und zu mal hinfahren. Und ich war immer in der dunklen Jahreszeit da. Und ich muss sagen, Nordfriesland in der dunklen Jahreshälfte ist einfach scheiße. Also das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Naja, jetzt im Homeoffice in Kroatien zu machen, klingt für mich allerdings auch sehr seltsam. Ja, also es ist gut. Im Endeffekt so, es war Zeit wahrscheinlich zu sagen, es wird eingestampft. Ja, ich glaube, es ist auch einfach durch. Also ich selber war ja auch die ersten 3, 4 mit. Dann war es auch einfach, also nicht, dass ich sie schlecht fand, sondern einfach, dann war es durch. Da so viel bietet dann Nordfriesland auch nicht, als dass ich da unbedingt hin muss. Ich glaube auch, mittlerweile waren noch irgendwie alle Inseln und Halligen fast durchgefahren. Ne? Ja, also da, schon doppelt und dreifach eben. Das war für mich auch. Also Nordseetaufe, er bietet das an, dass andere das machen können. Er würde den Kontakt zu Heini erstellen. Fazit, das wird es nicht mehr geben. Das ist wie immer, alle reden und vielleicht wird es noch einmal von irgendwem anders gemacht und dann wird das versterben, da kann man jetzt schon drauf wetten. Das ist so, also gar nicht böse gemeint, sondern das ist einfach, das sind nur mal Realitäten. Genau, ich wollte sagen, das ist so irgendwie, wie wir können Freunde bleiben. Ne? Ja, genau. Ja, ist richtig. Dann hatten wir ja, Event am 22.02.22 in Hamburg im Grünen Forum. Wir werden das dann auch verlinken. Ach, das, jetzt weiß ich wieder, das war die Geschichte mit dem Vergleich zum Nachbarland, ja, genau. Ja, da hat eine also rumgejammert, sie wollte in Hamburg ein Event machen und dann gab es da halt Vorschriften und sie war nun der Meinung, ja, aber in Dänemark ist alles ganz anders, ach, wie überraschend. Dann war in Nordrhein-Westfalen auch alles ganz anders, ach, wie überraschend. Also die hat da wirklich rumgejammert ohne Ende und dann haben alle versucht, irgendwie ihr zu helfen und zu machen und zu tun. Sie hat dann die Events wohl am Ende wohl doch noch durchgekriegt, habe ich gelesen. Ist dann aber nicht erschienen. Das ist auch das Beste, ey. Da war auch so Sachen drin, wie sie schreibt, ja, da sagt die Gemeinde, ich müsste dann selber als Veranstalter auch zum Test. Ja, da habe ich doch überhaupt keine Zeit zu, wo ich so dachte, sag mal, wie dämlich kann man eigentlich sein. Also sorry, Mädel, aber ja, dann lass es mit dem Event, wenn du dir, also ich, wirklich, wir haben Covid, eine tödliche Krankheit, ob man das nun schlimm findet oder nicht, aber sie ist erstmal da und es gibt Vorschriften dazu. Und sie, ihr größtes Problem ist, ja, wenn sie keine Zeit, sie hat keine Zeit für einen Test, dafür reicht ihre Zeit nicht. Ja, dann soll sie, warum macht sie denn überhaupt ein Event? Aber sie hat attended. Sie hat attended. Ja, aber sie war, soweit ich weiß, nicht da. Nein, der Stellinger schreibt ja auch gerade, sie war nur online dabei. Ja, per Handy irgendwie. Ja. Die hat auch die hat einen Durchschuss, aber einen kompletten, oder nicht? Ja, es ist. Wie heißt sie? Blue Saturn. Genau, ja. Ja, ja. Da ist irgendwas richtig blau bei ihr. Ich wollte sagen. Und vom anderen Stern auf jeden Fall auch, ne? Die hat wirklich echt eine in der Marmel. Also man, guck mal rein, das Grüne Forum. Sucht nach Blue Saturn und dann guckt euch das an, was sie zu dem Event geschrieben hat. Also das ist ein unendlich langes Geschwafel von allen möglichen Leuten. Das ist natürlich wieder auch Grünes Forum, wie es so ist. Und ja, da geht es dann um, wie schlimm Hamburg ist und warum das doch in Nordrhein-Westfalen geht und dass die alle unfair sind und gemein sind. Und es ist wieder wie immer. Es ist so wirklich dreijährigen Niveau at its best. Man kann so ein Event ja auch nicht ausfallen lassen. Das geht ja auf gar keinen Fall. Nein, und genau, und nach, ich sag mal, mindestens einem Jahr fast ähnlichen Maßnahmen in ganz Deutschland ist es dann auch schwierig zu akzeptieren, dass es dann so ganz kleine Unterschiede immer mal gibt. Ja. Und dass man dann in Hamburg das nicht machen kann, obwohl man 10 Meter weiter in Niedersachsen was machen könnte. Das ist halt so. Ne? Ja, fällt einem. Ja. Da fragt man sich überhaupt, wo die Leute so lange geschlafen haben. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich in der Hölle, in der Grünen. Ja. Naja. Ja, wo wir bei Schlafen sind. Ne? Ja, Bergschlafen. Du kennst sie wahrscheinlich nicht, ne? Also ich habe ihn tatsächlich mal, ich habe sein Auto mal getroffen beim Cachen. Oh. Da, ganz am Anfang habe ich, da war ich überrascht, als Jungcacher, sag ich mal, dass sein Auto stand mit ganz viel TB drauf und so. Ich dachte, guck mal, so mitten in der Walachei, am Arsch der Heide wirklich. Und da habe ich dann nachher mal geguckt, wer es war. Und da habe ich dann gesehen, das war der Long Tom Cacher. Ja. Und der ist jetzt nämlich verstorben, haben wir, wann, ich weiß gar nicht an welchem Tag, ach doch, da oben, 4. März, zumindest wurde das verkündet von PD, die kennen sich ganz gut, glaube ich, da unten. Ich kenne ihn jetzt auch nicht wirklich, ich habe ihn mal einmal getroffen auf dem, es gab doch mal dieses 10 Jahre Geocaching-Events überall. Ja. Und da war ich damals in Köln mit ich weiß gar nicht, wen wir da alle getroffen haben, war ich jedenfalls auch auf dem Event, da habe ich ihn mal kennengelernt. War ein ganz netter Typ, das kann ich sagen. Aber nicht so, dass ich ihn jetzt wirklich zutiefst kennen würde, aber da ich ihn zumindest überhaupt mal gesehen habe, will ich es mal zumindest erwähnt haben, der ist leider verstorben. Ja, war ein intensiver Coiner, glaube ich auch, ne? Da war er sehr aktiv, ja, ne? Ja. Und wie gesagt, also ich habe ihn, wie gesagt, das Auto habe ich mal stehen sehen, der ist auch viel rumgekommen. Scheiße, wieso habe ich hier so ein Echo? Chat, habt ihr eigentlich auch ein Echo oder ist das nur bei mir? Dann werde ich damit leben. Ich muss das mal mir nochmal angucken in Ruhe. Irgendwann nur, wenn ich da jetzt rumfummel. Der weißt Chat du? Hat nichts. Okay, ja, das ist super. Wenn ich jetzt nämlich hier rumfummel, der Client von Mumble läuft zwar gut, aber wenn man an dem rumkontrolliert, das hatten wir schon mal. Gerne ab. Ja, ja, das will ich nicht nochmal machen. Genau. Nee, okay. Ja, also. Dann die traurigen Nachrichten sind dann leider auch durch. Das machet gut oder wie man das, glaube ich, in Köln irgendwie sagt, da oben. Genau, genau. Mischi auf. So. Genau. Dann hatten wir, dann hatten wir einen kleinen Bug die Tage. Ja, beim das Versteckdatum. Wie war das? Wenn man einen Cache, am Cache was ändern wollte, dann gab es ein Problem irgendwie mit dem Versteckdatum. War dann aber, habe ich gelesen, schon wieder wohl korrigiert. Ja, genau. Es scheint wirklich ein Fehler gewesen zu sein, dass wenn man einfach am Listing was rumgeschraubt hat bei älteren Caches, hat er dann wo rumgemuckt. Ja. Genau. Nee, nur so zur Info für Chat. Mein Backup-Bot-Aufnahme, der läuft auf einem ganz anderen Rechner, der steht hier im Stall. Da kann es nicht dran liegen. Nee, es muss ich bei mir mal angucken. Ja, ist schon wieder korrigiert, hatte ich erst mit reingenommen, hat sich aber eigentlich schon erledigt. Gab es, wie gesagt, mit dem Versteckdatum so ein kleines Problem, war aber wohl im Headquarter schon bekannt. Fiel mir auf, dass ich, was ich gut fand, ist, dass da Rainer Willkür gleich eingegriffen hat, Bescheid gegeben, hat sich der Telegram-Kanal schon wieder bezahlt gemacht. Denn da stellte sich die Frage. Ist aber auch ungewöhnlich, dass die Hamster in Seattle so schnell sind, ne? Ja, das stimmt. Aber auch, dass Rainer Willkür so schnell ist. Der muss ja normalerweise erstmal 3 Kilometer durch sein großes Haus laufen. Du weißt ja, was die ja da verdienen für ihre Cash-Freigaben. Ja, und vor allem muss er ja vorher erstmal von der letzten Freischaltung vor Ort wieder zu Hause sein. Ne? Das kommt, ja. Ne? Hast du nicht über ein Netz. Kontrolle, ne? Ja, genau. Genau. Dann habe ich viel Kommerz gefunden. Deswegen habe ich gedacht, nennen wir diese Folge auch Kommerz. Und gleich zu Anfang, also ja, ich muss, also was es gibt, ich finde das immer wieder faszinierend. Das ist jetzt keine weltbewegende Mitteilung, aber auf Amazon kann man suchen nach 50 Hides, in Klammern versteckte Caches. Da gibt es also Aufnäher für 7,98 Euro. Die finde ich sogar, also vom Preis her noch, ist das eigentlich mit Versand? Ich gucke auch gerade. Nee, der kostet wohl extra, ne? Nee, es ist genau, es ist nicht mit Versand, kostet extra. Ist ja eigentlich mal irgendwas, was der Versand kostet. Ihr ausgewählter Zustellungsort liegt außerhalb des Versandbereichs des Verkäufers. Wo kommt denn der her? Wieso? Wo, bei dir steht das? Ja. Wo steht das? Eingestellt ist bei mir mein Zuhause natürlich. Nee, bei mir ist hier ganz normal. Also. Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall gibt es da ganz schicke 5 cm Durchmesser, da passt ja sogar noch woanders hin. Ne? Ja, aber 50 Pfunde, was, ist doch ein Witz, oder nicht? Gibt's, hat er noch mehr? Ich muss gerade mal gucken nehmen. Geo-Versandstore. 50 Pfunde, nee, 50 Hides, ne? Ja. Ach ja, 50 Hides hat er. Ja, aber ja, trotzdem okay. 50 Hides ja, ist ja jetzt auch nicht so eine Hürde. Ne? Ja, aber das ist dann ja doch schon eine Hürde. Also ich habe es noch nicht geschafft in 20 Jahren fast. Ich weiß gar nicht, wo ich mit den ganzen Sachen an der Kutte dann noch hin soll. Ne? Ja, deswegen verstecke ich ja gerade. Mit den ganzen Souvenirs und so. Nee, sonst hat er relativ viel Zugehör hier so. Ja, Verstecke, also. Verstecke, Paddlinge. Oh, geil, künstliche Pilze, ich fasse es nicht. Aber ja. Gut, wenn Leute das haben wollen, warum auch nicht? Also ich will das jetzt gar nicht schlecht tun, um Gottes Willen. Nee, scheint nur diese 50er zu. Also im Moment auf die Schnelle jedenfalls finde ich, das ist so viel, da gibt es. Ich wollte sagen, du kannst hier komplett durchscrollen, es ist so viele Sachen drin, aber vielleicht gibt es auch noch welche für 25 gefundene, ne? Patch hießen die, ne? Ich kann ja suchen nach dem, weil das man ja lassen muss, Amazon ist ja nicht umsonst so beliebt, ne? Die Seite, das ist alles, also da kommt einfach keiner mit. Na, doch ein paar Patches gibt's hier, mal gucken. Ah, 6.000 Pfunde und so, ja, 10.000 Pfunde, doch, gibt's eine Menge Patches. Also wer was für die Kutte braucht, der kann da mal gucken. Das ist beim Geo-Versand auf Amazon. Der hat da tatsächlich... Gibt auch schon für 25 versteckten Aufnäher. Für 9.000 Pfunde, was ist das für eine krumme Zahl? Ja, geil, statt 9.999 oder so, ne? Ja. Ja. Und dann für 25, 50 und 100 versteckte, genau. Also die finde ich gar nicht so... doof. Ich finde den schön hier mit Wunschmotiv, mit dein Motiv, da würde ich mir dann, glaube ich, von denen mal richtig schön einen Penis raufsticken lassen. Oh, das müssen wir, ob die das machen? Ja, das interessiert die doch nicht. Für Geld machen die alles, ne? Ja, das würde ich auch an der Stelle machen, also als Laden, also gar nicht so negativ gemeint, sondern ja, ich nicht, also, dass die ein Problem war. Ja, also wer sowas braucht, ne? Genau, ich wollte sagen, wem die Souvenirs nicht reichen, auf der als Tätowierung kann man noch daneben sich was raufnähen lassen. Ne? Ja, oder rauf, ja. Ja, wie macht man, gibt es nicht wenn man sich so Sachen unter die Haut pflanzen lässt, kann man nicht aus so einem Klettverschluss da irgendwie so reinplanten lassen oder so? Wie heißt denn das? Sind das Implantate? Piercing. Nee, Piercing nicht, es gibt ja noch dann diese, die sich dann irgendwie so... Ja, Implantat dann. Aber das geht ja nicht nach außen, das dürfte zuwachsen. Geht es das eklig? Aber, oder man könnte was Magnetisches machen, dass man so eine Metallplatte sich dann ein, ne? Ich sehe, ach, guck mal, der hat auch einen direkten, Interceptor hat es natürlich schon wieder rausgefunden, der hat auch noch einen direkten Shop, geoversand24.de. Ah, okay. Also, ach, der gibt es als Pins, ja, dann braucht man ja gar nicht mehr tätowieren, dann kann man sich ja direkt das Ding in die Brust rammen, ne? Oder als Piercing auf was anderes drauf, so statt Wanderstock. ja. oder Wanderstöckchen, je nachdem. Ne? Das stimmt. Was mir dann noch auffiel, das kam durch Zufall drauf. Ich kriege ja auch immer diese automatischen Google-Suchen. Da war das drin. Es gibt tatsächlich noch manchmal im Angebot bei eBay Magellan Explorist GC. Fand ich irgendwie stark. Also ich weiß gar nicht, wie alt die sein müssen. Ich wollte, das sind ja so die richtig alten Knochen, ne? Ja, also da gab es auch Vorgängermodell. Das hatte ich damals mal. Das war tatsächlich besser als die Garmins. Bis auf die Firmware. Da gab es keine Updates für. Aber ansonsten war das geil, das Teil. Und jetzt, dies hier, das war ein Magellan Explorist GC. Das war die neueste Serie. Und die wurde vorgestellt, die durfte ich nämlich damals, die hatte ich in der Hand, als die noch nicht zu kaufen gab, in Köln auf dem Coin-Event. Oh. Da haben die eine Werbeveranstaltung dafür gemacht, da konntest du die in der Halle ausprobieren. Die hatten sogar Indoor-Empfang, die Dinger waren echt geil, das muss ich schon sagen. Ja, aber es gibt Leute, die wollen auch genau nur das haben, ne? Also wirklich so einfache GPS-Empfänge. Ich weiß, ich nenne ihn mal ein Bekannter, der segelt und der hatte zum Beispiel immer einen E-Trax. Weil er sagte, das reicht, ich brauche einen Kompass und ich brauche ein bisschen Navigation, mehr brauche ich nicht. Ne? Oh, das Magellan Explorist ist aber kein einfaches. Also das schafft die Garmin-Sachen aber locker. Also das Ding kann alles. Ich wollte sagen, das ist schon ein bisschen hochwertiger. Ne? Ja, da hängt ein Microsoft CE hinter, das ist das Problem, dass das einfach damals schon veraltet war. Und es war ein bisschen schwer, das Gerät, aber ansonsten war das echt ein Top-Gerät, also das muss ich sagen. Da kam so richtig, das war schon Antikgefühl, auch mal so eine Anzeige zu lesen, weil, ja genau, Coin Event war 2011. Das heißt, das Ding muss ja mindestens, naja, 2-3 Jahre gab es die noch, bevor die weg sind. Aber muss schon alt sein, ja. Und dann war das für 80 Flocken, das ist auch noch ganz gut, ne? Ach Mensch, jetzt habe ich ja schon wieder einen Fehler gemacht. Ich lösche schon wieder alles. Achso. So was Doofes, jetzt ist egal. So wichtig ist es auch nicht, aber jetzt muss ich es mal umstellen, dass ich zumindest wieder einen Teil wiederherstelle. Genau. Wer sich jetzt wundert, was ich gerade wirres Fasel. Programmplan ist quasi, sonst wird er immer durchgestrichen, was er abgearbeitet hat. Genau, das mache ich jetzt auch wieder. Ich streiche das nämlich immer durch, weil dann bewahre ich ihn immer noch mal auf, dass man immer noch mal weiß, was man gemacht hat. Ich bin so ein Datensammler, also so Jäger, Säger und Sammler. Wir wurden gerade quasi gelöscht. Ja, aber es ist zum Teil wieder da, wie du siehst. Alles geht jetzt nicht, aber. So ein Eigentor kann ja mal passieren, ne? Ja. Auch beim Geocache, ne? Ehrlich, oder? GC66B7N, GC66B7N, Wuff. Uralt ist der auch, ja. Ja, ich wollte sagen, ich weiß gar nicht, wann ich den gemacht habe, das ist auch schon ewig her. Der hat es dann tatsächlich geschafft, dass er ein TB abgelegt hat und außerdem archiviert hat dabei. Ich hab den 2015 gemacht, am 15. Dezember, und ich habe meinen Log gerade vor mir. Ich mag Werbung im Cache einfach nicht. BR. Damals konnte man noch mit HTML schreiben, dass da nicht mehr ging. No Trade und darunter noch eine Verlinkung auf Podcast-Keller. Ah, okay. Und ich habe den, also 6.10.19, 3 Jahre, geht eigentlich sogar noch. Und ich fand den richtig scheiße, man muss das mal sagen. Also da ist wie heißt der? Futterhaus? Nee, wie heißt das? Futterhaus, genau, Futterhaus, ne? Wo man Tierfutter kriegt und irgendwie 10 Meter vom Laden ist irgendwie, ich glaube, es war so eine runde Platte oder was, mit einem Werbeschild drauf, ne? Irgendwie so, und darunter war der oder so. Also wo einen jeder auch sieht. Der war scheiße. Nee, ich muss jetzt muss ich mal gucken. Hat er den irgendwann mal umgearbeitet? Du musst dich hinlegen jetzt. Ach, achte auf Muggels, das ist super. Hinlegen. Ah, jetzt weiß ich wieder. Der hatte jetzt quasi, da ist so ein Werbepylon mit drei Tafeln, also Dreieck im Grundriss, und jetzt musstest du quasi von unten da rein. Und, ach ja, stimmt, ja, ja. Und dann hatten die ja so ein bisschen was, ne? Dekoriert und ja, so. Ja, genau, ja, genau. ja, damals war nur Dose einfach. Aber ja, du hast recht. Der war jetzt schon ein bisschen besser gemacht, aber nichtsdestotrotz, ich habe das auf den Sonntag, geht's da natürlich mitten im Gewerbegebiet. Ansonsten ist das schon ziemlich, muss man halt wissen. Der Owner heißt Futterhaus Buchholz, brauchen wir noch nichts mehr zu sagen, glaube ich. Ja, das stimmt. Der ist ja aber wieder enabled jetzt, oder was? Ja. Ja, haben sie wieder ausgeholt. Ich weiß gar nicht, wer das war. Also am 23.02.22 hat der Owner geschrieben, Owner Maintenance, Behälter und Logbuch getauscht, alles wieder hergerichtet und ein paar Überraschungen reingelegt. Und am gleichen Tag hat er ihn dann archiviert mit den Worten TB in. Am 24. hat er es dann aber wohl doch gemerkt und dann hat ihm Hans Grete geholfen, den wieder herzustellen. Auf Wunsch des Owners natürlich. Ja, ja. Das sagt aber alles über den Owner. Das ist einfach der Besitzer von dem Laden und das ist Werbung pur. Dass die Reviewer das da mitmachen, finde ich etwas seltsam. Ja, das finde ich auch mal ein bisschen schwierig, wenn man selbst halt ganz wenig Werbung mal im Listing machen darf von irgendwelchen Events und so. Ja, ne? Ja, also das finde ich auch. Aber es ist ja auch ein erfahrener Cacher, weil er hat ja zwei versteckt und einen gefunden. Kann man jetzt nicht sagen als Reviewer. Er hat zwei schon versteckt, ich dachte nur einen. Ne? Er gibt wohl einen kleinen Multi noch oder so. Ja gut, aber er hat natürlich auch nirgendwo was von Werbung reingeschrieben, also ja. Außer den Namen, ne? Nee. Butterhaus Buchholz, wenn du so heißt. Ja, das ist sein Cacher-Name, ja. Ja, ja. Ja, aber der Cacher heißt Wurf und von Futterhaus steht da nicht ein Wort ansonsten. Geschickt gemacht, das muss man ihm auch mal lassen. Ja, das stimmt eigentlich. Wenn man im Cacher Namen das darf, ist ja auch nicht schlecht. Ja, vielleicht ist er auch Sockenpuppe, keine Ahnung. Das könnte ja auch sein, ja. Also Respekt, hat er gut hingekriegt. Der Cache ist scheiße, aber ansonsten, ich meine für ihn nicht, macht er gute Werbung. Es ist aber immerhin ein gepflegter Cache. Das muss man, finde ich, auch wieder dann, ne, muss man zugeben. Ja. Ja, das stimmt. Aber gut, wenn du direkt vor der Arbeit ein Liegen hast, dann geht das. Ne? Ist mit der Wartung nicht so schwierig. Ne? Weiter haben wir noch ein bisschen Kommerz. Genau, mit Arbeit ist ja immer so eine Sache. Ne? Ja. Wenn er die Arbeit ein bisschen überrollt, ne? Ich weiß nicht, ob die Konkurrenz zu viel für ihn ist, dass ihn das so fähig oder nervös macht. Man weiß es nicht. Aber die Ausgabe März-April vom Geocaching-Magazin. Am besten finde ich alleine schon wieder Ausgabe März-April 2021, was auch schon nicht stimmt. Er meinte nämlich 22, aber hat er bis jetzt nicht korrigiert, wollen wir mal nicht so. Erscheinungstermin etwas verspätet ist am 7. März 2022. Aber. Alleine, wenn man das jetzt auf der Seite sich anguckt, ne? geocachingmagazin.com/Bestellung/Einzelhefte. Und dann findet man das Geocaching Magazin 02/2022. Und dann ganz unten der drittletzte Satz ist dann Ausgabe März, April 2021. Erscheinungstermin etwas verspätet am 7. März 2022. Das liest sich, das hat schon so seinen eigenen Humor, finde ich. Ja, es ist knapp ein Jahr zu spät, das kann ja mal vorkommen. Stimmt. Das hat so, wir hatten mal beim Software-Support eine Hotline und wenn du da angerufen hast eine Zeit lang, dann haben die sich noch bis vor Ostern immer einem frohe Weihnachten gewünscht und guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist quasi so ähnlich. Oh Mann, ey. Ja, aber wir wissen jetzt auch der 7. März war wohl vielleicht doch ein bisschen eng gesteckt als Ziel, denn selbst eine Woche später gab es das mit Magazin anscheinend immer noch nicht. Ja, es läuft seltsam bei ihm. Genau, und da gab es dann mal einen Kommentar bei Facebook. Ich lese es mal vor. Zum wiederholten Mal ist das Magazin schon wieder verspätet. Diesmal 10 Tage über Termin. Und das, obwohl ich als Abonnent das Magazin bevorzugt bekommen sollte. Keinerlei Nachrichten zum Grund des Verspätens, aber kräftig Werbung auf der Seite hier. Langsam finde ich, und übrigens meine Bekannten auch, das ist nicht mehr lustig. Die Überlegung, das Abo zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen, wird immer lauter, zumal das Heft eine Sache ist, die ich nicht unbedingt brauche in der Zeit, in der die Lebensunterhaltungskosten durch die Decke gehen. Ja, er hat eine Menge Freunde, man merkt das direkt, ne? Genau, ich weiß gar nicht, was danach noch, ob da noch ein Kommentar kam oder so, da habe ich gar nicht mehr drauf geguckt, aber nee, weiß ich auch nicht. Ich sag mal so. Ich guck gerade im Chat, ne, das, also erstmal, eben war ein Aussetzer, schreibt Dr. Ringding. Den habe ich bei uns zum Beispiel nicht gehört. Ich gehe auch mal davon aus, ich weiß immer nicht, ob das Aussetzer sind vom Server oder eher, wenn du von außen drauf kommst. Damit ja. Müssen wir aber auch bei live leben, dort ist halt so. Genau. Okay. Aber ich sehe gerade im Chat, ist gestern angekommen, meins war Mittwoch im Postkasten, gestern ist bei uns im Briefkasten gewesen, heute ist der 17. Also das finde ich dann auch langsam ein bisschen spät. Naja, die Post, die haben halt ich auch hätte, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht lag es an der Rechtschreibkorrektur, aber die machen sie ja nicht. Stimmt. Und Grammatik liest ja auch gar dagegen. Also, vielleicht ist aber auch die Lieferung mit dem Container im Hamburger Hafen zu spät gekommen und sie konnten nicht genug schnüffeln. Ja, das kann sein. Die Lieferkette ist natürlich unterbrochen. Ja. Aber gehört, dass mittlerweile ja sogar aufgrund der hohen Mehlpreise Mehl mit Koks gestreckt wird. Ne? Ja, das stimmt. Andy Handicap schreibt gerade, sehr viele Printprodukte leiden zurzeit sehr unter Papiermangel bzw. sehr langen Lieferzeiten vom Papier. Ja, habe ich auch schon gehört. Die CT zum Beispiel liefert jede Woche alle 2 Wochen auf anderem Papier, weil sie gar kaum noch welches kriegen. Ich glaube aber, das betrifft eher Zeitungen, die auch Auflage haben und nicht das Geocaching-Magazinchen. Willst du jetzt behaupten, die hätten keine Auflage? Nicht viel, nee. Ja, also es ist, ich sag mal so, ich finde ja grundsätzlich Kritik, ich hoffe, die wird angenommen beim Magazin. Und das ist ja immer gar nicht mal so schlecht, wenn man sich auf dem Markt mal umguckt und einfach mal schaut, was noch so gibt. Ja, ne? Also das Rucksackabenteuer scheint direkt keine Lieferprobleme mit Papier zu haben. Da habe ich noch nicht gehört, dass was zu spät kommt. Weiß man nicht, vielleicht kommt das da auch noch, aber im Moment noch nicht. Und ich sehe, also gerade jetzt, wo ich Konkurrenz habe, wäre ich doch mal irgendwie vorsichtiger. Und die drehen genau andersrum, habe ich das Gefühl. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Ja, also läuft auf jeden Fall. Das ist doch ja ganz gut zu hören, ne? Ach, man kann da tatsächlich auch reingucken? Also ja, ist ein Ausschnitt davon. Ja, mal so 8 Seiten oder sowas, ne? Alter, das ist ja seitenweise nur Bilder tatsächlich, wie Kleider da schreibt. Stimmt. Waren die Junkies wieder unterwegs oder was? Na egal. Könnt ihr selber gucken. Findet ihr auch. Da kann man so ein bisschen reinblättern in das einzelne Magazin, eine Vorschauversion. Ich persönlich habe die am Anfang mal einmal abonniert gehabt, 4 Folgen. Habe gemerkt, das ist... Nee, weiß ich nicht. Ich habe jetzt das Rucksackabenteuer. Auch das muss ich nicht unbedingt haben, aber das finde ich, ist mir sympathischer. Ich kann nicht mal ganz genau sagen, warum, aber die haben auch auf Kritik sofort mal reagiert. Also nicht nur auf unsere, sondern einfach, was da so kam. Das ist eine richtig schöne, runde Geschichte geworden. Das lese ich ganz gerne. Das werde ich wohl weiterhin abonnieren. Das ist ja der Punkt ist aber bei diesem Magazin immer, wenn man im Internet unterwegs ist, kriegt man viele Sachen halt schon mit. Ne? Das Einzige, was so außen vor ist, sind so ein bisschen Tourenberichte und so. Ne? Ja. Aber ja. So, sag mal, so Sachen aus der Community oder so kriegt man halt auch mit, wenn man so ein bisschen am Puls der Zeit hängt. Ja, ne? Ja, ja. Von daher, dann. Ich finde es gut, dass angeboten wird, weil manche lesen halt gerne, haben das Papier gerne in der Hand. Super Sache, kann ich absolut verstehen. Geocaching-Magazin war mir damals echt einfach zu platt. Und zweitens fand ich einfach schlicht und ergreifend, ich habe diesen Herausgeber auch mal auf dem einen oder anderen Event gehört, getroffen und kennengelernt. Nee, danke, den finde ich einfach, der ist nicht meine Welt. Der Typ lebt auf seinem eigenen Planeten und hält sich auch für was Besonderes. Ich weiß nicht, kein Anfang. Das ist ja bei vielen Sachen so, wenn man was kauft, egal ob es nun groß oder klein ist, manchmal ist das dann so eine Bauchsache, ne? Wenn man sagt, das Bauchgefühl sagt, nö, irgendwie nicht. Und da spielen viele Sachen halt rein, ne? Das ist dann eben. Ja, dieses Wald hinein und hinaus, ne? Wenn man natürlich ein bisschen lauter ruft, dann kriegt man auch Holz zum Papierdrucken. Ne? Laut rufen tun wir ja fast nie, aber. Nein. Ne? Katrin und Gerwin schreibt, gestern ist bei uns im Briefkasten gewesen. Guck, und bis heute haben sie gebraucht, von Wohnzimmer bis zum Briefkasten zu laufen. So groß ist deren Hütte. Das stimmt. Ich weiß noch gar nicht, wenn man so ein großes Haus hat, hat man keine Probleme auch. Ist mal im Garten mehrere Caches zu verstecken wegen der Abstandsregel und so, ne? Stimmt. So eine kleine Zehner-Serie. Kleiner schrieb vorher noch, bei dem Wuff hieß ja der Cache, hatten wir den Cache eigentlich genannt? Nee, wir haben die GC-Nummer gar nicht genannt, von dem Futterhaus-Cache. Warte mal, mal gucken. Doch, das die hatten wir genannt, glaube ich. Ja? Mhm. Also GC66B7N hatte leider ein Bild gefunden, wie so ein kleiner Junge da drunter ist und meinte, er würde da vielleicht gleich drunter kommen. Doch, kommst du, ich war da auch drunter. Ich wollte sagen, ich war da auch drunter, kriegt man hin. Ne? Ja, das geht. Also auch dick und lang, alles funktioniert. Sogar ohne Hose kommt man da drunter. Ja. Man bleibt da nirgends hängen. Ne? Weiter geht's. Genau. Wo sind wir denn überhaupt? Da. Achso, wir haben noch mehr Kommerz. Wie gesagt, ich hole mir ja immer, ich kriege ja einmal am Tag von Google diese, wie heißen die, Google Alerts. Da ist natürlich auch Geocaching bei, ganz klar. Man muss sich ja für den Podcast auch auf dem Laufenden halten. Jetzt wird der Kurs nicht mehr gefunden, ich glaub's nicht. Ja, ich hatte gestern auch schon mal geguckt. Der Kurs ist weg. Ach Mensch, jetzt alles so schön vorbereitet. Den Link habe ich sogar schon im Artikel, den lasse ich da jetzt auch drin drauf geschissen. Die Volkshochschule Dresden e.V. bot einen Kurs für Geocaching an, und zwar ab 13 Jahre, für Jugendliche ab 13 Jahre. Der war, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, der war aber ausgebucht. Hast du noch eine Ahnung, wie viele das waren? Nee, kann ich dir nicht sagen. Das waren aber gar nicht so wenig. Und das kostete auch gar nicht so wenig. Ich fand das 20, auch erstaunlich. 20 Euro kostet er. 20 Euro, genau. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie viel. Also es waren gar nicht so wenig Teilnehmer. Und das Ding war komplett ausgebucht. Da war ich echt überrascht, weil das echt ein Kurs für Jugendliche ist, nicht für Erwachsene. Und dass die so viel Interesse an Geocaching haben, hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Also das muss ich sagen. Vor allem nicht dafür noch Geld auszugeben. Ich wollte gerade sagen, wo man das ja relativ leicht auch ohne Einweisung fabrizieren kann, während man, wenn man richtig dabei ist, eine Einweisung braucht. Ne? Ja, fand ich, ja, stimmt. Vielleicht sowas mal ein Don Geile weiterleiten. Ah, nee, Dresden ist ja nicht Hamburg. Auf jeden Fall war ich erstaunt. Schade, der Kurs ist nicht mehr da. Jetzt kann ich nicht mehr vorlesen, was dabei stand und darauf stand. Diesmal muss ich wieder, wir müssen in OneNote immer Bildschirmkopien machen, nicht. Aber du hast doch ein kleines Foto hast doch gemacht von dem Ding hier. Ja. Hier steht, ich kann mal. Stimmt, aber nicht komplett, ne? Ja, nee, ja, steht drin, also als Einleitungstext stand hier zum Beispiel, das fand ich auch, naja, ein bisschen wirr irgendwie. Warum haben sich Hänsel und Gretel im Wald verlaufen? Logisch, GPS war noch nicht erfunden. Um ein paar Tage im Wald zu überleben, braucht es Orientierung, sauberes Wasser und etwas Essbares. Ihr sucht nach extra für euch gelegten Caches und entdeckt den Wald als Lebensraum. Und dann gemacht von einem Diplom-Forstwirt. Ja, also da hat den Überleitungsbogen so richtig gefunden. In den drei Sätzen habe ich ihn nicht. Aber ja, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Und dann Anzahl Unterrichtseinheiten, das muss man sich auch mal reintun, ne? Anzahl Unterrichtseinheiten, 5. Das heißt, es geht ja meistens 1,5 Stunden. Nein, 10 bis 14 Uhr. Ach, Samstag, ja. 10 bis 14 Uhr. Ja, Moment, aber das ist, glaube ich, die Veranstaltung. Die Unterrichtseinheiten, meinst du, das sind die da alle drin? Ich gehe davon aus, dass das 5 Samstage betrifft. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich finde halt 5, also quasi nee, theoretisch. Nee, das klingt zu lange, das glaube ich nicht. 20 Stunden Theorieeinweisung ins Geocachen, was willst du denn da erzählen? Ne? Ja, das frage ich mich eben auch. Ich könnte mir ja vorstellen, dass sie so ein, zweimal. Eine Stunde, eine Einheit. Ja, stimmt. Dann bin ich aber bei 5 Stunden, 10 bis 14 Uhr, kommt auch nicht so richtig hin. Genau, weil die Anzahl Unterrichtseinheiten stand 5 und 10 bis 14 Uhr sind ja nur 4 Stunden, ne? Guck mal, Graf Zahl, ich habe 2019 auch einen Kurs an der VHS Cuxhaven für GC-Einsteiger gegeben. 20 Personen waren easy schnell zusammen. Und dann hast du da 400 Euro dran verdient? Dass der du 20 Pappnasen was erzählst? Der Graf macht für Geld auch alles, ne? Alter, für 400 Euro gehe ich da auch hin und mach das. Ist ja egal, was ich denen erzähle. Stimmt doch sowieso. Ich erzähle denen gar nicht, ich spiele einfach unseren Podcast ab. Ich wollte sagen, wir könnten ja die nächste Folge mal so eine Volkshochschul-Postkarte, was ist mit meinem Mund heute los, Podcast-Folge machen. Ja. Und die machen wir als Bezahlversion. Ja. Ne? Also Chat, nächstes Mal bringt ihr 20 Euro jeder mit? Genau, jeder schreibt 20 Euro in den Chat und dann darf er mithören. Ne? Ah, guck, nee, 20 Euro je Stunde gab es damals als Referent. Das ist ja... 20 Euro, aber 20 Euro je Stunde finde ich jetzt für so ein Thema, was du quasi als Hobby hast. Okay. Ja, aber trotzdem 20 Euro für eine Stunde, das ist mir also meine 20 Freizeit. Euro, 20 Euro pro Stunde, so ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis hat man halt selten, ne? Bei Stundengeschichten. Ja, ne? Ja, das stimmt. Nee, ich glaube, das wäre mir zu wenig. Nein, also ich würde mich dafür, also da müsst, ja, weiß ich nicht, das machen wir nicht als VHS, das machen wir als Privatperson und nehmen dann 20 Euro und nehmen 50 Leute. Wir können das nächste Event einfach mit Eintritt machen. Ja. Aber das schreiben wir natürlich nicht ins Listing, sonst kriegen wir es ja nicht freigeschaltet. Genau, das ist einfach vor Ort eine Katze. Für 90 DSM-Minuten 30 Euro. Ja, das ist doch in Ordnung. Pro Person. Wir haben ja hier den Chat. Genau. Könnt ihr abzählen, wer zahlen muss, das kriegen wir hin. Na gut, gibt's also auch VHS. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut gefragt ist. Das muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich echt sagen. Ja. Ich muss weg. Die Skywalker, siehst du, der hat jetzt was gehört, der geht jetzt zur VHS und bietet sich als Dozent an. Ich sehe es kaum. Dann haben wir von einem neuen Projekt erfahren. Dein Geocaching-Setup. Wer bist du unterwegs auf der Suche? Wie fassen wir das mal zusammen? Ja, ist aber im Endeffekt, es kann sich jeder an diesem Projekt beteiligen und einfach schreiben, wer, wie, weshalb, warum macht er Geocaching, wie ist er dazu gekommen, wie ist er unterwegs. Das ist quasi, naja, ich sag mal, wenn es auf die GC-Profilseite nicht raufpasst, was man raufschreiben wollte. Wenn man gehässig sein will, sagt man Selbsterstellungsseite. Und wenn man fair ist, sagt man, wer Bock hat, sich mal vorzustellen in Bezug auf Geocaching, hat hier eine Plattform. Ich finde es immer ganz gut, das ist ja das letztendlich, was wir auch anbieten, dass man bei uns einen Artikel schreiben kann, bieten die halt an, dass man sich da selbst vorstellen kann. Also ich finde es immer gut, wenn man den Leuten, die jetzt keinen Bock haben, gleich eine ganze Internetseite und alles aufzumachen, sowas mal anbietet. Finde ich eine gute Idee. Also ich wollte gerade sagen, im Endeffekt könnte man es theoretisch ja wirklich in die GC-Seite schreiben, aber da lässt sich ja niemand immer so komplett aus und lässt die Hosen runter in der Profilvorstellung. Aber hier ist jetzt halt so das Angebot, man kann da einfach mal ein bisschen schreiben wie und auch wie man losgeht. Und also wirklich komplett, guckt euch das mal an. Wer da mitmachen möchte, meldet euch da an. Zwischendurch mal ganz kurz, wie der Nock das fragt, gerade macht ihr denn eins, also ein Event? Ja, machen wir immer mal. Wann, wissen wir aber noch nicht. Wir haben ja schon ein paar auf dem Wilseterberg gemacht, kommt also wieder. Aber zurück zum Geocaching-Setup. Ja, ich glaube, Sauerstoff hat das veranlasst. Ich weiß gar nicht, ob er das alleine gemacht hat. Ich glaube ziemlich alleine, ja. Ja, also ich so das Gefühl. Finde es keine schlechte Idee. Uns hat er auch gefragt, wir haben es bis jetzt nicht gemacht. Ich kann auch ganz ehrlich sagen, warum. Weil ich einfach zu faul bin, so viel zu schreiben. Ich habe einen Podcast, ich rede gerne. Ja, ich rede eigentlich auch nicht gerne, aber ich rede einmal im Monat gerne über das Geocachen in so einem Podcast. Das, so muss ich es formulieren. Und ich kann meine Antwort quasi auch preisgeben. Ich hatte ihm das auch geschrieben, dass theoretisch durch den Podcast und wenn man ein bisschen googelt, dann findet man genug Infos über uns. Bei uns gibt es so viel, da bin ich das auch noch vollmüllen. Ja, außerdem war Pike der Erste, der hat gedacht, nee, den will ich nicht. Nein, also Spruch, darum geht es nicht, Gottes Willen. Also nein, ist wirklich so. Ich habe auch kurz überlegt, das zu machen und was zu schicken, aber wie gesagt, Mann, wir haben so viel, wir haben eine eigene Homepage, da steht unter und über uns auch schon etliches drin und wir haben so viel über Geocaching geredet, das reicht für die nächsten 10 Jahre. Und ich hatte das Problem, mein Finger hat schon gezuckt, dass ich immer einfach ganz groß mal reinschreibe, Penis und dann nur einen Link auf unseren Blog. Ne? Wobei aus dem Chat gerade kommt, Seite ist schlecht gemacht. Mitmach-Button ist mit Android Chrome nicht aufrufbar bei mir. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich wollte nämlich mal gucken, wie man das eigentlich macht. Da geht man oben auf Jetzt mitmachen, dann kommt man auf so eine zweite Seite, da wird das nochmal erklärt, was man bla bla. Und rechts ist so ein Button Jetzt mitmachen. Wenn man da rauf geht, dann wird der rot. Stimmt. Und wenn man da draufklickt, passiert nichts. Das ist so ein russischer Knopf, ein roter Knopf. Ne? Ja. Aber zum Glück passiert nichts. Jetzt habe ich irgendwelche Atomwaffen abgegeben. Nee, ernsthaft, ich drücke drauf und es passiert nichts. Nee, ist bei mir genauso, stimmt. Ich mache das hier auf den Tab gerade. Ist Sauerstoff da? Hör damit. Sorglos. Nee, Sauerstoff. Heute ist er nicht hier live, aber hört er die Konserve bestimmt. Ja, also Sauerstoff, da musst du nochmal ran. Der Button, der funktioniert noch nicht. Ja. Einfach. Insgesamt finde ich die Seite, aber da muss ich jetzt dem Chat ein bisschen widersprechen. Ich finde sie eigentlich gut gemacht. Die ist einfach und knackig, genau. Ich schon immer. Nicht zu überladen, nicht zu viel durcheinander, sondern einfach ganz schlicht. Ne? Der Chat, was fragt Dringding? Sind da mehr als die 7 dabei? Oh, bei Stellingern geht es auch nicht. Siehst du, also da muss man nochmal ran, vielleicht ist das deswegen auch noch überschaubar mit 7 Leuten. Ich glaube, die werden ihm das wahrscheinlich geschickt haben. Man kann ihm das, glaube ich, auch schicken, hat er geschrieben, ne? Das weiß ich gar nicht. Wir müssen jetzt nochmal nachgucken, was er uns geschrieben hat. Ja, er hatte das so erklärt, dass man auch einen Text einfach oder eine Mail oder ein Word-Dokument oder PDF, wie man gerade Bock hat, wenn man jetzt keine Lust hat, direkt da zu schreiben. Also Edge funktioniert der Knopf auch nicht. Also man kann davon ausgehen, dieser Knopf funktioniert mal gar nicht. Genau, also Sauerstoff einmal nochmal ran, den roten Knopf aktivieren. Ja, der Not, scheint tot zu sein. Zur Not in Moskau anrufen, die wissen, wie man Knöpfe aktiviert. Ja. Die übernehmen dann das und die kommen dann mit einer Sondermission und korrigieren die Seite. Eine Knopfoperation quasi. Ne? Ja, genau. Na gut, haben wir das auch mal erwähnt. Ich finde es eine gute Idee, kann man mitmachen, warum nicht? Genau, neue Projekte sind immer gut und ich finde vom Ansatz her, sowas in der Art hatten wir, glaube ich, auch noch gar nicht, ne? In der Community. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sowas mal so. Vielleicht führt da sowas ja auch ein, also kann man ja als Verbesserungsvorschlag mal machen oder Erweiterung oder wie auch immer. Macht das doch so, dass man das auch per Audio machen kann. Vielleicht überlegen sich das dann auch einige, dass man einfach einen Link hat und dann wird da halt Audio abgespielt. Warum nicht? Ein Audiokommentar. Ja, das stimmt. Ist dann auch barrierefrei. Guck mal, das ist dann richtig hip. Ja, vielleicht gar keine schlechte Idee, ne? Dass man da was einquatschen kann. Da freue ich mich dann schon darauf, wenn Zaki sich vorstellt. Ja, ich würde einfach 4, 5 von unseren Folgen da reinspielen. Dann ist der Server voll. Ist der Server voll, dann hat sie das erledigt. Ne? Sehr gut. Ein interessantes Projekt kann man lassen, muss jeder für sich wissen. Ich finde es nicht schlecht. Genau. Dann haben wir, fast nicht glauben können, dass das bei uns auch aufschlägt, aber tatsächlich ist das so bis zu unserer Hobby gekommen, der Ukraine-Krieg. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob das nun Ukraine heißt oder Ukraine. Eigentlich peinlich, meine Oma kommt von da. Die ist da damals geflohen. Es gibt ja die Oberkrainer, ne? Diese Volksmusik und so, ne? Ich würde sagen, ich sage auch mal Ukraine, aber ich glaube, ich vermute fast, es heißt Ukraine. Ja, aber vom deutschen Aussprache müsste ja die Ukraine eher sein. Käsekrainer, ist klar, ne? oder sind es Käsekrainer? Ich weiß es nicht. Ne? Ja, Hauptsache, was zu essen haben. Genau. Wie es auch immer ausgesprochen wird, es kam also auf Twitter von Felidae, wer da nochmal gucken will, die wird mit 3 E geschrieben, also F-E-E-E-L-I-D-A-E, also sogar 4 E, F-E-E-E-L-I-D-A-E, die hatte dann geschrieben, was in Russland mit den Restaurantbewertungen geht, funktioniert, also das muss man dazu sagen, plötzlich kam der Tipp rum, geht auf Google Maps, sucht euch ein russisches Restaurant in Russland raus und da schreibt ihr in die Bewertung rein, dass der Krieg scheiße ist, so. Genau, das kam von Anonymous, ne? Von diesem Genau, Hacker. Genau. Und die haben dann gesagt, kam, was in Russland mit dem Restaurantbewertung geht, funktioniert auch als Nachricht beim Loggen eines Caches. Eines Cache. Meine Eltern haben einige Caches in der Umgebung von St. Petersburg. Dort findet sich folgende erste Log-Nachricht. Die hat sie dann hier in Russisch abgetippelt. Letztendlich steht da drin, der Krieg ist scheiße, eure Führung betrügt euch und das alles ganz schlimm. Genau, genau. Und da habe ich gedacht, ach, das ignoriere ich, ehrlich gesagt. Aber dann kam immer mehr so dazu. Über mehrere Kanäle, ja. Ja, genau, von verschiedenen Leuten. So dass wir es auch nicht auslassen können. Ich gestehe, ich wollte es deswegen auslassen, nicht weil ich irgendwie das böse finde, sondern ich einfach dachte, ist mir echt, das finde ich sowas von schwachsinnig, das tut mir schon weh. Also will ich keinem zu nähe treten, aber ich finde es schwachsinnig. Also ich fand jetzt anfangs diese Idee bei Google, das auf Unternehmen und Restaurants zu machen, eigentlich eine ganz gute Idee. Hab gedacht, naja, so eine Stelle, und haben wir geguckt, da haben auch viele gerade in den Millionenmetropolen das gemacht. Aber, also gerade beim Geocachen, ne? Da ist ja, die Reichweite selbst, ja so selbst, gering. Aber ne? Mal ganz ehrlich, selbst bei dem Restaurantbewertung. Also ich meine, vorab, wir brauchen natürlich überhaupt nicht diskutieren, dass die Russen da richtig scheiße sind und die Ukrainer die Opfer sind. Punkt. Da gibt es, glaube ich, überhaupt keine Diskussion. Ja, genau. Dass das schlimm ist, brauchen wir uns auch nicht drüber streiten. Auch nicht. Und mehr weiß ich von dem Ganzen auch nicht. Und ich werde den Scheiß tun, irgendwo irgendwas zu kommentieren. Und auf welcher Grundlage? Weil ich hier was in unseren Medien gehört habe. Das muss man sich mal vorstellen. Absurder wird das, geht das gar nicht mehr. Also sorry, aber ich habe nicht mal den Hauch eines Schimmers, warum da wirklich gerade was passiert. Weiß ich einfach nicht. Genau, was ist richtig, was ist falsch, was läuft. Ja, ja. Und wenn ich mich auf unsere Politik und alles verlasse, der gerade was raushauen, ne? Eine EU-Chefin, leider auch noch eine Deutsche, das ist das Peinlichste daran, die plötzlich die Ukraine in die EU holen will, ich habe das Gefühl, die sind alle geistesgestört. Also nur weil die Ukraine jetzt angegriffen wurde, ist sie jetzt plötzlich so eine Art Jesus Christus? Ja, also ja. Geht einfach mal, ganz ehrlich, ich will gar nicht gegen die Ukraine jetzt, um Gottes Willen, ich kenne das Land ja kaum, aber geht einfach mal auf Wikipedia, die ja nun doch relativ neutral sind, Ukraine-Politik. Und dann denkt mal ganz kurz drüber nach, warum in zum Beispiel im Bereich Pressefreiheit die Ukraine so nahe Nordkorea liegt. Also so richtig toll ist dieses Land auch nicht. Nee, und das ist auch das Problem, was ich da so mit habe. Es wird dann auf einmal alles viel zu schnell und alles muss hier und EU sofort rein. Ja, und, ja. Leute. Der Türke, der muss sich ja verarscht fühlen. Also wirklich. Ja, ja, ja, ne? Der Ziegenficker sitzt da und darf nicht in die EU und die Ukraine, die eigentlich genauso schlimm ist, also das nimmt sich ja nicht viel, die sollen jetzt im Schnelldurchlang am liebsten. Also das ist alles. Ja, und dabei ist der Ziegenficker noch so hart, der da einfach mal ein russisches Flugzeug abgeschossen und sagt, so, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Genau. Aber wir wollen gar nicht über den Krieg weiter reden, aber in Bezug auf Geocaching schon. Deswegen will ich es jetzt auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Also ich sehe den Sinn da drin nicht. Und in Caches hat das einfach auch nicht zu suchen. Sorry, aber das ist einfach. Genau, das war nämlich auch der Punkt, der mir dann aufgestoßen ist. Also zum einen, die Reichweite ist total eingeschränkt, davon mal ab, dass auch diese Google-Geschichte immer gegessen ist, wenn die sowieso das amerikanische Internet abklemmen in Russland, dann liest das sowieso keiner mehr. Ja. Davon mal ab, frage ich mich sowieso immer, wer liest denn da die Rezession durch? Ja. Okay. Ja. Aber beim Geocachen total wenig Reichweite, dann denke ich immer, man sollte einfach dem Grundsatz folgen, Listings und auch Log-Einträge sind kein Diskussions- und überhaupt keine Plattform, um irgendwelche politischen Geschichten auszutragen. Wo hört es denn auf, wo fängt es denn an? Also eben, das, ne, wie ist es dann mit der Türkei? genau. Die sind genau. Ja auch nicht so ganz sauber. Soll ich da jetzt auch in jedem Cache was reinschreiben? Und denn ich was mag, ist mit Afrika? Da gibt es viele Länder, da gibt es dauerhaft irgendwelche Geschichten. In Südamerika sieht es für die Leute auch nicht gut aus, in den Drogenregionen. Also genau, wo willst du da mal einen vernünftigen Strich ziehen? Und deswegen denke ich immer, lieber raushalten und dann ist das... Also insgesamt muss man auch vielleicht mal so ganz kurz wenigstens drüber nachdenken, ob das wirklich klug ist. Also helfen, unterstützen, spenden, kann ich alles unterschreiben, haben wir auch gemacht, machen wir auch weiterhin. Aber ich in diese Kriegsführung noch eingreifen, wo ich da fällt mir was Essen aus dem Gesicht. Schon bei Anonymous. Der kleine Mann fängt an, den Krieg zu führen. Ich glaube, es hackt. Und es irgendwann hackt quasi, haben wir hier eine Atombombe auf Hamburg geschmissen bekommen, weil Anonymous meinte, er müsste mal eben Cyberkrieg gegen Russland führen und Putin das nicht witzig gefunden hat oder was. Der kleine Mann sollte aufhören, Krieg zu führen. Der hat da nichts zu suchen, der hat da keine Ahnung von und der ist da auch nur scheiße. Ja, weil wenn er nämlich feststellt, dass die IP-Adresse aus einem von Jungfernstieg kommt, dann sieht's schlecht aus. Genau. Also nee, ernsthaft, aber wirklich, es ist so. Anonymous ist für mich da völlig daneben, was sie da machen. Die sind so dumm wie ein Stück Brot, dass sie sich da auch noch einmischen. Das ist einfach hanebüchener Schwachsinn. Und beim Cachen hat das für mich ebenfalls einfach nichts verloren. Wie gesagt, spenden ja, unterstützen ja, alles gut. Aber nicht in den Krieg einmischen. Da hört's auf, dafür haben wir eine gewählte Regierung. Ja, und vor den Experten, die sich damit auskennen und genau wissen, wie man mit Leuten umgehen muss, die vielleicht ein bisschen vorsichtiger anzufassen sind im Moment. Ne? Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn, was da. Deswegen, also da, wie gesagt, ich habe dann auch gesehen, es gibt ja einige Caches, wo dann auch diese Log-Einträge schon drin waren. Ja. Oder nur irgendwelche gelben und blauen Herzen oder so. Ja, aber jetzt sind ja auch alle im Moment blau-gelb eingefärbt, wo ich auch immer denke, mein Gott, es hackt völlig, ey. Also wie gesagt. Ja, und ich frage mich schon mal, was die alle von IKEA wollen. Ne? Ja. Was ist mit IKEA los, was die so viele Herzen kriegen? Ne? Ich meine, so ein paar Sachen finde ich ganz gut. Wir haben auch so eine komischen Amerikaner gekauft, die blau-gelb gefärbt waren. Da hat der Bäcker nämlich dran geschrieben, hier Bäcker Wedemeyer in Harburg, mache ich gerne Werbung für, weil der Bäcker ist sehr gut. Und ich fand die Aktion zum Beispiel gut. Der hat dann Amerikaner in blau-gelb einfach gefärbt. Und die kosteten dann 2 Euro Stück und das Geld ging komplett als Spende an die Ukraine, also komplett? An die Hilfe. Nicht irgendwie nur ein nein, Euro. Nein, stand komplett und ich glaube ihm das auch. Das ist nämlich sein Werksverkauf. Mhm. Der hat das eigentlich gar nicht nötig, da Werbung zu machen. Also das fand ich richtig gut. Davon habe ich gleich 5 Stück mitgenommen zu Heikes Geburtstag dann. Sowas finde ich eine tolle Idee. Dann habe ich auch als Käufer was von der Spende, weißt du? Mhm. Dann passt das wieder. Aber in Loks und so, ich kann nur sagen, lass das sein. Das ist einfach, das hat da nichts verloren. Und wie gesagt, genau was du sagst, wo ziehst du die Grenze? Ja, es gibt, unabhängig von irgendwelchen Kriegsgeschichten, dann gibt es genug andere Sachen. Was ist denn, willst du im Vatikan ihr Kinderficker locken oder was? Genau, ne? Also, da geht das weiter mit, also da gibt's, dann könnten wir richtig anfangen. Und nee, also das hat alles keinen Wert. Da sollte man lieber einfach sagen, komm, wir halten immer schön die Füße still und damit fahren wir am besten. Und das hat. Ich sehe gerade ganz kurz zwischendurch. Guck mal, gut, dass wir einen Chat haben, gut, dass wir live sind. Der Button geht jetzt beim Sauerstoff. Also beim geocaching-setup.com. Hat er gerade repariert. Ah, okay. Siehst du, war kurz drin und wieder draußen. Das ist ja fast wie. Nein, ja, jetzt geht er wieder rein und raus, deswegen hat er sich abgemeldet. Ja, also ich finde auch, unser Sex-Content müsste ein bisschen wieder, das kam zu kurz die letzten Jahre. Ja, das ist da fehlt einfach was. Ja, aber wir kommen auch in so ein Alter, wo das einfach, da müssen wir mehr das Essen reden. Nee, aber nochmal zu dem Loggen, diesem komischen Kram. Wir werden das auch verlinken. Es gibt dann einen Log, die Lognummer, weiß ich gerade, ob man danach suchen kann, GL16PXG9M, GL16PXG9M von der Christophorus. Der hat seinen Cache, der Kapascha irgendwas heißt, keine Ahnung, temporary disabled. Wahrscheinlich ging ihm das so sehr auf den Sack. Und der hat gelockt, eine Bitte, bevor ihr hier was Sinnloses kritzelt, was sowieso kein Russe liest, die kennen kein Geocaching und haben jetzt andere Probleme, überweist lieber was an die UNICEF oder Spendenkonto, Commerzbank, bla bla bla. Die Welt braucht keine Helden vor dem PC. Das muss ich mal eben applaudieren. Die Welt braucht keine Helden vom PC, die meinen, ich muss die Welt aufklären. Dort da draußen sterben Leute in einem sinnlosen, brutalen Krieg. Das ist wohl jedem bekannt. Tue was den Leuten wirklich hilft. Fand ich tolles Log. Also das bringt einfach so auf den Punkt. Besser geht's nicht. Ja, genau. Und ich finde auch für mich persönlich, wenn solche Sachen aus Geocaching rausgehalten werden, manchmal hat man so die letzten Wochen das Gefühl gehabt, was kommt denn noch alles für eine Kacke? Ne? Ja, und da bin ich einfach mal froh, wenn ich rausgehen kann und einfach mal abschalten kann und nicht meinen Sohn hören muss, der dann nach oben guckt, sieht eine Cessna Propellermaschine und fragt mich, aber aus solchen Dingern werfen die keine Bomben, Papa, oder? Ja, wo ich dann denke, weißt du, wenn ich dann noch einen Cache sehe, wo am besten noch alles vollgekritzelt ist mit irgendwie hier Ukraine und du kommst an dem Thema eh schon nicht dran vorbei. Deswegen finde ich das ganz gut, wenn man einfach mal Sachen, wo man sagen kann, hier bitte nicht. Ne? Das ist wertungsfreie so Zone. Deutsch. Es muss immer alles bis ins Exzess betrieben werden. Das ist so unfassbar deutsch. Ich weiß nicht, wieso das in unserem Land immer ist. Und dann von heute von 0 auf 100, ja, wie die Benzinpreise quasi. Ja. Und frag heute nochmal jemanden, was macht eigentlich Karl Lauterbach? Ne? Fast keiner mehr sagt, Lauterbach, wer ist das denn? Ne? Jetzt sind sie gestimmt, jetzt im Moment ist das Benzin, jetzt soll ich am liebsten das Benzin komplett bezahlen. Ganz im Gegenteil, haut noch einen Euro drauf. Der einzige Weg, wie wir endlich eine Verkehrswende hinkriegen, wenn das noch einen Euro mehr kostet. Ich habe es gestern Morgen ja getwittert und da fällt mir auch nicht so ein, wenn ich dann aus dem Ort rausfahre, morgens um kurz nach 6 oder so, und da stehen wirklich am Ortsrand 5, auch durchaus große Autos bei, die meisten sogar tatsächlich so SUVs oder so, 5 SUVs. Und bei allen siehst du quasi, die stehen im Bereich von 100, 150 Metern ums Auto rum, haben ihre Hunde da kacken lassen. Ja, ja. Dann ist das Spritzeugs immer noch zu günstig. Ja, sag ich auch. Also ich sehe das auch nicht. Ich persönlich ärgere mich mit der Tier drüber. Ich muss halt fahren, öfter die Woche. Ja. Und da tut das richtig weh, aber kann mir das noch leisten. Ne? Ja, aber selbst wenn es irgendwann nicht mehr leisten kann, aber dann kommt es zu einer Verkehrswende, sonst wird das nie kommen. Die Leute labern und labern und labern. Viel Vibe in ihrem Blog noch beschreiben wollte, dass Kreuzfahrten nachhaltig sind, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht mehr wahr sein. Also, ja, und mach die, mich stört das gar nicht, aber bitte erzählt mir nicht noch, dass so eine Scheiße irgendwie also noch nachhaltig ist. Einfach, das ist so absurd, das ist der Kriegskotzen. Und du hast halt recht, und das ist gerade bei den Deutschen auch so, wenn du die nicht ans Geld gehst, dann wird das immer schwierig, mit irgendwelchen Maßnahmen durchzusetzen. Das bringt nichts. Und ich sag mal so, bei uns ist es tatsächlich so, also unabhängig davon, dass wir dann auch hier Corona im Haus hatten und so, sind wir die letzte Zeit auch wirklich dann nicht auf den Sonntag extra nochmal losgefahren zum Cachen, sondern haben gesagt, nö, wir schwingen uns einfach das Fahrrad und machen hier eine Runde und suchen hier vielleicht nochmal ein, zwei Caches, die noch offen sind. Und allein das hat sich dann schon gelohnt. Ne? So. Ich weiß nicht, ich habe schon immer gesagt, was die Leute immer nicht glauben wollen, ne? Sowas wie Adolf Hitler könnte nicht normal passieren. Sofort. Wenn sich einer findet, der einigermaßen auftreten hat, in Deutschland kriegst du das sofort wieder. Das beweist sich immer wieder. Das beweist sich auch mit den SUVs. Es gab genug Vorturner, die erzählt haben, wie schlimm die SUVs sind, und plötzlich wurden die ersten verkratzt. Ich habe die Scheiße hier auf dem Hof stehen. Ich habe hier einen SUV stehen, der ganz schlimm ist, ne, der T-Roc. Der verbraucht 5 Liter Normalbenzin, wenn ich ihn nicht allzu trete und wenn ich normal fahre auf der Landstraße. Ja, siehst du. Und dann habe ich Heike Citygo. Das ist ja ein Auto, das ja absolut in Ordnung ist. Der ist schön klein, handlich, passt überall hin. Der verbraucht 6,5 Liter. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja mal so einen kleinen Corsa gefahren mit 1 Liter Hubraum, wo ich auch schon frech finde, dass man das Hubraum nennt. Ne? Ja, genau. Ne, mit 60 PS. Ja. Und die waren ja auch immer so als Wunderwaffe, wenig Verbrauch. Ja. So, ja, aber Arsch. Ja, 6,8 Liter. Ja. So, aber der Deutsche hat jetzt gelesen, dass das nicht so ist, und dann geht er los und dann macht er alles nieder. Genau. Während ich mit dem Seat Leon jetzt, der ja quasi ja dann Golfgröße hat, mit dem fahre ich dann jetzt morgens beim Nebel mit 3,6 Liter zur Arbeit. Ne? So, dann fragt sich ja, ist da die Frage, was ist denn so schlimm am Diesel? Ne? Ja. Also, wir werden die Umwelt nicht ändern und nicht retten. Genau. Aber wir haben zumindest unsere Meinung gesagt, ich halte diese Loks für völlig bekloppt. Ja, und wie gesagt, ich finde immer, das sollte man aus den Hobbys allgemein raushalten und gerade auch beim Geocachen. Ja, ganz wichtig ist auch, selbst wenn ihr mitmacht, tut mir wenigstens einen Gefallen. Ich befürchte, das kommt nämlich sonst auch noch. Fangt nicht nach dem Krieg noch an, euch als Veteranen zu bezeichnen, weil ihr einen Log geschrieben habt. Das ist trifft's nicht ganz. Nein, das wird kein Politik-Umwelt-Podcast, aber tagesaktuelle Themen hatten wir immer mal drin. Das wird mir jetzt auch ein bisschen zu schmalbandig ansonsten. Ich meine, wenn wir schon über Loks in der Ukraine reden, dann muss ich auch über die Politik dazu reden, anders geht das wohl nicht. Und Umwelt gehört natürlich zum Geocaching auch dazu. Aber kommen wir weiter. Wo sind wir denn überhaupt? Ach genau, bei dem das fand ich so schön. Bei dem Cache, wie heißt der? Den muss ich jetzt aufmachen. Zwischen Hörsten und der DB2. Also Bundesbahn ist das. Das ist GC9NXN8. GC9NXN8. Den habe ich noch gar nicht gemacht, obwohl er gar nicht so weit weg ist. Gab es ein wirklich schönes Lok. Da war wohl dem Owner... Also es hat einer gelockt und dem Owner war wohl der Loktet zu kurz. Und dann hat Tesamato gelockt. Mein letzter Lok gefiel dem Owner nicht. Er war der Meinung, es muss ein langer und individueller Lok-Eintrag her. Dann mal los. Dieser Cache ist für jemanden, der schon mehr als 100 Dosen gefunden hat, dann doch langweilig. Viel Mühe wurde sich hier nicht gegeben. Da ist man doch mittlerweile mehr gewohnt. Ob dieser Cache es jemals schafft, mehr als 10 Schleifen in 10 Jahren zu kassieren, ist fraglich. Dieses Spiel lebt von der Leidenschaft dazu, nicht von der Qualität der Log-Einträge. Wer der Meinung ist, derartige Spielreihe aufzuerlegen, sollte das Spiel lassen. Kein 7-jähriger Junge zum Beispiel liest sich solch einen Schrott im Listing durch. Der will Spaß haben. So wird er im Keim erstickt. Super. Ja, das stimmt. Ich gucke, er hat ihn, nee, genau, es steht auch noch drin, der Log. Da hat er dann gesagt, okay, das ist eine Great Story, das muss man auch mal anklicken. Den kann er ja nicht löschen, gibt es ja keine Begründung für. Genau, Great genau. Story, habe ich auch geklickt, ja, habe ich sofort geklickt, tatsächlich. Great Story und Helpful, habe ich beides angeklickt. Weil im Listing steht, Achtung, in Rot extra, Doppelpunkt, Team-Log-Einträge nach dem Motto zum Beispiel, um Platz in den Büchern zu sparen, werden nicht akzeptiert und werden gelöscht. Hier trägt sich bitte jeder selbst ein. Das gilt auch für Fotologs bei fehlendem Schreibgerät. Ein bisschen mehr als zum Beispiel DFTC wäre nicht schlecht. Wir als Owner geben uns sehr viel Mühe, Zeit und Geld, um ein schönes Erlebnis zu geben. Vielleicht könnt ihr das bei den Log-Einträgen zurückgeben. Danke für euer Verständnis, sagen Opel, Insignia und Klusel. Ich habe schon immer gesagt, Leute, die sich nach Autos benennen, finde ich seltsam. Aber der, also ich mag mich jetzt täuschen, aber der ist ja auch einer, der immer grundsätzlich überall reinstempelt. Ja, stimmt. Und zwar ja, wie so ein geisteskranker Stempel geht, das was anderes, ja, das verstehst du einfach nicht, ja, das ist, ja. Da hast du keine Ahnung von. Sehr schön finde ich auch, er möchte ja lange und ausführliche Logs. Aber den Hint, da ist er zu faul, alle Buchstaben reinzuschreiben. Ja. Stimmt, magnetisch. Oh, ich habe das Gefühl, dass da auch welche Spaß dran haben. Also Great Story hat schon 4-mal bekommen, dieser Mato. Aber Systemsprenger hat zum Beispiel gesagt, auch hier wurden wir nach kurzer Suche fündig. Hier ist ja ordentlich was los. Viele Autos, Trecker und Radfahrer. Great Story schon 8-mal. Die schreibt sonst schon. Eigentlich auch länger, ne? Ja, aber ich gucke hier gerade mal durch. Einer Stellinger hat ihn nicht gefunden, aber dafür relativ lang gelockt, dafür, dass er nicht gefunden hat. Das ist ja auch schon mal lobenswert, ne? Aber es sind doch einige, die hier wirklich auch sehr kurz locken. Warum? Dann muss er konsequent alle löschen. Ne? Ja, das stimmt. Der zu kurz gelockt, löscht er ja nicht. Steht ja nur drin, dass das wäre nicht schlecht. Das hat er ja geschickt formuliert, weil ganz ehrlich, hätte da jetzt gestanden, ansonsten löschen wir, wenn da nur DFDC steht, dann hätte ich sofort mich an den nächsten Reviewer gewandt, weil genau solche gehen mir auf den Sack. Aber da musst du mal aufpassen, dass der nächste Reviewer überhaupt dann hört, dass du ihn anschreibst, weil das Haus so groß ist, ne? Ja, das muss man nicht mehr lassen. Er kümmert sich, er ist einer der Reviewer, der sich wirklich kümmert. Ein anderer hat mir schon geschrieben, ja, da musst du dich nicht an mich wenden, da musst du Need Archiv locken. Ja, also. Ja, beziehungsweise es gibt ja im HQ immer, genau, das schreibt ja auch gerade dann die quasi Schlichtungsstelle sozusagen, ne? Ja, ans HQ, nicht Reviewer, ist ja richtig, aber jetzt im ersten Moment, ich habe einen Cache, zu dem kommen wir später auch nochmal, ja, können wir ja auch zu, ja, der kommt als nächstes. Mit dem hier sind wir ja auch eigentlich durch soweit. Genau, ja. Der hat ja jetzt schon mal 10 Great Stories, das ist schon mal gut. Aber genau der nächste kommt nämlich genau das. Und das ist eben nichts, wo ich ans HQ schreibe, sondern ich habe einen Traddy gemacht. GC98RAP. GC98RAP. Neues entsteht. So, komme ich da hin vor Ort? Wie immer. Steht auch nichts im Text. Gut, lese ich sowieso nicht, gebe ich zu. Und diesmal habe ich echt gesucht, weil ich einfach auch bei so Tradis nicht, bei einfachen Tradis gucke ich nicht gleich hin, sondern das ist mir, da brauche ich ja länger, um hinzugucken, als wenn ich vor Ort einfach mal gucke. Da guckt man auch nicht ins Listing eigentlich. Also genau. Ich mittlerweile beim einfachen Tradi wirklich nicht mehr. Und das ist ja 115er, also. Ne? Ja, genau. Und dann habe ich da auch einen Moment gesucht, nichts gefunden. Ich denke, ja, komisch, das ist ein ganz einfacher, ne? Und dann gucke ich nach. Ja, im Hint steht da drin, ihr werdet in der Nähe vom Cache einen Hinweis finden, der auf eine besondere Leitung hinweist. Das ist nämlich genau an den Koordinaten. Das ist ein Gasschild. Von dieser Stelle aus, circa 226 Grad und 17 oder 18 Schritte, je nach Beinlänge, solltet ihr fündig werden. Ja. Da habe ich echt gedacht, das hackt. Also im Tradi mit Projektion, das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Und da habe ich dann tatsächlich eben genau gedacht, hey, NA ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, fand ich, weil dann, ich weiß ja, was bei rauskommt. Nur Gezanke, Gehacke, Gezicke. Habe ich Review angeschrieben, ich, ne, so nach dem Motto, sag mal, findest du das denn normal? Wie kannst du den denn freigeben? Weil ich denke, naja, wurde ja auch, nee, den habe ich, war das bei dem? Ja, aber vielleicht hat er den, also gut. Will ich noch nicht mal wetten. Ich, also auf jeden Fall so einen in der Art habe ich den Review angeschrieben, habe gesagt, sag mal, finde ich jetzt irgendwie auch nicht gerade gelungen, ne? Weil suchst da und wenn du nicht in den hinguckst, findest du ihn nicht. Ja, da kam er zurück, ja, da musst du den NA loggen. Ja, aber muss man denn immer gleich mit dieser Keule, wo dann nur Gezicke bei rauskommt? Ja, das ist, aber der hat auch schon, hat er ja schon ein NA hat er auch schon. Ist doch ein Multi? Nee, das ist kein Multi. Nee, wäre theoretisch ein Multi. Nur von der Aufgabenstellung her wäre es ja eigentlich eher ein Multi. Ne? Ja, aber auch dann müsste es ja im Text stehen. Also so pass werden, ich wollte gerade gucken, ich habe das nicht gefunden, das NA. 16.01. wurde in NA gelockt. 16.01. Ja, Glück, 16. von MS Badovic. Ja, der hat eigentlich recht, aber ich, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht. Ach, du weißt ja immer, was dabei rauskommt. Ja, so. aber da frage ich mich dann, warum dann noch keiner eingeschritten ist. Also wenn ein NA kommt, dann werden doch die Reviewer eigentlich quasi, klingelt man doch an der großen Haustür. Vom 16.01. bin ich jetzt auch ein bisschen irritiert. So lange dauert das doch eigentlich nicht. Die Reviewer sind eigentlich, kenne ich sonst immer sehr schnell. Das wundert mich jetzt auch nicht. Also, dass da nicht zumindest mal dann drauf, also wird doch schon mal drauf geguckt haben. Oder haben die dann vielleicht einfach den Hint nicht gesehen? Vielleicht hätte. Also, ach, Maribi hat jetzt zugeschlagen. Also, ja, ich fand's, ich habe mich da schwer mitgetan. Ja, ich bin eigentlich auch dafür ein NA, aber ich finde das mal so eine Keule gleich rauszuholen. Der Cache selber war ja okay. Also, das auch um die Ecke ist auch okay. Wenn das jetzt im Text gestanden hätte. Ja, soll einen kleinen Multi von machen. Kann ja Multi, man hat ja keinen Abstandskonflikt, wenn die erste Station virtuell ist oder so. Also es gibt ja Lösungen. Ja, ich sag mal, und ich finde, 17, 18 Schritte geht ja sogar noch. Ne? Also das ist ja noch human. Ich habe ja neulich einen gefunden, der war 60 Meter im Off. Aber das auch stand nicht dabei. Der stand dann irgendwie, irgendwo hatte dann die Ownerin dann nochmal eine Note geschrieben, dass er leider ein bisschen off wäre. Ja. Ich habe dann mit Koordinaten gelockt, dann hat sie auch innerhalb von einem Tag oder so die Koordinaten korrigiert. Ne? Aber da stehst du dann erstmal und guckst und dann stellst du irgendwann fest nach Logs lesen, ah, guck mal, bist ja völlig im Off hier. Ne? Der Chat schreibt das gerade mit Abstandsproblem, klar. Da gehe ich auch von aus, dass es das so ist. Aber ist auch ein bisschen dämlich. Also die Stelle ist jetzt auch nicht der Reißer vom Herrn, das ist so hinter dem Industriegebiet und da oben wird neu was gebaut und dann kannst du da rauf gucken. Also ich verstehe sowieso nicht, warum er das gemacht hat. Also er hätte auch einfach da 20 Meter wirklich weiter gehen können. Aber wo hat der denn dann Abstandskonflikt? Ja, da also, das, ja, es ist aber Maschen oder was. Das, ich habe keine Ahnung. Nee, das ist Dippersen, Nendorf. Ja. Da ist jetzt in der Nähe nicht wirklich. Oder? Ich weiß, ich hab ehrlich gesagt nicht geguckt. Ich muss mal raufgucken. Kann man das nicht sogar sehen? Das fällt mir nicht auf, weil ich natürlich alles rundherum habe. So. Ja, ich muss gerade mal gucken. Ich muss mir mal einschalten, dass ich die. Also, warum man das jetzt so kompliziert macht, habe ich auch nicht wirklich verstanden. Also, das macht auch keinerlei Sinn. Nee, ich sehe jetzt hier nichts, irgendwie was einen Abstandskonflikt hätte. Vielleicht ist er jetzt irgendwie dann vielleicht noch ein Mystery oder so, aber so normal jetzt? No, keine Ahnung, den da geritten hat. Aber selbst wenn ich die jetzt aufmache, sehe ich aber nicht, welches er ist. Schade, sonst hätte ich mal gucken können. Ach da, Neues entsteht. Nee, du hast recht. Also der nächste ist ein ganzes Stück weg. Ne? Das ist, täusch dich nicht. Da ist daneben ist dieser Inselberg. Das wird das Problem sein. Also wer jetzt gerade zuhört und nicht auf die Karte guckt, kann man sehen, wenn man ja auf diese Geocaching.com-Karte benutzt, dann sieht man ja auch die anderen Caches, auch die du mal gefunden hat. Und tatsächlich liegt, da liegt einer in der Nähe. Wenn du die Abstände guckst, die Mülle ist vom Inselberg aber nicht so weit weg, der Cache. Ne? Ja, also das stimmt auch wieder. Also von daher, also ich glaube nicht, dass es dann Abstand jetzt unbedingt gibt. Okay, hätte ja auch trotzdem mal, anders lösen. Leider sagt das gerade, man hat seltener recht, aber auch da könnte er recht haben. Kann natürlich ein Mystery sein, der da in der Nähe liegt. Ja, das ist alles möglich da, keine Frage. Aber auf jeden Fall. Nicht so die Mystery-Ecke, ne? Ja. Nee, genau, eigentlich. Ja. Wie auch immer, er hat so gemacht. Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, weil der hat 1900 gefunden, ist jetzt also auch nicht ganz neu. Keine Ahnung. Jetzt hat er nie das Archiv bekommen. Ja, ist mal im Endeffekt zur Not haut ihn nochmal neu raus als Kurzmulti. Ist doch okay. Ja, vor allen Dingen ist der nicht schlecht. Also, ist schön, also die Ecke ist jetzt nicht super besonders, aber sie ist schon ein bisschen wesentlich, falls hinter den Gebäuden da ist. Da muss man erstmal hinfinden und so. Witzig ist das schon. Aber ja, wie gesagt, also so wie er ihn im Moment hat, ist er ziemlich scheiße. Wenn ich ihn hingucke, hat eigentlich fast keine Chance, ihn zu finden. Das ist halt genauso blöd, wie in den Hint irgendwann mal reinzuschreiben, dass man eine Angel braucht oder so. Ne? Es ist genauso blöd, dann da zu peilen. Ne? Also, Stelliger schreibt, gelockt wird trotzdem. Ja, bin ich mit im Sinne der Anklage auch mitschuldig. Ich habe ihn ja auch gelockt. Ich war auch echt am Überlegen, was ich damit mache. Aber ich fand es jetzt auch nicht so tragisch, weil man guckt ja doch in den Hintern irgendwann und ja. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Also ja, aber im Endeffekt, ich sag mal, das sieht ja auch danach eher aus, also wie gesagt, unerfahrener ist er ja nicht, wenn du da auch 10-mal reingeloggt hättest, dass das ja eigentlich eher ein Multi ist und er vielleicht das Listing noch anpassen sollte oder die Koordinaten hätte er trotzdem nicht gemacht. Also wahrscheinlich muss man da einfach mal mit der Keule kommen irgendwann. Ne? Kann sein, ja. Und wie gesagt, einmal Keule war ja schon raus, vielleicht ein zweites Mal Keule hilft jetzt, ja. Vielleicht hört ja mal einer von den Reviewern mit hier. Ja, mal gucken, was draus wird. Nee, da sind ja nur bestimmte Reviewer zuständig, das Ding zu archivieren. Also das macht ja nicht jeder. Aber ich habe mal gehört, die reden ab und zu auch miteinander. Also wenn sie sich im Haus dann irgendwie finden. Diese Gerüchte, ne? Gibt's immer, aber wie soll denn das gehen? Guck dir mal, die brauchen ja schon 3 Tage, um ihr eigenes Haus einmal zu durchqueren. Jetzt wollen die noch zum Nachbarhaus, wo der zweite Reviewer wohnt. Da sind ja nochmal 3 Kilometer Grundstück zwischen und so. Da wird nichts. Aber ist es nicht so, wenn die 3 Kilometer Haus haben und der andere hat auch 3 Kilometer Haus, dass dann ja eigentlich der 161-fache Abstand zwischen den Häusern sein muss? Ne? Das heißt, die sind ja dann 500 Kilometer auseinander. Ne? Ich staune gerade über unseren Chat, muss ich dir mal sagen. Die sind alle für die Keule. Nee, habe ich diesmal nicht gemacht. Jetzt denke ich, nee, habe ich ja gedacht, habe ich mal richtig was gemacht. Nicht immer gleich drauf gehauen, auch wieder falsch. Beim Multi musst du die feinen Koordinaten angeben. Hier kann er verstecken, ohne einen kurzen nennen. Das stimmt. Naja, aber du kannst ja beim Multi. Naja, gut. Also daran liegt es alles nicht. Das ist keine Ecke mit Besonderheit. Das glaube ich auch nicht. Du kommst da oben an, die Koordinaten liegen am Zaun von dieser Selbsthilfe. Das sieht man ja auf der Karte, dass da so ein Camping-Selbsthilfeladen ist. Da am Zaun liegen die Koordinaten und dann siehst du schon so in 20 Meter Entfernung Baum und dann weißt du schon, alles klar. Also das ist nicht das Problem. Ja, siehst du, die Skywalker sagen schon, eigentlich war klar, wo die Dose steckt. Ich muss da schnell noch hin, bevor der archiviert wird. Vielleicht muss ich am Wochenende doch mal nach Buchholz fahren. Wir wollten eigentlich nach Lüneburg. Ja. Na, also siehst du, die Skywalker, das ist ja das, was ich sagen will. Die haben schon recht. Nein, es ist nicht klar, wo die Dose versteckt ist. Klar, wo die Dose versteckt ist, wird es in dem Moment, wo ich ihn hingucke und was von 18 Schritten lese, dann war ja alles klar da. Aber bevor ich das lese, gucke ich erstmal an diesem Zaun. Und das fand ich, da habe ich noch gedacht, was ist das für ein Scheiß-Cache? Jetzt fummel ich schon wieder an so einem Zaun von der Firma rum. Das mag ich nicht. Also deswegen, ich war da echt so ein bisschen zweigeteilt. Aber komisch, ne? Weil eigentlich bist du ja auch eher der Mensch, der klaren Wort und sagt, so, jetzt gibt's hier einfach mal eine Ansage. Ne? Ja, und jetzt habe ich mal gedacht, jetzt hau ich mal nicht drauf, damit sich. Jetzt wirst du hier fertig gemacht. Ich verbessere meinen Ruf und dann das. Auch wieder nicht. kommen die Hörer an, die, wo du denkst, die hören ein, weil sie einen mögen. Nein, jetzt wirst du fertig gemacht. Ja, das ist kein Verlass drauf. Wir kommen auf demnächst die Kommentare, wir werden zu weich und was ist mit euch los? Ich denke auch, dass wir 40 Euro nehmen für die nächste Folge. das ist sonst nicht mehr zu ertragen. Genau. Na gut, haben wir durch. Schisser. Schisser kommt von dem hier im Chat gerade, der eigentlich Koordinaten nur würfelt. Ne? Ich habe das schon mal so ähnlich gemacht. Gebe ich ja zu, wurde ich ja damals fast erwischt, weil man war sich nicht sicher, aber ich war's. Es gab auch mal einen Account, der hieß Berufsgeokacker. Und das macht richtig Spaß, mit dem zu loggen, weil die natürlich alle verwechselt haben mit einem Berufsgeocacher. Das war richtig schön. Vielleicht sollte ich mal einen Kleider 75 anlegen. Als auf dem Puppen-Account. Von der Zahl besser ist Kleider 71. Das ist ähnlicher. Ne? Oder so. Mal gucken, das können wir mal ausprobieren. Gut, wir hatten immer mal die Diskussion und ich glaube, das war, wer war es denn? Ich glaube, Hoja. Oh, Hoja, haha, ist heute gleich dabei. Heute ist Hoja, ahaha, dabei. Da ging es mal drum, was man macht mit Caches, die jetzt über ein Jahr nicht gefunden werden. Ich weiß nicht, stimmt, ob's Hoja genau. Mal, aber irgendwer war es auf jeden Fall. Ja, ja. Und wo es mal darum ging, sollte man da nicht vielleicht doch mal automatisiert abräumen oder nachfragen oder was auch immer. Und da war auch die Meinung sehr verschieden. Und jetzt kam zufällig ein Log bei mir rein, wo ich auch dachte, ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich das gut finde, dass das nicht passiert, automatisiert. Denn da lagen zwischen den Logs ein Jahr und 3 Monate. Nee, Quatsch, nein. Ein Jahr und 5 Monate. Genau, ja. Ein Jahr und 5 Monate nach meinem Found kam der nächste. Und zwar ist das der Cache GC8RCXK. GC8RCXK. Liegt auf 1750 Meter Höhe und ist nicht ganz so einfach zu erreichen. Man sieht das auch schön auf der Karte, die da drauf ist. Der Berg hat Steigung, ne? Ja, vor allen Dingen ist kein Weg eingezeichnet und es gibt da auch keinen Weg, das kann man durchaus so sagen. Und trotzdem ist dieser Cache affengeil. Ist das Andorra? War das Andorra oben? Nee, das war noch Frankreich, oder nicht? Ja, Occitanien, Frankreich. Nee, das ist noch Frankreich gewesen. Und geiler Cache. Also, was heißt, muss ich etwas korrigieren. Der Cache ist eigentlich ziemlich scheiße. Das ist ein Gurkenglas. Das aber zumindest wasserdicht war, das zwischen den Steinen versteckt war. Aber wenn man sich die Spoiler-Fotos anguckt, das ist schon eine schöne Ecke. Ja. Ja, also auch wenn du auf die Karte gehst, da ist zwar so ein Weg aufgezeichnet, es gibt da auch tatsächlich so eine Art Weg, aber das ist so ein Cache, den muss man sich schon erarbeiten. Also den macht man nicht mal eben. Das ist ungefähr so, als wenn du ein Lab machen willst auf dem Wilseder Berg, ne? Ja, halt, was wir tun, ne? So ähnlich. Von Bernd B. ist gut. Also von der Qualität her ist tatsächlich Bernd B., ja. Der ist schon sehr, sehr simpel, die Dose. Aber das stört überhaupt nicht, weil das ist gut versteckt. Gut, der Owner ist seit 4 Jahren dabei, hat 200 Funde und 10 versteckte, also ich schätze mal, ein Franzose. Aber da gibt es ja tatsächlich in der Nähe so eine, also die Franzosen würden sagen Straße, ne? Ja, also da muss man schon reinscrollen, damit hier erstmal auftaucht. Und ich kann mich dunkel erinnern, Straße war nicht die Bezeichnung, die ich dafür nutzen würde. Ja. Nee, kein Bild von ihm. Ich wollte mal gucken, scheint aber ein Junger zu sein. Ja, 10 Versteckte, wenn die alle so sind. Also ich meine, die Wartung für die Caches möchte ich auch nicht machen. Ja, auf dem Bergrücken sind ja einige da. Also wenn man den immer rüber geht, dann lohnt sich das ja sogar. Ja, 5 oder 6, aber sonst ist ringsrum nicht so viel, ne? Also ich wollte gerade sagen, also ja, aber du musst da eben erstmal hinkommen. Und wir haben da ja ein paar von gemacht. Nee, ich glaube, wir haben, so weiß ich gar nicht, wie viel wir davon gemacht haben. Also das ist schon nicht ohne. Und da fiel mir das so auf. Also dieser Cache ist einfach, da könnte auch von mir aus einfach nur Papier an den Stein genagelt haben, wäre mir auch egal. Der ist einfach geil. Ja, aber er schreibt jetzt nochmal, er wäre für einen Maintenance-Zwang, wenn 2-3 Jahre nichts passiert. Aber selbst wenn bei dem hier 5 Jahre keiner hinkommt, ja, ist der Cache vielleicht. Ja. Also weißt du, da ist halt auch wieder so, wo zieht man die Linie? Wo siehst du denn da am Weg noch ein paar mehr? Ich habe 2 Stück gemacht davon. Meinst du? Über den ganzen Bergrücken rüber, so ist ein Ja, ne? Du solltest, glaube ich, ein bisschen genaueres Auge auf die Entfernung legen. Ja, aber und auf die Höhenmeter. Ja, also ich wollte sagen, da sind so ein paar auf dem Bergrücken, auch so uns ringsrum ist halt nicht mehr viel. Ne? Gar also, nichts, ja, genau. Ne? Also wenn da einer eine Alpenübersteigung in der Richtung macht, dann hat er da 6 Funde, aber da passiert sonst nicht viel. Also ne? Wer in die Gegend kommt, den Cache auf jeden Fall empfehle ich sehr. Und wenn man dann schon da ist, dann kann man so gucken, so ein bisschen nördlich davon, da gibt es noch so, da liegen so viele auf dem Haufen, das sind 4, 8, 12 Stück. Mhm. Die sind auch nicht besonders, aber die Gegend geil. Da sieht man schon anhand des Weges, dass es da bestimmt sehr flach ist. Ne? Ja. Serpentinen sind doch mal ein Zeichen dafür, dass es flach wird. Ne? Da kriegst du wirklich also teilweise die Berge hoch und runter, aber alles von Lost Places auch und so. Also, ach, geile Gegend. Ach, das ist so schön. Ich gucke da so gerne rein, weil ich fahre bald wieder hin. Ach. Fahrt ihr wieder Richtung Südfrankreich? Ja, dieses Mal haben wir gesagt, es ist uns scheißegal, was die alle machen. Wieso sind denn nur 2 Fotos in der Galerie? Ja. Im Urlaub mache ich auch selten Fotos. Ja, Geile Gläser-Caches. Ja, nein, nur. Ich habe sogar Fotos von da, aber habe da keine reingehängt. Im Urlaub finde ich das immer aufwendig, wenn man da was reinhängen ja, will. Genau, weil du müsstest es ja eigentlich theoretisch zu Hause vernünftig aufarbeiten, die ganzen Logs und so, das ist ja auch dann irgendwie. Ja, vor allem dann hast du nur ein Notebook dabei, das ist wieder ein kleiner Bildschirm und ja. Lade nicht so gut und so, ja, ja. Also in 162 Tagen werde ich etwa 50 Kilometer von dem Cache entfernt wieder in die Wohnung einziehen und dann mit Heike 2 Wochen durchs Gebirge ziehen. Aber noch in Frankreich oder seid ihr dann schon in Andorra bzw. Nee, in Spanien? In Frankreich wieder. Andorra kannst du vergessen. Andorra hat mehrere riesige Nachteile. Also wer da unten mal zu cachen will, ist Andorra nicht schlecht. Da liegen viele Caches, die man gut erreichen kann, selbst im Gebirge. Also da kann man gut was für die Statistik Höhenmeter tun, wenn man möchte und kommt trotzdem gemütlich hin. Oh ja, Andorra ist ganz schön voll, das stimmt. Ja, das ist sehr voll gepropft. Das ist aber auch im Prinzip ein einziges großes Einkaufszentrum, Andorra. Muss man mal auch so sehen. Also da hast du fast immer Stau hoch, weil da oben kannst du steuerfrei einkaufen. Ah, okay. Und das ist, ich mag das überhaupt nicht, es ist voll gepfropft an Menschen ohne Ende. Es ist, wenn du da irgendwo halt, also es ist alles teuer, außer das Einkaufen, aber wenn die jetzt irgendwie halten, parken, schon parken, wird nicht einfach. Und es ist zu voll. Also es ist alles überlaufen da. Da führen ja Straßen in die Berge rein. Das kannst du auch mit dem Auto auf die 2000er hochfahren zur Not, weißt du? Und wir sind so ein bisschen westlich davon. Mhm. Und da musst du dir jeden Cache auf diesen Bergkuppen auch wirklich erarbeiten. Das kann man so sagen. Aber das ist ja dann von der Jahreszeit her Spätsommer eher, ne? Ja. Ja, da ist bestimmt nicht mehr so heiß da unten, ne? Nee, ist tatsächlich nicht. Also das kann ich sagen, jetzt von der Höhe geht es schon wieder, ne? Wollte ich gerade sagen, du bist irgendwann auf 2000 Meter, da ist nicht mehr warm. Da geht's dann, ja stimmt, da geht's dann, genau. Ja, ja. Andorra hat ein Kaufhaus. Ja, Andorra ist ein Kaufhaus. Und was in Andorra noch ein Problem ist, das ist nicht Europa. Vergessen. Ja. Also du hast das Problem zum Beispiel, dass du mit dem Handy kein Roaming hast. Ja, die Erfahrung hat mein Chef auch schon mal gemacht, als er in Andorra war. Deswegen, also Andorra würde ich niemals in Urlaub fahren. Das finde ich nicht schön. Das ist für Leute, die gerne einkaufen und Skifahren, ist das alles gut, kann ich verstehen. Aber Wandern und so, dafür ist Andorra nicht geeignet. Dafür lieber ein bisschen westlich, da sind die Naturreservate. Da liegen auch wirklich erstaunlich viele Caches für französische Verhältnisse. Nur sind die halt ein bisschen aufwendiger. Die meisten. Okay. Ja, das zum Thema, es lohnt sich und Ausblick auf den Sommer. Ja, da werde ich wieder Bilder posten, da könnt ihr euch noch verlassen. Zwar nicht in den Caches, aber zu Hause und auf Twitter. Genau. Und weil Europa ist es schon. Ja, sorry, EU, natürlich, Bjarne hat recht. Klar ist das Europa. EU ist es nicht so. Ja, stimmt, das stimmt. Ich weiß, mein Chef hat damals die Erfahrung gemacht, der hatte, ich glaube, die Telekom-Anbieter heißen da quasi ähnlich. Ich bin der Meinung sogar Orange oder so in Frankreich und in Andorra auch. Nur leider war das Problem, er hat nicht erkannt, in welchem er eingeloggt war. Oh, das ist schlecht, ja. Genau, die Telekom hat sich gefreut. Ne? Es war aber noch dreistellig, ne? Noch. Die Rechnung, die kam. Ne? Hatte ich auch mal, aber das war eine Ostsee vor vielen, vielen Jahren. Ich sehe gerade, GCF0. Schreibt Dr. Ringding gerade, GCF0 ist so ein ähnlicher, Scotland's First. Ja, sieht man auf der Karte auch gleich. Ist auch wieder so einer, der sehr einsam liegt. Also wer so einsame Caches sucht, hier kriegt ihr ein paar genannt heute. Und bei Scotland's First hat sogar den Vorteil, da gibt es ein paar mehr Bilder. Ob man die jetzt, gleich so eine viele Menschen drauf. So leer ist es da anscheinend nicht. Ja, also da, wer so, so wie ich das so einsam mag und so und gerne wandert und also da kann ich die Pyrenäen echt empfehlen. Also gerade so in diesem Bereich hier, Foix heißt der Ort, glaube ich, Foix wird das geschrieben, F-O-I-X und von da aus dann so fast egal wohin. Da dann Richtung Grenze zu Spanien, die Pyrenäen hoch und runter, das macht richtig, richtig Spaß. Was? Landschaftlich sind die Pyrenäen ja auch schön, ne? Das ist ja doch schon ein bisschen anderes Klima irgendwie. Ja. Wir reden immer alle von den Alpen, was vor. Ich kann mit den Alpen nichts anfangen. Das ist überfüllte Menschenaufläufe, die da in Massen von Hütte zu Hütte laufen, in steilen Bergen, wo ich nicht mal viel sehen kann. Da wirken die Pyrenäen dreimal so groß gegen. Das ist auch so ein Ziel, da will ich auch mal irgendwann hin. Aber im Moment noch nicht. Da sollten die Kinder aber fit sein, weil Frankreich mit Absicherung, Geländern ist jetzt nicht so Naja, also entweder sollten sie fit sein oder es ist der Bescheid gekommen, dass das Kindergeld nicht mehr gezahlt wird. Das kannst du sie auch mitnehmen. Genau. Ja, wer zu viel Kindergeld gekriegt hat, der legt auch viele Dosen. Ne? Oh Mann, Dumm Geilo ist wirklich... Dumm Geilo gibt nicht auf. Ich glaube, er kam jetzt gefühlt in jeder Folge die letzten 10 Folgen vor. Ja. Ne? Das heißt, wahrscheinlich wird er immer so 10 Dosen im Monat raushauen. Es gibt nämlich Don Geilo 150, GC9NPBW, GC9 Nordpol Paula Bravo Whisky. Und es ist nicht so, dass ich irgendwas geändert hätte. Nein. Ich muss mal runterscrollen wieder. Ach, SRI war auch wieder da. Der macht auch jeden Cash. Der ist ja auch nicht schmerzbefreit. Die Dose war ja auch schon gleich nach dem, am ersten Tag kaputt. Ja, genau. Am ersten Tag kam schon gleich die Note. Dein Schloss soll kaputt sein, tausche ich morgen früh. Also hat nicht lange gehalten. Der Code hat sich verstellt. Und dann wurde er wieder verschlossen und dann ist er wieder hingefahren und hin und her. Und also seine Caches funktionieren eigentlich nie. Der hatte ja auch schon mal 2 NM-Logs drin. Ja. Es ist auch, dann kriegt er die Meldung, dass das die Zahl verstellt ist. Und er lockt dann als Ornament hin und es war am Schloss etwas Öl und es geht wieder. Also das ist echt, der ist eine richtige Wundertüte, ne? Die verstellen ihm das Schloss mit einer anderen Nummer und er kriegt das mit Öl wieder auf. Und er wundert sich dann, dass da was mit Gewalt geöffnet wird. Der Typ ist wirklich, ich weiß nicht, was der in diesem Hobby will. Vielleicht hat er einfach das Bedürfnis, seine furzende Frau zum Lüften zu schicken. Ja, irgendwie. Er ist schon was ganz was Besonderes. Wir haben so viele. Es ist komisch, ne, dass dieses Hobby so ganz, ganz viele ganz besondere Menschen vereint. Ne? Ja. Das ist irgendwie. Der ist alleine schon ganz besonders, ja. Oh, Stellinger schreibt gerade, ich habe jetzt einen von ihm gelockt. Ach Mensch, guck an. Aber jetzt wirkt Stellinger ja nicht so, als wenn ihn das jetzt unheimlich aus dem Wintertal gehoben hat oder so. Ihr solltet ihn mal einladen. Ich glaube nicht, dass der hierher findet. Du könntest ihm ja 50 Dosen vor die Tür legen und dann findet er den Weg vielleicht. Ich wage das. Wieso kriege ich jetzt über Twitter Nachrichten für dich, Eintracht Frankfurt gegen Real? Was interessiert mich das denn? Ja, Twitter ist auch komisch geworden, was das angeht. Ja, wieso kriege ich eine Nachricht, dass jetzt Eintracht Frankfurt gegen irgendeinen... Ich habe keine Ahnung vom Fußball, ist mir doch scheißegal. Also das ist auch seltsam. Muss man wahrscheinlich auch wieder irgendwo abstellen. Naja, mal gucken. So, bitte noch 105. Bitte nicht, also ich bin gerade, bitte noch 150, hatte ich gerade gelesen. Ach, herrlich, ey. Ja, sehr schön. So, dann hatten wir hier, was war denn das noch hier? Kommen wir. Ach so, hast du eigentlich eine Antwort bekommen? Nee, vom nächsten? Genau. Es gibt den Geocacher, wo ist er denn? Bruno. Warte mal, ich muss das mal anklicken hier. Ach nee, das war meine Mail, da kriege ich meinen eigenen angezeigt, ne? Oder? Was? Ja, da kriege ich mich selber angezeigt. Aber der Geocacher heißt Bruno Thomas Seibt. Genau, Thomas mit TH geschrieben, Bruno Thomas Seibt mit B und T am Ende. Genau. Und der hat mal wieder so richtig eingerissen. Ja, der war in, weiß nicht, von Australien bis Australien, Sachsen. Japan, Griechenland, Russland, Nordkorea wahrscheinlich nicht. Die haben keinen Cash. Wo würde ich sagen? Japan, China. Also er hat so rund 10.000 Kilometer an einem Tag gemacht. Genau, Indien. Ich habe ihn dann mal angeschrieben, weil das heißt ja immer, ja, ihr müsst nicht immer nur meckern, ihr müsst ja vielleicht mal nachfragen, dann erklärt sich auch vieles. Mache ich in letzter Zeit tatsächlich öfter mal und wie immer habe ich keine Antwort gekriegt. Obwohl ich habe höflich geschrieben. Ich habe geschrieben, moin, nur mal aus Interesse für unseren Geocaching-Podcast. Wie schafft man denn so viele verschiedene Länder an einem einzigen Tag? So, eine Antwort habe ich nie bekommen. Guckt euch das mal an, ist wieder so ein echt Meister. Und ich verstehe den Sinn nicht. Ist ja nicht so, dass er 100.000 Caches hätte, sondern er hat irgendwie, was ich gerade, 2.000 oder was er hat, ne? Auf jeden Fall so überschaubar. Also. Nein, der hat 407. Ja, genau. Also das stimmt. Das war noch so einer sogar mit sehr wenigen. Und da ist ja die Frage, warum macht er dann sowas? Also wo ist denn, leider fragt gerade Message Center. Nein, habe ich per E-Mail-Funktion. Ich mache die Message Center, habe ich auch, benutze ich mittlerweile auch. Das funktioniert meistens sogar erstaunlicherweise. Frag mich da immer so ein bisschen, jetzt muss ich ja gucken. Ja, und vor allen Dingen den letzten Cache, den er gefunden hat, ne? Wenn ich mir das hier auf der Karte angucke. Ja, ist völlig wirr alles, ne? Der ist ja irgendwie, das, also siehst du ja schon auf dem Listing-Foto, das ist ja hier völlig an der Nordspitze von Russland, oder was? Ja, auf der Insel also sogar. Auf irgendeiner von den Nordmeerinseln da. Hallo? Nicht wirklich nachvollziehbar, was er da genau macht. Also das ist, weiß ich auch nicht. Ja. Manche machen halt, also ich weiß manchmal auch nicht, ja, also bei dem wirkt es jetzt nicht so, als wenn er nicht weiß, was er da tut. Wir hatten hier mal so einen Schüler, würde ich mal sagen. Ach so, Moment, Stellinger hat natürlich nicht Unrecht. Er schreibt, wo steht, dass man tagesaktuell loggen muss. Ich kann doch meine monatlichen Funde immer am 1. des Folgemonats loggen. Das stimmt, wo er das schreibt. Das macht ja zum Beispiel der, wie heißt der Kleine mit den Froschaugen da im Fernsehen? Uecker. Ach so. Der hat das ja auch mal gesagt, dass er das immer nur einmal im Monat macht, damit man ihn da nicht nachvollziehen kann. Die kam mit mich. Der ist gut. Nee, Kermit meinte ich nicht, meinte Hoek. Naja, ist dasselbe. Ja. Der Unterschied ist, bei Kermit, der sieht über so aus, bei Hoek sieht das nur so aus, wenn man ihn drückt. Aber stimmt, also da das ist natürlich ein Punkt von Stellinger. Das könnte schon passen. Dass der nur einmal im Monat lockt. Ja, doch, weil er hat ja keine, also ist ja nicht so, dass er dadurch, der kommt ja nicht nach vorne oder so. Also es hat ja überhaupt keinerlei tieferen Sinn. Aber ich frage mich bei manchen Caches, die ich jetzt so angeklickt habe, also da erzähl mir nichts, da war der vorne und hinten nicht. Also gerade der da im Nordmeer, da über Russland, also das glaube ich. Oh, das sei vorsichtig. Also mein Chef cached ja auch, den habe ich damals zum Cachen gebracht. Der hat ganz ähnliche Logs. Ah, okay. Einfach weil Eurofins weltweit operiert. So. Und dann fliegt er halt auch mal, was weiß ich, wegen der Teegeschichten nach Vietnam in Gegenden, wo du normalerweise, also da kommt kein normaler Mensch hin. Aber wir haben da halt ein Labor, das Lebensmittel kontrolliert vor Ort. Und dann, da kommt er dann zu solchen Caches. Also wundert dich nicht. Es gibt so Berufe, also bei uns ist jetzt klar, mein Chef ist Geschäftsführer, dadurch kommt der viel dahin. Genau, Stellinger schreibt auch Cargo-Pilot. Ja, genau, sowas in der Art. Ja, gut, das kann ich nicht sagen. Ja, okay, ich nehme es zurück. Aber ja, ich finde es so lustig, dass er in seinem Profil schreibt, er ist kein Fan von Kurzloks und selbst lockt mit GGG oder FD, was auch immer das heißen soll. Also irgendwie ist das alles ein bisschen inkonsistent, was er macht. Ne? Das ist ein bisschen seltsam. Vielleicht ist es auch ein bisschen inkontinent, was er macht. Ne? Ich auch so, ja. Wenn ja, es nicht gerade interkontinental ist. Kann natürlich auch angehen. Wobei, wenn wir das gerade haben mit Anschreiben, deswegen fällt mir das gerade ein. Ich wollte das mit in den Podcast nehmen, habe aber noch keine Antwort bekommen. Ich habe einen Cache besucht, der heißt Sensorisches Gedächtnis. Jetzt muss ich bei ihm selbst gucken. So lange ist das noch nicht her. Sensorisches Gedächtnis. Also, dazu muss ich sagen, er hat ihn jetzt im Moment temporary unavailable. Dieser Cache wurde zerstört und dann gestohlen. Gestern fand ich vor Ort nur noch wenige Bruchstücke. So wurde allein an Materialwert über 100 Euro gestohlen, ganz zu schweigen von den vielen Stunden Entwicklungs- und Bastelarbeit. Ich überlege noch, ob ich den Cache in gleicher Form wieder zum Leben erwecken werde. Das ist der Cache GC9953K. GC9953K. Der hatte mich nämlich angeschrieben, dass ich seinen Cache gemacht hätte und der ist jetzt kaputt. Also er wollte mir das jetzt nicht unterstellen, um Gottes Willen. Ich habe ihn jetzt auch nicht kaputt gemacht. Das ist kein Cache, den ich mag. Ah, okay. Das ist so, da sind vier Button mit vier Farben und dann leuchtet das blau, dann musst du blau drücken. Und dann ist blau-gelb und dann musst du blau-gelb drücken. Und das 10-mal. Also es wird immer mehr, ne? Immer eine Farbe mehr. Mhm. Jetzt fand ich 10 Farben noch nicht so, also das mich nervt so ein Scheiß trotzdem, also ich war tolles Wetter und es war warm, aber jetzt stell dir vor, du stehst da bei Regen und Kälte, ich weiß nicht, ich halte von solchen einfach nichts, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so schlimm, dass ich ihn jetzt da irgendwie platt gehauen hätte, warum auch auf die Idee will ich nicht mehr kommen. Ich habe den auch hinbekommen, habe den gemacht und nach mir, am gleichen Tag muss aber noch einer gekommen sein, denn er hat mich abends angeschrieben, einen Tag später, so. Also entweder nach mir oder am nächsten Morgen muss einer gekommen sein. Du hast meinen Cache besucht, unter anderem das sensorische Gedächtnis. Er hatte noch so 3 so Bastel-Caches da. Die hatte ich alle gemacht. Also die anderen sind aber heilig geblieben. Also ich bin jetzt, ich war es nicht, ich habe nicht einen da am anderen kaputt gehauen. Heute war ich vor Ort, um die Batterie zu prüfen. Was ich dort vorgefunden habe, waren nur noch der gelbe Taster und zwei kleine Bruchstücke vom Kasten, sonst nichts. Um die Sachbeschädigung und den Diebstahl anzeigen zu können, brauche ich deine Hilfe. Kannst du mir sagen, wann du ungefähr vor Ort warst? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Kann dich jemand beobachtet haben oder hast du jemanden gesehen? So viel zu komische Leute, weil, also ich meine jetzt nicht den Owner, sondern wo ich auch gedacht habe, also wenn der weg gewesen wäre, hätte ich das verstanden. Dann hat den einer ausgebuddelt, wobei auch das schon echt Arbeit ist. Also das war so richtig mit dem Erdspieß tief im Boden versenkt. Man sah das unten, den Halter. Aber hätte ich ja noch verstanden, dass ihn einer ausgräbt, mitnimmt und sich zu Hause in den Garten stellt, weil er das Ding gut cool findet, weißt du? War ja schon schick gebaut, sah im Prinzip aus wie so eine Notrufsäule an der Autobahn und dann eben mit diesen vier Button. Ich wollte gerade sagen, man sieht, ein Foto ist drin, da sieht man den. Okay. Der hat sogar Buttons, da könnte man sogar gegen Penis propellern, wenn man das schafft. Ja, die sind richtig schön groß. Also das war absolut in Ordnung, das Bauwerk. Also tipptopp gemacht und dann hätte ich verstanden, wenn ihn jetzt einer ausbuddelt, mitnimmt und zu Hause in den Garten stellt. Das kann ich verstehen. Jetzt liegen da aber zwei Taster, sagt er, am Boden rum. Dann frage ich mich, den hat jetzt einer kaputt gehauen und dann mitgenommen? War das denn im Wald irgendwo? Ja, also tief drin. Na, vielleicht hat's der Jagdpächter nicht so gut gefunden. Nee, soweit ich weiß, hat der das sogar genehmigt. Also, weiß ich jetzt nicht. Also das Listing liest sich so, als wenn das genehmigt wäre, die Stelle. Okay. Da steht nämlich, bitte haltet euch auf dem Weg, sonst wird mir die Genehmigung entzogen oder so. Also ich glaube, das hat er schon gefragt. Und wäre aber natürlich eine Möglichkeit. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Ich habe keine Ahnung, wer es war. Ich verstehe nur nicht, wenn ich den klaue, das kann ich zumindest sicher, dass man das nicht macht, ist keine Frage. Aber das könnte ich ja noch verstehen. Dass man den kaputt haut. Da wäre zumindest der Antrieb zu erkennen. Ja, genau. Ja. Wenn man den kaputt haut, kann ich das auch noch irgendwie nachvollziehen. Aber den jetzt kaputt hauen und dann mitzunehmen, was macht denn das für einen Sinn? Ist das ein nachhaltiges Beseitigen oder wie soll ich das dann? Also, Mika schreibt gerade, vielleicht vom Wildschwein verschleppt. Ich würde mal sagen, möchte jemand irgendwelche Mysteries lösen, geht nicht in den OC-Rätsel. Da kommt nichts Gutes bei raus. Also, der Mika, musst du dir vorstellen, ist wirklich wie so eine Notrufsäule auf der Autobahn. Da, wenn das Schwein dagegen rennt, kippt das Ding um, aber der schleppt das Ding nicht mit. Das war, also das, da reden wir nicht von so einem kleinen Kinderkasten. Das war schon erstaunlich. Ja, Dr. Ringling schreibt gerade, würde er sich nicht in den Garten stellen, aber es gibt ja durchaus Leute, die sich sowas in den Garten stellen oder so. Ja. Ne? Also dann irgendwie sagst du auch, Mensch, ja, für ein Kindergeburtstag mal oder so, coole Sache. Hast keine Kohle für sowas oder weiß nicht, wie man das baut. Ist natürlich immer noch verwerflich, ist gar keine Frage. Alles, aber kann ich mir das noch vorstellen. Aber genau, das ist zumindest noch nachvollziehbar, aber das Ding kaputt zu kloppen. Also ich hätte als erstes gedacht, Jagdpächter oder Eigentümer irgendwie oder so. Ja, ja. Und im zweiten Fall, wenn du sagst, war mitten irgendwo im Wald oder so, dann wären es auch keine Jugendlichen gewesen sein, die auch im besoffenen Kopf dann irgendwie das lustig finden. Das ist ja leider auch oft so. Vor allen Dingen, ich war mittags etwa da, das heißt, das muss nach Mittag, das war auch, da fährst du nicht hin. Da gehst du auch nicht hin. Das ist so ein kleines Waldstück auf dem Feld und zum Cache geht so 100 Meter etwa rein. Und der Weg ist so verwustert, da steht auch schon drin, dass der Weg kaum zu erkennen ist. Das stimmt, da ist kaum noch ein Weg zu erkennen. Also ganz, ganz seltsam, der Ablauf. Ich hatte ihn dann also geschrieben, dass ich um 12 da war und so, vielleicht nützt es hier irgendwas, weil er wollte dann zur Polizei gehen. Also ich habe ihn dann gebeten, wenn da was bei rauskommt oder Erfahrung da jetzt mit macht, falls er die Anzeige wirklich aufgibt, dass er mir mal mitteilt, wie das so abgelaufen ist, weil mich natürlich das auch für die Hörer interessieren würde, was die Polizei... Wie geht die mit sowas um, ne? Mit solchen Geschichten? Der hat mir jetzt schon leid, weil das Ding war ja nun wirklich eine Menge Arbeit, dass ihm das einer klaut oder kaputt macht, was auch immer. Jetzt wollte ich nicht noch schreiben, ich mag die Cache sowieso nicht und was stellt sie auch über 100 Euro im Wald? Also sorry, ist mein Mitleid auch immer in engen Grenzen, das muss ich schon sagen. Dann hättest du wahrscheinlich nicht nur einen Anhörungsbogen als Zeuge gekriegt, sondern wahrscheinlich dann irgendwann... Das tut mir auch leid für ihn. Also das muss man ja trennen. Ich finde das scheiße, dass das gemacht wurde. Das tut mir auch leid für ihn. Aber andererseits frage ich mich auch schon, wie kann ich denn über 100 Euro in den Wald stellen und mich dann wundern, wenn es irgendwann mal kaputt gemacht wird. Das Risiko ist doch immer da. Ja, jetzt mal 100 Euro gehen, aber natürlich hast du ratzfatz zusammen. Ja, aber ich weiß schon nicht. Das war mal ganz ehrlich. Ich kann auch den Ärger, die Wut, alles komplett verstehen. Ohne Wenn und Aber. Da wäre ich auch sauer. Aber was soll denn die Polizei jetzt bitte machen? Also ich weiß nicht, das hätte mich jetzt mehr interessiert, wie die reagieren. Machen die überhaupt was oder Wenn ich da als Polizist sitze, was soll ich dem Mann denn sagen? Ja, genau, das ist die Frage. Das würde mich halt auch mal interessieren, wie die mit sowas umgehen, wo der jetzt mal der Streitwert oder der materielle Wert ja so relativ gering ist. Ja. Ne? Und sollen die dann DNA-Spuren nehmen oder was? Also. Ja. Die kannst ja auch nicht. Hast du ja erstmal 50 DNA-Spuren von 50 Cachern dran. Ja, super. Du musst nur. Also nur darauf hoffen, dass sich einer verletzt hat. Ne? Hoffentlich hast du nicht dran geleckt, Jörg. Ne? Doch, als ich ihn aufhatte. Einmal quer rüber. Nee, also der ganze Ablauf ganz seltsam. Also wie gesagt, finde ich immer noch scheiße, dass das einer macht. So, aber die Anzeige fand ich auch komisch. Ich vermute mal, die Antwort wird sein von der Polizei. Ja, da können wir im Moment nichts machen. Der Cache muss erstmal 48 Stunden zerstört sein. Ne? Oder so. Ne? Ich weiß noch nicht mal, wie das überhaupt ist. Wenn du jetzt dein Auto offen stehen lässt und das wird geklaut, hast du ja auch ein Problem. Da kriegst du ja selbst auch noch Ärger, weil du den ja irgendwie verleitet hast dazu, also habe ich mal gelesen. Das ist ja, aber schwierig. Ich sag mal so, du solltest natürlich nicht sagen, dass das Auto auf war. Ne? Nee, aber wenn ich jetzt irgendwas, ich baue für 200 Euro so einen Kasten mit diesen Farben, stell den irgendwo in den Wald und der wird kaputt gehauen. Boah, schwierig. Also ich weiß, mein Arbeitskollege, mein ehemaliger Arbeitskollege, der hatte damals seinerzeit eine Lebensgefährtin aus Hannover und da gab es die Chaostage. Ja. So, dann hatte er damals so einen alten Fiat Uno gehabt und war in Hannover bei seiner Freundin und kommt morgens aus dem Haus raus, Scheibe eingeschlagen, Autoradio raus. Ja. So. Er zur Polizei, sagen sie, ja, das tut uns leid, aber da kann man nichts machen. Ist ja nicht mit Vandalismus im Zusammenhang. Es ist halt geklaut und geht halt nicht. Dann ist er um die Ecke gefahren, hat sich auf den alten Fiat Uno raufgestellt, ist auf dem hin und her gesprungen, ist zum nächsten Revier gefahren und hat gesagt, hier, guck mal, die haben mein Auto zerstört und nur noch das Radio rausgeklaut. Zack, haben sie eine Anzeige aufgenommen. So, ne, das zum Thema, ja, ne, wie du es verpackst. Ne? Ja, das stimmt. Davon ab, dass dieser Fiat, der war überhaupt nichts mehr wert. Der hatte vorher schon mal einen Hagelschaden. Also wenn du den angeguckt hast, hast du mal gedacht, der hat irgendwie über das ganze Auto lag quasi, hatte der, ja hier, wie heißt es so schön, Zellulose, ne, Zellulitis. Zellulose, nicht Zellulitis. Zellulitis, ne? Also deswegen, das Auto war völlig für den Dutt und der hat dann nachher dann, so wird man es dann los, ne? Ja, die gucken auf jeden Fall. Ich weiß, wir haben, als da 2011 diese Coinfest in Köln war, damals gab es einen Moving Cache. Ach, dieses Auto? Ja, genau. Da haben sie noch nicht so, mit NA war da noch nicht so und so. Deswegen haben sie, da musstest du aufs Auto dein Log schreiben. Log mich doch am A und das war irgendwie Außenblech. Ja, oder? Genau. Da musstest du aufs Blech deinen Namen kratzen. Und da war ich auch gerade an Gange mit. Ja, hier mit dem Nordseetaufen. Alex. Ach so, Kratzen. Ich glaube, der war da. Ich weiß gar nicht mehr. Aber jedenfalls kratze ich mit irgendwem gerade gemeinsam den Namen, da schönes Blech. Und dann kam Polizei gerade vorbei. Die wollten auch gleich wissen, was da los ist. Obwohl du dem Auto deutlich angesehen hast, dass das halt ein Problem ist. Es ist halt immer die Frage, an welchem Polizisten gerät man. Ne? Also jedes Mal, wenn ich einen Streifenpolizist sehe, denke ich an diesen Blick. Das letzte Mal auf dem Wilser Berg, als ich mich gerade umzog und er gerade vorbeiritt. Und nur dieser Blick, nur gedacht hat, Alter, was ist das denn? Ja. Das lohnt nicht, sagt er. Ja, genau. Ne? Aber gut, aber da bin ich mal gespannt, ob da eine Rückmeldung kommt. Also da würde mich auch wirklich mal interessieren, wie gehen die mit diesen Sachen um, wo der materielle Wert ja irgendwie. Ja, aber andersrum, ich sag mal, wenn jemand 20 Euro geklaut werden, müssen sie ja auch handeln, ne? Wenn jetzt sagt, der Materialwert ist 100 Euro plus Arbeitsstunden, vielleicht 250 Euro, ja. Schade, dass solche Caches dann immer weniger werden. Ja. Und, auf Ignore schmeißen, fertig, wenn einem nicht gefällt, fertig ist das, mein Gott, muss man echt kaputt hauen. Und Caches, die immer weniger werden, werden ja immer mehr, ne? Der Chat fragt gerade, was ist eigentlich mit Alex? Kann ich dir auch nicht so genau sagen. Ich war ja nicht mehr sein Freund, wurde aussortiert als Freund, als ich nicht so gut fand, dass er da irgendwelche Caches zusammenfasst, um auch mal einen Megastatus zu kriegen. Ne, einer, der vorher immer schön draufgehauen hat, wenn solche Statistikbeschissereien gemacht wurden und es dann selber macht. Deswegen habe ich da keinen Kontakt mehr. Ich wurde dann immer geblockt und wieder entblockt. Ich weiß auch nicht, wenn auch noch welchem System. Aber wenn du das wissen willst, wir haben das verlinkt, dann guckst du auf diesen long Twitter-Tweet, der vorhin auch durch den Chat lief, wo er das abkündigt mit der Nordseetaufe. Und da beschreibt er eigentlich auch ganz gut, wie es ihm gerade geht. Also, dass er jetzt verheiratet ist wieder und sein Privatleben so ein bisschen, was sich da geändert hat die letzten Jahre. Ja. Also wenn dich das interessiert, das kannst du da nachlesen. Dann müssen wir abkündigen auch, ich kannte den gar nicht, kam so rein und der ist wohl ganz beliebt und deswegen nehmen wir es halt mal mit auf. Der Cache GC91N6Q. GC91N6Q, der heißt MIV Operation Hades, Nachtcache Lost Place. War wohl der Hammer schlechthin. Ich habe keine Ahnung, ich kenne ihn wirklich überhaupt nicht. Der ist jetzt archiviert. Soll das eine Anspielung auf MI6 sein? MI5 quasi? Das kann sein. 78 Funde und 63 Favoriten. Ja, also so. Naja, aber es ist halt auch, hat sich auch nur nicht mal ein Jahr gehalten, ne? Nee, aber... Ach, Mission Impossible, okay. Fanden wohl viele ganz toll, deswegen habe ich gedacht, wollte ich es zumindest mal erwähnt haben. Soll auf jeden Fall ganz gut gewesen sein. Da hat, ist vorbei. Da hat der Owner einen relativ langen Archivlog geschrieben. Da kann man auch sehen, was da so passiert ist. Und, ja. Ja. Die Sachen mit Lost Places werden halt auch immer schwieriger. Absolut. Es gibt immer weniger. Und, ja. Dann haben wir noch eine Archivierung. GC5XJFM. GC5XJFM. Für mich ist das also der Archivierungslog des Jahres. Ja, aber es passt natürlich auch zum Namen des Caches, ne? Absolut. Also irgendeinen Sinn wird es haben. Ja, das ist Kenny Code. Ach so. Das wusste ich nicht. Mhm. Das ist dieses. Kenny visited Itzen City, heißt der Cache. Kenny ist doch der von South Park, glaube ich. Der immer stirbt am Ende und der nicht richtig reden kann. Das nicht weiß, weil mir sagt das überhaupt nichts. Genau, der spricht nicht, bin ich der Meinung. Der murmelt nur sowas vor sich hin und diesen Kenny-Code, den gibt es halt, den kannst du, ja. Ah, ist der Gag ja weg. Genau, das quasi. Deswegen hat er auch im Listing stehen vom Schildpalz. Daher kam das. Och, schade. Ich dachte einfach, da ist einer auf der Tastatur eingeschlafen. Na gut. Nee. Das ist tatsächlich eine Codierung. Aber nichtsdestotrotz finde ich das gut. Ja. Auch mal thematischen, in diesem Fall das Rätsel, diesen Rätselcache dann auch so zu archivieren mit einem Rätsel. Ja, also dann das passt thematisch doch, durchzuziehen ist trotzdem Fall. Cool. Irgendwie. Deswegen haben wir das auch reingenommen. Genau. Das war der eigentliche Sinn. So. Ja, dann kommt wieder das Typische. Auch wenn es gemeldet wird, nehmen wir es halt mal gerne mit rein, weil wenn Leute berühmt werden wollen, wir helfen. GC1JK8Y. GC1JK8Y. Der kopflose Franzose, der dann dreimal nicht gefunden wurde, 2021. Und dann kommt Hero 99. Ist ja seit Hero 99. Ach, das habe ich gar nicht gesehen, dass der Abstand so lang war. Ja, am 25.01.22. Ja klar, hat ja keiner gemacht, ist ja nicht mehr da. Wie Ferrari Girl auch bestätigt, dass der definitiv nicht mehr da ist. Aber er hat den natürlich gefunden. Der, jetzt muss ich mal... Ist auch wieder ein Standard-Vlog davon ab. Den kenne ich doch, siehst du. Der ist doch der... Der, den gefunden hat, der hat nicht gelockt. Der Typ hat auch immer so Events gemacht, die irgendwie in der Woche morgens um 8.30 Uhr waren oder so. Und dann immer nur für eine halbe Stunde. Und jeden Tag... Also fünf oder sechs Tage in Folge, erinnert sich noch? Der Typ ist das. Echt? Und warum macht er denn so Quatsch? Ich meine, ich gucke, sehr schön ist auch, wenn man in seine Galerie guckt. Ich gucke den ja mal gerne in die Galerie mal. Da hatte ich auch gesehen, dass er, wie er so aussieht. Der hat da dann immer seinen komischen, ich weiß nicht mal, was das sein soll. Ja. Seine komischen Badges. Ja. Hero sagt danke. Gut, auf der ersten Seite hat er dann doch wieder mal ein Bild von sich mit Maske drauf. Ja, er sieht auch genauso aus, wie man das so vermutet von solchen Menschen. Ja, also, er möchte berühmt werden, indem er viele Funde kriegt. Wir helfen ihm, indem wir ihn hier schon mal ganz nach vorne ziehen. Wer vielleicht noch einen archivierten Cache hat, den Hero 99 locken soll, meldet euch einfach. Bescheid, genau. Ja, und benutzt dann bitte den Rabattcode DSM. Ne? Ja, genau. Sehr spannend fand ich dann auch, da frage ich mich immer, wie geht sowas durch ein Review, aber es wird dann wahrscheinlich wieder nachträglich geändert worden sein. Genau. Es geht um den Cache GC87AH2. GC87AH2. Aeon meets Hanilu. Wie weit ist der eigentlich weg von hier? Ach, ist ein bisschen doch in Hessen. Da steht dann im Listing drin, es handelt sich um einen Klettercache, in Klammern frei, also Freiklettercache. Bitte geht diesen Cache nur an, wenn ihr im Freiklettern geübt seid. Kein Cache der Welt ist wert, bla. Da wir diesen Cache den Backsheep widmen, wäre es schön, bla. Ach, da oben steht's. Kein Cache der Welt ist wert, seine Gesundheit zu gefährden. Wer den Cache nicht klettern kann oder möchte und trotzdem loggen will, kann dies gerne machen. Das ist kein Archivierungsgrund. Ich habe jetzt mal kein NA gelockt, lieber Chat. Es tut mir der Seele weh. Müsst ihr jetzt machen. Aber das ist doch ein Archivierungsgrund. Das also abgesehen davon, dass fast alle den gelockt haben, ohne oben gewesen zu sein. Und der ist, ganz schön hoch, der ist schon ganz schön weit oben. Logbuch ist voll. Wieso ist da ein Bild drin? Ja, wenn man so guckt, das ist schon eine gute Höhe. Ich hatte gar kein Bild drauf geachtet, deswegen muss ich mal gucken. Ach ja, doch, ist ein dünnes Ästchen da oben. Muss ja, aha, ne, genau. Also. Ich habe mich wundert, dass so ein bisschen. Guck mal auf die zweite Seite am 11.05.2019. Ne, da waren sie alle da. Ne, einer ist hoch und unten stehen sie alle in Loggen. Tatsächlich. Und da siehst du auch dann so bekannte Gesichter. Also zumindest eine, die immer durch Europa gefahren ist, sehe ich da schon mal mitten auf dem Bild. Wer denn? Wie heißt die hier? Diese Biotonne oder so? Muss ich die kennen? Achso, die kenne ich gar nicht. Na, aber alles schon. Und der ist wirklich ganz schön hoch, ja. Oh Gott, wie viele Leute stehen denn da unten? Ich weiß nicht, das ist vor Corona-Zeit, das sieht man auf jeden Fall. Ja. Das sind ja irgendwie gefühlt, das ist ja wie eine Pilgerfahrt dahin. Da sind 25 Leute oder was. Ne? Ja. Ja, kann man machen. Ne? Nur noch peinlich. Alles für die Statistik. Tja, liebe Reviewer, wenn ihr hier denn zuhört, ihr müsst das ja für euch entscheiden, aber vielleicht solltet ihr da mal das Listing überarbeiten lassen. Naja, wie auch immer, den könnte ich ja jetzt auch loggen, Dr. Ringding. Ja, sagt er ja, wenn du da nicht hoch kannst, das stand auch nicht, dass du vor Ort sein musst. Stand nur, wenn du den nicht loggen kannst, weil du nicht hochkommst, dann, ne? Kannst uns ja mit reinschreiben ins Logbuch, sagst Bescheid, wenn du geloggt hast. Ne? Ja. Auf jeden Fall, dann möchten wir ja auch. Wir haben nämlich keine Zeit für sowas. Wir lassen das machen. Und da wir ja neulich gesagt haben, wir brauchen gar nicht mehr so viel Koordinaten von gerätselten Dosen, hat irgendein Pole gedacht, ach komm, weißt du? Ja, ich hau mal einen raus. Ich mache mal 2-3 Dosen. Es gibt nämlich in Polen, wer es noch nicht gesehen hat, eine relativ große Geoart. Ich weiß gar nicht, wie viele Dosen sind das? 600 oder so? Bestimmt, weil das ist ja, guck dir mal, selbst auf dem Bild siehst du ja schon, was für eine Masse das ist. Ja, die Sinnlosigkeit laut zu überleg mal, wie Platz der Scheiß belegt. Ja, ja, dann hast du das in der Homezone vor der Haustür und kannst nur noch abkotzen. Wir geben mal einen GC-Code raus, das ist GC9KYQY, Zodiac, Nummer 595. Ja, den Rest könnt ihr euch doch auf der Karte direkt angucken. Genau, da guckt er einfach mal auf die Karte und dann. Also da hat er so richtig was hingemalt. Ich weiß immer nicht, wie sinnvoll sowas so ist. Da geht immer was an mir vorbei. Also ich sag mal, wenn du natürlich in der Region da oben in Polen Urlaub machst, dann hast du ein paar Jahre zu tun, ne? Ja, aber weil das ist ja jetzt oben, ist das ja überhaupt in Polen oben? Ich muss gerade mal gucken hier. Ja, aber wo immer es da ist, ja, vielleicht an der ukrainischen Grenze. Nee, das ist eher Richtung Ostsee oben. Okay. Ja, das war schon ziemlich riesig geworden. Stellinger sagt, er hat es schon eingelöst, er fährt dann hin und trinkt uns allein. Das finde ich gut. Das sind doch, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das ausmacht. Das muss ich mal vorstellen. Ja, du kriegst die ja hier noch nicht mal alle, wenn ich hier auf die Karte gehe, jetzt zeigt mir nicht mal alle an so richtig. Also, ne? Ja, musst du ein bisschen rausgrooven. Musst du ein bisschen filtern vor allen Dingen, weil sonst, ich habe zu viel Trattis dazwischen. Ja, stimmt. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ja. Also Schwachsinn pur. Also, wenn einer von euch meint, ihr möchtet mir hier sowas in die Heide legen, ne? Egal wo in Deutschland ihr wohnt, ne? Ich komme zu euch nach Hause, ich sag das. Das ist echt, nee, das geht gar nicht. Nee, würde ich. Ja, also wer, wie gesagt, am Rätseln Spaß hat und Polen vielleicht mal auf die Agenda nehmen möchte, was Urlaub angeht, Zodiac, viel Spaß dabei. Also da muss ich glaube, da müssen wir Vladi Bescheid sagen, dass er bitte noch ein Land weitergeht. Das Problem ist ja, also wenn ich jetzt nach Polen fahren würde, so groß ist meine Ignore-Liste ja gar nicht. kriegt man gar nicht alle rauf auf einmal. Ich weiß gar nicht, ob die begrenzt ist. Weiß ich bis heute nicht. Ist das nicht bis 500 oder so? Nee, da bin ich schon, da bin ich schon lange drüber. Ach so, okay. Aber schon weit drüber. Okay. Das glaubst du aber. Ich kann meine Ignore-Liste immer, ich gucke da zwischendurch rauf und die ganzen Archivierten nehme ich immer wieder runter dann. Deswegen, so weit komme ich dann immer nicht. Ich bin da irgendwie bei 700 oder so. Das ist relativ einfach. Wenn ich in Urlaub fahre, dann hole ich mir immer schon ein paar Wochen vorher mal so ein Pocket Query. Mhm. Und dann setze ich alles, was T5 ist, also was wirklich mit richtigem Klettern ist, schon mal auf Ignore. Damit ich einfach, damit ich das nicht jedes Mal wieder dazwischen gefuddelt kriege. Und dann kommen Earth-Caches ja nicht mal, aber also so spezielle Caches, wo ich weiß, die will ich auch gar nicht mal, die schmeiße ich dann auf Ignore und da lasse ich sie dann auch. Da vergammeln sie dann vor sich hin. Ja, ja, stimmt. Okay, solange die nicht vollläuft, theoretisch kann man so machen. Ja, ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Stellinger schreibt gerade hier, er hätte 1000 Paddlinge bei Amazon bestellt. Ja. Hättest du gar nicht gemusst. Ich habe noch 800 Paddlinge auf dem Dachboden liegen. Hättest du von mir auch welche kriegen können. Ne? Solange du die nicht in meinen Vorgarten legst. Ne? Ja, okay. Hätten wir dann auch geklärt. Wollten wir wenigstens mal Bescheid sagen, dass der Geoclub wieder da ist. Genau. Die das grüne Hölle ist jetzt übernommen wurde von Österreich, glaube ich. Der Geoclub, den wie heißt er? Ich habe ihn schon wieder vergessen. Mönk. Der Berliner Held, der ihn nicht für fünfstellige oder 6, 7, 8 bis 9-stellige Summen verkauft hat, sondern aus Ehre das weitergereicht hat in Geocacher-Kreisen. Vielleicht hat er, weißt du nicht, vielleicht hat er das ja ganz klug gemacht und er hat für das Geoforum zu der Zeit noch 500 Liter Diesel gekriegt oder so. Das kann natürlich auch sein. Also ich habe mal geguckt, so in den Vorstellungen, ja, da sind ein paar neue, so viele alle. Oma Rebi ist heute aber richtig in Fahrt, sehe ich gerade hier. Ich habe den ja verwatschlist, ich kriege gerade mit, was er alles hier weglockt heute. also so viele neue Vorstellungen sind da nicht. Ich musste schon so vor mich, wo ich echt so den Kopf schüttelte. Der Geoclub war noch, der war noch nicht richtig neu übergeben, ne? Und der erste war schon da, ne? Zack, HL hat sich wieder angemeldet. Der war ja aus dem alten rausgeschmissen worden. Übrigens Info Stellinger, ne? Also HL ist im neuen Geoclub als erster gleich wieder drin gewesen. War schon mal für Sorge, dass ich gleich sagte, ach ja, brauchst nicht benutzen. Ja. Ich habe mal reingekannt, da tut sich jetzt auch nicht viel mehr. Jetzt ist das am hat sich Anfang, nicht geändert, ne? Nee, am Anfang ist jetzt ein, zwei Mal, es lebt so ein bisschen auf, das eine oder andere wieder, aber ja, das vergammelt trotzdem vor sich hin. Das ist halt so. Das ist, es macht ja auch keinen wirklichen Sinn. Also es gibt so viele Plattformen. Ja, aber obwohl diese Forengeschichte durch die Filterfunktion und so, Foren an sich war ja immer eine gute Sache, ne? Das haben wir letztes Mal gesagt. Ja, das würde ich sofort unterschreiben, ja. Von daher. Ja, gucken wir mal, was daraus wird. Vielleicht hören wir nie wieder was davon. Ne? Ja. Wahrscheinlichkeit ist nicht gering. Da gehe ich von aus. Vielleicht, wenn da wieder Themen sind, dann werden wir die hier sicherlich auch erwähnen und Werbung für die machen, kein Problem. Dann haben wir nochmal wieder, den hatte ich schon mal letztes Mal als Favoriten genannt, GC9ABAN, GC9ABAN Mülle. Das fand ich auch mal spannend. Das hatte ich irgendwann gelesen. Da war dann, weil sie machte den dicht, ich hatte den auch auf der Watchlist. Das war aber nicht direkt nach mir. Also es ist nicht immer so, dass überall, wo ich war, der Nächste den kaputt macht, sondern da waren schon ein paar zwischen. Dass wohl einer den LKW geklaut hat, der da drinnen war. Und da hatte ich mal nachgefragt und dann schrieb sie, na, der LKW ist jetzt doch da. Da dachte wohl jemand, das sei ein Tauschgegenstand. Er war aber kopfüber da reingedonnert, also falsch rum. Musste wohl schnell gehen, ja. Ich hatte schon einen neuen gekauft, zwar ohne Mülltonnen, aber mit Klappe hinten. Das passt das Logbuch komplett rein. Den alten werde ich wieder reparieren und etwas aufpimpen. Da war ich schon irritiert, dass das öfter schon was war. Habe ich sie nochmal gefragt. Genau, ich habe vorhin eine Nachricht bekommen, dass nur das Logbuch drin war. Also, was mir einfach auffiel, ist, wie damit umgegangen wird, das fand ich völlig erstaunt. Also, die machen den kaputt. Die machen die Sachen da drinnen wirklich einfach kaputt. Und zwar nicht, weil Böswilligkeit wohl, sondern einfach aus Lieblosigkeit. Und das verstehe ich echt nicht mehr. Ja, aber das fällt mir auch häufig auf bei Caches, wenn du so da hinkommst und denkst immer so, kann das aber vorher mal nicht gewesen sein. Es geht ja schon damit los, wenn du einen aufgerollten Lokstreifen hast im Paddling und der Letzte, der vor dir da war, hatte irgendwie gar keinen Bock mehr, das Ding vernünftig zusammenzurollen, stopfst es dann in den Paddling rein. Ja. Du kriegst es gar nicht mehr raus. Sondern das ist immer diese Flut. Ne? Das ist mir, ich war ja hier, scheißegal. So. Also sowieso irgendwie die Mülle verstehe ich das immer nicht. Weil, mein Gott, das ist, also ich kann es ja beschreiben, das ist, mein Gott, so was Besonderes ist ja auch nicht. Das ist ein Regenrohr, das in diesem Berghang eingelassen ist und das machst du auf und da drin steht dann der LKW und der hat hinten auf der Ladefläche das Logbuch. So. Aber ist das so ein kleiner, ich sag mal, so ein Siko-LKW? Ja, ja, so, und dann nehmen wir so ein Playmobil-Männchen mit einer Schaufel oder so, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und gerade bei solchen Caches, also nicht mal ein Bastel-Cache, und nimmst das ja raus und da schreibst fertig. Also noch nicht mal so, dass du da jetzt 3 Stunden sitzen müsstest oder irgendwas. Da denke ich immer, da müsste man doch den Respekt haben, sich wenigstens da kurz die Zeit zu nehmen, das Logbuch wieder vernünftig und das alles vernünftig wieder reinzulegen. Mein Gott, nochmal, also weiß ich auch nicht. Wer kann denn gegen so einen Cache noch was haben? Ja, das ist, Und dann sind es wahrscheinlich die immer sagen, ja, aber früher war es Cachen besser, heute ist es nur noch alles lieblos in die Ecke geworfen. Ne? Ja. Ja, ich weiß noch nicht, das ist so ein bisschen so vernünftig umgehen mit den Sachen. Ich meine, mir passiert auch mal was, keine Frage, also jedem passiert mal was, ne? Aber dann schreibe ich den Owner oftmals auch an und sage, hier, pass mal auf, ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber mir ist das und das passiert und so sieht es da aus. Es war keine Absicht oder ich weiß nicht, ob das vorher schon war. Kann man doch schreiben, mein Gott, dann mal. Ja, ne? Aber auch nicht das Problem. Ne? Aber dieses, das ist ja nur ärgerlich danach. Dann haben die Leute immer keinen Bock mehr, was zu machen. Wir rufen dazu auf. Man kann Caches scheiße finden, alles richtig, geht mir oft genug so, aber man kann ihn auch wenigstens so zurücklegen, wie man ihn vorgefunden hat. So viel Respekt sollte man dann tatsächlich auch haben. Also weiß ich auch nicht. So viel genau, weil so viel Zeit, oftmals ist es ja so, dass man sagt, die 10 Sekunden länger habe ich ja auch noch Zeit, um den vernünftig reinzustecken wieder. Ne? Oh Gott. Sind wir schon wieder bei über 18 angelangt. Die 10 Sekunden habe ich auch noch, den vernünftig reinzustecken. Das sehe ich auch so, wie oft ich mir das schon angehört habe. So. Da kommt, was kommt eigentlich? Ach ja, kommt wieder. Um was ging es da? Ich muss mal, ach genau, der IANMCDUCK, D-U-C-K, also IANMCDUCK heißt der Cacher. Der Nickname, genau. Der hat einen Cache gemacht, da heißt, mach mal Pause, ich habe jetzt den hier gerade gar nicht vor mir. Heute ging es noch eine Runde durch Bad Westernkotten. Den Aufruf zur Pause nahm ich hier dann einfach wörtlich und suchte, also ganz nett Lok geschrieben, und dann darunter hier abschneiden. So, jetzt versuche ich das auch mal mit dem statistischen Einhörnern Wörtern pro Lok. Und dann kommt leeres, sinnloses Gebla, um die 100 Wörter voll zu kriegen. Ja. Ich habe ihn dann auch mal angeschrieben, wieder höflich, weil ich soll ja nachfragen, sagt, hat mir die Hörer hier gesagt. Ich habe mal eine Frage zu deinem Log und habe das dann verlinkt. Warum macht man so etwas? Nur wegen der Statistik? Bisher habe ich niemanden getroffen, der solche Logs mag. Findet man einen Cache nicht, schaut man ja schon mal in die Logs und da wird dann mit solchen Logs ja eher unübersichtlich. Ist jetzt nicht als Kritik oder böse gemeint? Mich interessiert wirklich nur, was für einen Sinn das hat. Die Antwort war dann wie immer, gar nichts. Ja, das, ich meine, wenn ich da 3 Zeilen logge und dann darunter 12 Zeilen mit Kacke schreibe, ne, dann kann ich doch zumindest nochmal antworten sagen, ich fand das mal ganz witzig. Punkt. Ja, deswegen habe ich extra drunter geschrieben. Es ist keine Kritik. Ich wollte das wirklich nur mal wissen. Das war, sonst pöbel ich ihn schon an, wenn ich das pöbeln möchte. Aber nee, kam nichts. Und der hat 15.000 Pfunde, ist also auch nicht so, dass das irgendwie neuer wäre oder irgendwas. Also ich weiß nicht, warum man das so komische Menschen in einem macht. Ja, also in seinem Hobby. Eigentlich müsste man mal hinfahren und seine Caches zu loggen, ob er das auch toll findet. Kleiner schreibt gerade, ob es bei 5 NA am Tag ein Badge gibt oder ein Souvenir. Marie gerade hier richtig durchstartet. Ne? Vernünftig so. Hau alles weg. Ich vermute mal bei Amazon gucken. Ne? Da gibt es bestimmt so ein Patch oder so, ne? Nachher schreibt uns irgendwann Grauspeak an, wir müssen aufhören zu cachen, dann werden aber die Caches alle das. Genau, könnt ihr bitte mit eurem Podcast aufhören, es wird zu viel NA gelockt. Ne? Ach Gott, der Spack, der IANMCDUCK macht das auch immer noch, so sehe ich gerade. Ich habe mal geguckt, seinen letzten Lock hier, ist immer noch das Gleiche. Ja. Gott, ist das peinlich und dumm. Ist ein anderes Wort, fällt mir dazu auch nicht ein. Naja, wir haben es erwähnt. Und genau, wie gesagt, wer berühmt werden will, mit 100 Wörtern pro Log, wir helfen, wir geben das gerne weiter. Dann haben wir den magnetischen Nordpol GC23JKG. GC23JKG, der ist jetzt archiviert. Da gab es, weiß ich auch hier in Hamburg, so sehr geteilte Meinungen zu. Meiner Meinung nach ist das das einzig Richtige gewesen. Ich bin immer noch dafür, man hätte die damals, als der Owner Gerald Müsvi verstorben ist, alle schließen sollen. Das wäre eigentlich viel mehr zu seinen Ehren gewesen, als sie weiter zu betreiben. Nicht, dass Pixel das nicht gut gemacht hätte, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, der hat sich da ja wirklich Arbeit mitgemacht. Aber das kann er ja gar nicht leisten. Wie soll er das denn? Das sind alles Feinmechaniker arbeiten. Wie soll Pixel das denn bitte hinkriegen? Ich wollte gerade sagen, das ist ja schwierig, die Sachen nachzuarbeiten, wenn du nicht zu Hause eine Drehbank hast und eine Fräse und wer weiß nicht. Also ich habe ja nicht so viele von Mystery gemacht, so einige schon, aber es waren immer ja irgendwie alles wirklich Sonderanfertigungen. Ja, und absolut. Der magnetische Nordpol hatte auch diverse Eigenheiten. Also das Log lautet, moin, es tut mir sehr leid, aber vermutlich ist es besser so. Es hat viele Versuche gegeben, den Cache zu reaktivieren, aber der Zahn der Zeit und das fehlende Wissen einiger Details haben immer wieder zu Rückschlägen geführt. Ich habe selber immer wieder mit dem Gedanken gespielt, den Cache zu archivieren, konnte mich aber dann noch nicht dazu durchringen. Das passt zu Pixel, so kenne ich ihn. Also ist nett gemeint jetzt. Abschließend möchte ich mich stellvertretend für Müsvi und seine Familie für die vielen netten Logs und die vielen Favoritenpunkte bedanken. Cheers, Pixel. Allerdings hat er das unter dem Account von Müsvi geschrieben. Das fand ich etwas selten. Ja, das ist genau, ja. Aber der hat 100% Favoritenquote, ne? Das ist auch. Naja, das ist. Müsvis wurden dann aber auch extremst gehypt. Also die waren schon gut, gar keine Frage. Ja, definitiv, definitiv. Aber 100%, ja. Wie lange ist Gerald jetzt schon tot? Wie viele Jahre ist er schon her? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ist das 5? Nee. Lass das 1-2 Jahre sein. Das war definitiv weiter. Das war vor Corona, oder? Nee. Bin ich noch nicht so sicher. Also. Doch, das war vor Corona, doch. Und aber deswegen, kurz vorher dann. Also, ah, okay, gut. Ja, weiß ich eigentlich. Vielleicht weiß es einer von der Hörerschaft gerade. Ja. 4 Jahre. Doch, 4 Jahre. Das ist doch schon so lange her, ja. Also gar keine Frage, ist ein toller Cache gewesen. Aber trotzdem, ich hätte die mit Gerald zusammen beerdigt. Also salopp formuliert jetzt. Ja, weil das einfach, das sind seine Caches und mit ihm sind die auch gegangen. Also. Dieser Pixel hat die gut gepflegt und ich kann mir vorstellen, dass Pixel dafür ist ja der Typ, der da ist er in Anführungszeichen zu weich, um den dann selber zu archivieren. Mhm. Den kann ich aber völlig verstehen. Also da bin ich auf seiner Seite absolut. Ich finde es allerdings trotzdem gut, dass er jetzt weg ist, weil die sind halt erledigt. Das ist halt so. Mein Gott. Muss man jetzt auch nicht immer mehr von machen, als es ist. Welche gibt es denn überhaupt noch im Moment? Also ein paar sind noch aktiv, ne? Mhm. Ja, die halten ja auch ewig. Er hat ja, das ist ja Qualitätsarbeit, die er da leistet. Ja, okay. Ja, okay. Auf jeden Fall, magnetische Nordpol ist auch weg. Ja, auch mal, es gehen auch mal gute, es kommen auch mal gute. Also von daher, naja. Dann haben wir 2018 gestorben, schreibt Mika gerade, ja. Oh, ja. Jetzt gibt es plötzlich, ach Mensch, jetzt muss ich mal eben gucken. Für Aeon ist gerade eine Maintenance performt worden. Das Listing wurde exakt so vom Reviewer freigegeben, mit der zitierten Aussage, nicht jeder traut sich, einen Baum zu klettern, bevor sich jemand überschätzt. Das ist ja ein Hammer. Wir haben doch hier einen Reviewer im Chat da. Sag mal, wie kann das denn angehen, dass ein Reviewer so ein Listing freigibt, dass man den Cache auch loggen kann, ohne hochgeklettert zu sein? Das ist doch wohl absurd. Also. Oh, da wird Marebi auch noch angegangen. Ja, aber danke an Marebi für die Aufmerksamkeit und das Kaputtmachen von Caches und das Nehmen von Spaß an einem Hobby. Ja, das ist ja nur albern. Ja. Das ist ja durchaus berechtigt, der NA, gar keine Frage. Also, das finde ich von Reviewer-Seite aber sehr seltsam. Mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Erzählen kann ich erstmal viel als Owner, ob das stimmt. Ja, das lässt sich aber gut nachvollziehen, denke ich. Ja. Dann hatten wir Geocaching mit E-Scooter. Da haben ja ganz viele darauf verwiesen, dass das irgendein anderer Podcast schon vor mir gemacht hatte, habe ich dann auch mal reingehört und habe nach 5 Minuten abgeschaltet. Das konnte ich mir nicht anhören. War das alles toll? Ja, sowieso in dem Podcast ist sowieso mal alles sehr professionell und ganz auch Audio wird da noch per Hand, werden die Bytes noch gestrickt und ich habe auch schon lange nicht mehr reingehört, also ich kann da gar nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall konnte ich mir das nicht anhören. Ich habe mir, hatte überlegt, mir so einen E-Scooter zu kaufen, zum Cachen. Mhm. Dadurch, dass ich in Harburg arbeite, ist ja bei mir wirklich auch viel mit sowas wäre ja machbar. Und das hat sich sehr schnell erledigt, nachdem ich das dann mal ausprobiert habe. So ein Ding kostet also irgendwie tatsächlich, wenn du was einigermaßen, was also mehr als 10 Kilometer schafft, dann musst du wohl schon mit 700 Euro rechnen. Darunter gibt es wohl echt nur Schrott, wenn ich das so richtig teste. Ja, ich hätte aber fast auch, ohne mich zu informieren, gesagt, so wahrscheinlich so 800 Euro musst du wohl hinlegen. Ja, 700, 800 Euro, dann bist du aber immer noch im Billigbereich. Ne? Also die ganz einfachen mit 400, 500 Euro funktionieren wohl, aber so mit 10 Kilometer Reichweite zum Teil. Mhm. Und bei meinem Gewicht fahren die dann bergauf auch nur noch rückwärts. Also das schaffen die dann schon nicht mehr. Ich habe auch viel gehört und dann weiß man die Berichte, das ist alles immer schwierig. Auch dieser Podcast, der darüber berichtet, der schlägt mich da mit technischen Daten, die mich alle in Scheiß interessieren. Also habe ich mir hier so ein Tier, heißen die, glaube ich, hier in Hamburg. Ja, ich meine Tier war das. Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich mir so einen komischen Roller da geliehen. Kann man ja mit so einer App machen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat. Ich fand das aber schon mal gar nicht so mal billig. Für die halbe Stunde habe ich, glaube ich, mit 35 Minuten unterwegs gewesen und was habe 8 Euro dafür bezahlt. Das fand ich jetzt schon das mal. Das ist schon ganz schön, ja. Hat mich jetzt nicht unbedingt überzeugt, der Preis. Und dann bin ich von der Arbeit aus zu einem Cache gefahren. Der war so 4 Kilometer weg oder so, Luftlinie vielleicht. Mhm. Ja, das Ding fährt mit 20 km/h, das ist gar nicht so langsam, wie das immer bedeutet, sich anhört. Du musst dich dran gewöhnen, das hast du aber nach 4-5 Minuten eigentlich im Griff. Ne? Also du stehst ja komisch mit den Füßen hintereinander. Mhm. Damit, das kriegt man aber alles hin. Und bergauf fuhr das Ding mit mir dann aber immerhin schon noch so seine 17-18 km/h, viel mehr aber auch nicht. Und ansonsten immer so 22 zeigte der Tacho an. Das war auch gefühlt realistisch. Ging alles wunderbar. Hat auch eine Federung gehabt. Die so, das ging so. Also das ist natürlich alles so ein Piddelfederung da unten dran. Ne? Aber beim Fahrrad schlägt mir das mehr in die Handgelenke, muss ich sagen. Aber so sind die aber auf der Bereifung und so eher so wirklich nur für den Gehweg gemacht, ne? Ja, habe ich auch gedacht. Ging aber eigentlich. Also solange jetzt keine richtig tiefen Schlaglöcher sind, sondern wirklich so ein Huppel, wie so Hamburger. Ich bin ja am Hamburger Radweg gefahren, unter anderem den schmalsten von ganz Deutschland, glaube ich, sogar da in Harburg. Das ging. Also das muss ich sagen, das brachte den nicht so sehr aus der Ruhe. Du musst dich halt daran gewöhnen, dass du überhaupt nicht lenken kannst. Also wenn du mit den Dingen anfängst zu lenken, liegst du auf der Fresse. Das ist sehr schnell passiert sonst. Also ging alles, kommt einem arschlangsam vor, wenn man eine Weile gefahren ist. Am Anfang kommt einem das noch schnell vor, wenn man sich dann gewöhnt hat, kommt es einem arschlangsam vor. Und es ist einfach langsam. Also für die 4 Kilometer da hin und zurück und mit 5 Minuten Suche, 34 Minuten, ist mir nicht gerade schnell und mit 8 Euro viel zu teuer. Und wenn ich dann so lese, dass die richtig Guten dann so 20 Kilometer Reichweite haben, das ist ja immer noch nichts. Das ist ja wirklich nicht viel, ne? Nee, und jetzt tust du dir das Ding in den Kofferraum und benutzt den 3 Wochen nicht und dann nehme ich ihn wieder und was hat er da noch? 5 Kilometer Reichweite? Also das ist alles und so klein, ich habe mir die angeguckt ja dadurch auch mal, sind die ja auch nicht. Also auch die müsst ihr erstmal in den Kofferraum kriegen. Ich wollte gerade sagen, die haben auch schon ein bisschen Gewicht dann auch noch, ne? Das also ist Akku das nächste, drin und so, genau, ne? Genau. Das ist das nächste Problem, das Gewicht. Ich musste jetzt für den Cash das letzte Stück so eine Treppe hoch, wollte ich den natürlich nicht unten stehen lassen. Die kannst du nicht vernünftig tragen, weil wenn du den vorne am Griff drehst, dann kippt der immer durch dieses riesige Gewicht. Mhm. Also du kannst ihn nicht schieben. Du kannst ihn nicht berghoch schieben, weil der immer in die Waagerechte umkippt. Das ist schon alles scheiße. Also die Alternative ist es also nicht, okay. Hat mich überhaupt nicht überzeugt. Also wirklich gar nicht. Also würde ich mir nicht, also für 600, 700, 800 Euro, ne, da kaufe, dann würde ich mir den Faltrad wieder kaufen. Das hatte ich ja schon mal so ein weiß gar nicht, wie das hieß. Riese, genau. Ich weiß gar nicht, wo liegt denn sie mal hier so ein kleiner E-Roller. Also hier im Ort kannst du die leihen, so eine E-Schwalbe, ne? Da würde mich mal interessieren, was die so kosten. Ja, aber die kannst du ja nicht, erstens kannst du die ja nicht mitnehmen, das ist das Problem. Kannst du ja nicht zusammenfalten. Aber so ein E-Roller kostet 4.000 Euro. Wenn er einigermaßen vernünftig sein soll. Du bist also dann doch schon beim Vierfachen. Ja. Du müsstest dann natürlich auch nicht mehr mitnehmen, dann müsste es halt die Alternative sein, mit dem Ding fährst du komplett dahin, ne? Ja, habe ich auch schon geguckt, als ich mir jetzt einen neuen Roller gekauft habe. Ich habe ja, meiner ist ja gerade ein halbes Jahr alt, den ich gekauft habe. Hatte ich mal geguckt nach E-Rollern, hat mich also durchaus interessiert. Wenn du für 4.000 Euro kriegst du so einen, der fährt aber nur 45, den kannst du im Cashen nicht benutzen, weil Landstraße fährst du damit nicht. Nee, das ist ja eher eine Mofa, ne? Ja, dann ist das ja lebensgefährlich. Und wenn du einen haben willst, der mehr fährt, dann, wo du jetzt also wirklich auch mal mit Cashen überlegen kannst, dann fahren die so 70, 80, das ist das Maximale. Dann bist du so bei 5.000, 6.000 Euro. Die sind dann mit zwei Akkus bestückt und haben so 80 Kilometer Reichweite. Das ist alles viel zu wenig. Ja. Im Sommer bei optimalen Bedingungen. Ja. Ne? Und dann wohlgemerkt, zahle ich 5.000 bis 6.000 Euro. Jetzt habe ich einen, der fährt 120, verbraucht 2,5 Liter. Also die Frage ist ja auch, wie viel Strom verbraucht er. Und bei den heutigen Stromkosten ist die Frage, ob das wirklich so viel billiger ist als Sprit. Naja, im Moment ja, aber wenn sich das alles wieder relativiert, bin ich gespannt, ob das so bleibt. Hab keine Reichweite, komm nicht vorwärts und den ich jetzt habe, der ist tausendmal bequemer, ausgereifter. Also es ist einfach, also im Motorrad- und Rollerbereich ist das in meinen Augen völlig sinnlos. Wollte mich da auch mal so ein bisschen nachfragen, also bei Motorrädern ist es ja oftmals so nach Kubikmetern oder PS so ein bisschen abgegrenzt. Ne? Ja. Wie machen sie es denn später beim E-Roller? Na, Kubik hat er ja nicht mehr? Es geht um die Geschwindigkeit. Geht es dann da um die Geschwindigkeit? Ja, ja. Okay. Bis 45 kannst du den mit diesem Mofa-Führerschein fahren und darüber brauchst du halt den mindestens Klasse 1. Es gab ja dann auch mal diesen Zwischenstep. Ich kann ja auch noch 125er fahren ohne Motorradführerschein. Ja, die kannst du dann auf die E-Roller fahren mit. Ah, okay, gut. Ja, das und die größeren, das wird es nie geben, weil es überhaupt nicht finanzierbar ist. Es gibt, sehe ich gerade auf die Seite, eroller.com, haben wir gerade im Chat gekriegt hier, da sind so einige drin. Da ist der billigste, der so aussieht wie so ein Mofa, der 45 km/h fährt, kostet 1.400 Euro. Also die sind sehr günstig offensichtlich geworden. Reichweite 50 Kilometer. Ja, und das bei besten Bedingungen. Also für mich ist da auch was bei, hier so ein E-Seniorenroller. Das wäre was für mich. So ein Dreirad, ne? Nee, mit so einem Sitz drauf. Ne? So ein, ja. Genau, so ein Dreirad, genau. Ja. Die sind ganz cool. Ja. Nee, also alle E-Roller. Die Seite ist tatsächlich ganz interessant. Da ist das ganz gut aufgebaut. Da siehst du auch, da kommen die Preise dann immer höher, wenn es dann schneller werden soll. Also 45 km/h sind die meisten. Mhm. Weil dann schaffen die Dinger natürlich ohne großen Aufriss. Ich sag mal, im Stadtverkehr ist das ja auch okay, ne? Wenn du so ein Ding wirklich nur für den Stadtverkehr nehmen willst, willst was Kleines haben, ne? Dann ist es ja mit 45 km/h vielleicht noch in Ordnung, ne? Aber ja, aber da kriege ich immer noch für einen halben Preis kriege ich dann Benziner, wo wir ja bei, also ganz ehrlich, ich habe jetzt einen 150er Roller. Das heißt, der fährt tatsächlich knapp 130, wenn ich will, was ich mit dem Ding halt will unbedingt. Und der ist bequem, der ist eine Stadt schnell, der ist klein, der sieht nach nichts aus, das ist wichtig, damit man auch mal auf dem Fußweg fahren kann. Und der verbraucht 2,5 Liter. Was soll mir denn E-Roller sparen? Wie soll ich denn den Aufpreis für einen E-Roller jemals in meinem Leben einsparen? Also wie viele Kilometer Roller soll ich fahren, bis ich das rechnet? Und dann stelle ich mir mal vor zum Cashen. Ja, das stimmt. Das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis haut nicht hin. Ja. Das ist schwierig. Aber der Kleider hat gerade einen Link reingehauen hier von Alibaba. Das ist ein cooles Teil. Das wird mir auch gefallen. Genau, DSM-Sammelbestellung ab 9 Stück wird es günstiger. Ne? 600 Euro. Genau. Gott, naja. Ja, also ich halte das aber jetzt also rein von der Benutzung her. Du kannst damit nicht vernünftig bergauf fahren, aber geht das schon los. Und beim Cashen habe ich nun mal auch Strecken, wo ich mal das letzte Stück die Treppe hoch will. Dann will ich den kurz hochtragen. Also ich will in Hamburg, wenn ich jetzt in Hamburg von der Arbeit aus nochmal cashen gehe, zu Fuß oder ich nehme ein Stadtrad. Ich empfehle mal allen Stadtrad. Die gibt es ja auch an jeder Ecke. Ja, und die haben eine vernünftige Schaltung. Die sind super stabil, die funktionieren, die sind wesentlich billiger, die sind gut. Und im Endeffekt viel langsamer bist du damit ja auch nicht. Ne? Nee, muss halt selber treten. Ja, das ist aber auch durchaus gesund. Also, und kostet irgendwie, ich weiß nicht mal, was die kosten, aber die erste halbe Stunde ist ja umsonst. Das heißt, wenn du jetzt wirklich kein Geld hast, soll es ja geben, angeblich beim Cashen. Dann fährst du halt eine halbe Stunde, stellst das beim nächsten Bahnhof ab und nimmst ein neues und fährst wieder eine halbe Stunde. Das jetzt verstehe ich auch, warum manche Leute 150 Dosen legen. Ne? Ja, genau. Also geht alles. Ja. Naja, also ich würde es nicht empfehlen, einfach aus ja, praktischen Gründen. Wie gesagt, also ja, ein paar Schlaglöcher kannst du damit fahren, aber ein Waldweg würde ich mich mit dem Ding nicht trauen zu benutzen. Gibt es alle 100 Caches in der Ladestation? Ich habe jetzt langsam ein bisschen Angst vorm Stellinger. Ja, ja, nicht, ne? Da liegt bald so eine Geoart-Runde. Ja, ich vermute auch. Und wenn die nicht Penisform hat, dann bin ich enttäuscht. Ne? Das stimmt. Das stimmt. Nee, also wie gesagt, technische Zahlen, alles kann man sich angucken, kann man alles machen, aber ich würde es nicht machen. Dann nehme ich lieber das Fahrrad, ist sowieso gesünder. Punkt. Genau. Haben wir den letzten Punkt. Den hast du rausgesucht, ne? Ich glaube, den habe ich rausgesucht, ja. Das ist tatsächlich, ne? Genau. Es gab nämlich Profi-Geocaching-Tipps von der Frankfurter Freien Presse. Neue Presse. Ach, von der neuen Presse? Okay. Ja, ich sehe auch gerade, der Link heißt Freie Presse, aber auf der Seite, auf der ich bin, steht Neue Presse. Okay, also Frankfurter Neue Presse, FNP. Und die haben einen kleinen Beitrag rausgebracht. 7 geheime Lager warten auf Hobby-Schatzsucher. Und, kann man sich durchlesen, aber was ich da interessant fand, da war nämlich ein Satz drin, man kann seinen Erfolg in einem analogen Logbuch vor Ort festhalten oder sich eben digital in der App eintragen. Und da geht es ja schon mit den Profi-Tipps los. Nein, du hast dich vor Ort einzutragen und dann erst digital, nicht oder. Ne? Ja, aber ich lese gerade weiter. Kann das sein, dass die was insgesamt durcheinander geworfen haben? Ganz unten steht nochmal, über die Action-Bound-Homepage können unkürzlich eigene Rallyes erstellt werden, etwa für Geburtstag oder Junggesellenabschiede. Platzierte Caches müssen vom Betreiber autorisiert werden. Ebenfalls über die offizielle Geocaching-Webseite. Was? Ja. Die haben doch zwei Hobbys komplett durcheinander geworfen, ne? Ja, ja, ja. Ja, das haben die gar nicht begriffen. Die haben dieses komische Action-Bound da mit reingearbeitet. Wobei ich da, hast du das schon mal gemacht, Action-Bound? Nee. Also ich habe da neulich mal wieder drauf geguckt, also nach diesem Artikel auch mal geguckt. Es gibt ja auch so einige hier in der Gegend irgendwie, auch im Schneefer, den gab es hier, glaube ich, 3 oder 4 oder so. Ja. Das muss ich tatsächlich auch mal machen irgendwie. Da muss ich mal angucken, was das für Müll ist. Also häufig geht es über Stock und Stein, doch Tiere dürfen nicht gestört und Pflanzen müssen geschützt werden. Also da haben sich welche so richtig damit auseinandergesetzt und richtig Expertenwissen. Action Bound heißt das? Was ist denn das? Action Bound, da kannst du quasi so eine Art Geschichte aktiv entdecken? Ja, du kannst quasi so als so kleine Multis oder sowas machen, mehr oder weniger. Also wenn du zum Beispiel für eine Schulklasse oder für einen Junggesellenabschied oder für eine Firmenfeier oder so, da kannst du relativ leicht da irgendwie sowas anlegen und dann, ja, ich glaube, sowas in der Richtung ist das. Und was soll jetzt der Unterschied zum Geocaching sein? Ich glaube, du hast keine Dose am Schloss oder so. Ah, du musst, okay. Du musst irgendwie quasi so eine Aufgabe lösen oder so, aber ich glaube, ja. Das scheint hauptsächlich für Firmen zu sein, ja, Erfolgsgeschichten. Eines der innovativsten Tools seit langem. Mensch. Ja, also da muss ich halt trotzdem mal, ich weiß, ich habe mich da noch nicht so intensiv mit beschäftigt, aber das wollte ich mir mal angucken. Ich glaube, wie gesagt, keine Dose am Ende. Das ist okay, scheiße. Dr. Ringling schreibt gerade, keine Dose, NA. Ja. Das macht auch nur mal Revi für uns. Graf Zahl schreibt es gerade, so wie Adventure Labs. Ja, wollte gerade sagen, sowas gibt's doch. Also das ist doch irgendwie. Ja, aber das ist halt kostenlos irgendwie anscheinend. Also bei Adventure Labs kriegst du ja nicht, wenn du nicht bezahlst quasi. Ne? Ach stimmt, du kannst ja keine legen. Ja, hast du recht, stimmt. Wenn, ja, wenn du keinen Credit hast, dann... Ja, ne? ja, okay. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das... Also neulich erst wieder mein PM automatisch verlängern lassen. Warum man da nicht automatisch gleich 5 Labs dazu kriegt, also verstehe ich nicht. Liebe Leute bei Georg, bei Groundspeak, hört doch mal zu hier. Ne? Ja, bei solchen Sachen stimmt überhaupt. Ne? Als Bonus wäre das für mich jetzt sinnlos, aber. Nee, aber warum schmeißt man sich einfach mal raus? So, ja, bei Premium, ne? Nein, ja, weil das wäre was Neues. Ich glaube, damit tun die sich sehr schwer. Ja, aber du kriegst jetzt ja auch neuerdings ja auch ein Souvenir, wenn du einen Cash legst. Also, ja, stimmt. Das ist das Souvenir. Da finde ich zum Beispiel, da reicht das Souvenir nicht. Da müsste gleich automatisch von Amazon eine Bestellung losgeschickt werden. Mit One Height. Ne? Vor allen Dingen muss leider gleich wieder los. Ich habe ja gesehen, der hat ja mehr Favoriten als ich. Ne? cached gerade mal ein Zehntel der Zeit, aber Favoriten sag ich schon. Souvenirs, die räumt er ab. Echt? Ja, der hat mehr Souvenirs als ich. Habe ich letztes gesehen, hat er ja auf Twitter erstmal wieder groß angegeben, wie viele Souvenirs er hat oder so. Habe ich mal geguckt, habe ich weniger. Ich frage mich ja dann immer, also irgendwann sind sie ja so viele, wie kriegst du das noch unter irgendwo? Ich weiß gar nicht. Muss man ein Mikro nehmen dann, also ein Mikroskop, um dann zu gucken, wo sie noch tätowiert sind? Stalker, weißt du hier, groß, kurz haut das extra raus. Und jetzt redet er von Stalker. Wo sehe ich denn das? Ach, da ist Souvenirs. Ich gucke gerade jetzt auf meine Souvenirseite bei Groundspeak. Und ich habe jetzt 189 Souvenirs. Oh, so viel habe ich bei weitem, glaube ich, nicht. Ich muss mal gucken, was habe ich denn hier? Ich weiß auch nicht, wofür ich die gekriegt habe. Ach doch, für diese komischen Summits. Da braucht es ja nur einmal husten. Dann hattest du ja schon wieder die Berge voll da. 109 habe ich tatsächlich. Siehst du? Ich habe 189, obwohl ich schon so lange dabei bin. Also habe ich Newest, also Oldest, Sort by Oldest. Ich will mal gerade gucken, welches mein erstes. Das erste war Deutschland. Deutschland und Niedersachsen. Ja. Und dann Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, dann schon Tschechei. Oh mein Gott, ich war früh dran. Niederland, Dänemark, oh, Polska. Ja, aber guck mal, zu der Zeit damals gab es auch nicht wirklich viele, so außer die Länder-Souvenirs. Dann gab es mal für den 10.10.2010 gab es mal so ein. Ja. Und dann gab es nochmal so Leap Day 2012. Und dann ging es irgendwann los und eskaliert. Ne? Ihr wisst auch gar nicht, wie schwer das früher war. Muss ich jetzt aber auch mal. Jetzt muss ich mal aus dem Alten wieder raushauen. Genau, Gleiter schreibt gerade, und das wollte ich mir auch gerade sagen. Und richtig scheiße war es dann ab August 2013, wo es 31 Tage jeden Tag so, eine, ja. So ein schlecht gemachtes, billiges Souvenir gab. Ja, das wollte Heiko unbedingt haben. Da hatten wir Urlaub in der Zeit, haben wir das tatsächlich gemacht. Aber wir haben, wo ich dieses Polska gerade sehe, ne? Guck mal, das ist so schwierig, war Cashen früher in 2008. Heike und ich wollten nach Polen rüber einen Cash machen, damit wir da unseren Länderpunkt kriegen. Ne? Mhm. Da sind wir damals mit unserem, wie hießen, TomTom, sind wir dann da hinten an die Grenze gefahren und haben dann erstmal festgestellt, dass wir gar keine polnische Karte haben. Das ist geil. Da führt dich dann TomTom original bis an die Grenze und dann ist da nur noch großes, graues, oranges Feld. Dann sind wir da geradeaus weiter, haben gesagt, naja, werden wir schon irgendwie finden. Wir hatten ja dann das Garmin-Gerät, das allerdings keine Karte hatte damals zu der Zeit. Doch, Karte war da schon drauf, doch. Und dann fährst du ja an der polnischen Grenze erstmal gefühlt 60 Kilometer an Nutten vorbei. Das ist das Geilste. Dann waren wir an denen endlich vorbei und dann Cash zu finden. Also es war sagenhaft. Beim ersten Versuch sind wir sogar noch vor der Grenze ganz bis ran gefahren, um dann festzustellen, ja, wir stehen jetzt an der Grenze, ja, da ist auch so ein deutscher Pfosten, dieses schwarz-rot-gold bemalte Ding. Und auf der anderen Seite ist der polnische Pfosten und daneben sind leider 5 Meter Wasser. Super. War leider auf der Karte nicht drauf. Das Wasser. Und da hattest du natürlich Rollsplittkalle nicht mit, ne? Der konnte nicht zeigen, wie man darüber kommt, ne? Nee, also da wären wir auch nicht rübergekommen. Der war echt, das war als Grenzfluss ausgelegt. Konnten wir da wieder umdrehen und dann mussten wir da ohne TomTom durch Halbpolen fahren. Das war schon sensationell, bis wir diesen scheiß Länderpunkt hatten. Da musste man damals wirklich noch für arbeiten, ne? Ja, also ich fand immer diese Souvenirs wirklich als Länderpunkt, fand ich die wirklich schön, ne? Also auch für Bundesländer oder von mir ist auch für Regionen. Auch noch, ja. Wenn sie doch einen machen würden für die Lüneburger Heide oder für den Spreewald, keine Ahnung, aber diese, was sie da jetzt teilweise, ach nee, aber gut, aber manche mögen es ja. Es hat seinen Grund, warum sie das machen, ne? Also ich muss da tatsächlich, also war denn ein Dritter ab und zu oder ist das bei dir irgendwas? Nee. Was schön ist, also ich werde mir nachher nochmal, ich lasse die gleich mal offen, ich gucke mir das nochmal durch. Ist ja echt nochmal so durchzugehen, sehe ich, dass ich 2009 in Zypern war. Das hätte ich nicht gewusst. Also echt spannend. Ja, manchmal muss man in der Vergangenheit mal ein bisschen rumwühlen. Mal zu gucken, ja, absolut. Also Gibraltar 2011, guck mal an. Oh mein Gott, wo wir schon überall waren. Naja, dafür sind wir jetzt, haben wir auch nicht mehr lange vor uns. Habe ich auch schon mal, so viele Sommer sind es gar nicht mehr. Es wird weniger, ne? Ja. Das ist so. Ich hab mir ja also tatsächlich für 99 Cent eine App gekauft, die heißt, wie heißt sie denn? Countdown. Die hatte ich auch einmal schon, hatte ich so ein Bild gepostet auf Twitter. Die habe ich dann echt bezahlt, weil die finde ich ja richtig geil. Da sehe ich jetzt immer, heute sind es noch 2785 Tage, dann kann ich meine Rente mit 63 einreichen. Ja, siehst du? Ja, ist noch ein bisschen lang, das Ganze. Ist noch ein bisschen hin, ja. Ja, leider, leider. Aber dafür sind 10 Tagen geht's in Harz, sind 56 Tagen nach Prag. Ach, die Zönenzeiten beginnen jetzt langsam. Ich weiß gar nicht, ich hatte das doch auch, glaube ich, irgendwie, du hattest das mal gepostet. Ich hatte, glaube ich, dann ja auch gesagt, wann die Pandemie zu Ende ist oder so. Ja, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ja. Ja, ich hatte mir auch noch eine andere App geholt. Also die fand ich optisch am besten dann. Kann ich immer in die 30 Minuten aufs Klo. Doch, Uhrzeit kann man, glaube ich, sogar auch einstellen, aber es ist 30 Minuten, so lange halte ich nicht mehr durch. Ich lasse das hier unterm Tisch laufen, wie so ein LKW-Fahrer. Deswegen sind zwischendurch immer kurze Aussetzer, wenn das wegplätschert. Ne? Genau, damit das Plätschern nicht so zu hören ist. Ja. Countdown heißt die, genau. Die genau. Fand ich echt gut, 99 Cent. Und ich gucke da immer wieder drauf. Das ist so schön. Das ist immer, wenn einem Scheiße drauf ist, dann gucke ich da drauf und denke, ach, guck mal, 10 Tage in Harz, 37 Tagen ist Wandertag wieder. So, und dann 41 Tage bis Dänemark. Das ist noch zu lange hin. Wie viel? 141. Oh, das geht das auch. Guck mal, ich habe bis für den Pyrenäen noch 162. Oh, das da müssen wir gucken, wann wir dann den Podcast machen. Da liegen wir ja. Wir sind ja quasi dann nur von 141 bis 148 in Dänemark. Ach so, okay, dazu, ja, dann ist das kein Problem. Ist ja nur machen wir es genau dazwischen, ja. Ach, zur Not sende ich auch aus den Pyrenäen nach Klimaschein. Ja, jetzt schwenken wir ein bisschen ab. Achso, das Thema lassen wir ja eh wieder übrig. Ja, genau. Wir sind ja sonst, wir kommen ja wieder knapp an die 90 DSM-Minuten heute ran. Tipps haben wir heute mal wesen paar. Genau, und den ersten Tipp fand ich tatsächlich ganz gut. Ich habe mir das noch nicht bestellt, aber ich glaube, das werde ich machen. Das ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Ne? Das kam nämlich vom Micha, vom Louis Seifer. Der hatte uns empfohlen fürs Bildthema eine Tasche. Genau, wir verlinken die natürlich. Die heißt M-Sports, zusammengeschrieben. Genau. M-Sports Nordic Walking faltbare Stocktasche. Und die kostet 9 Euro? 9,99, ne? Ja, 9,99. Ja, genau. Und die sieht ganz brauchbar aus. Also ich brauche sie nicht, weil ich mein Fahrrad, am Fahrrad das ja sowieso befestigt habe, vernünftig. Aber für den Bildthema kann man die benutzen, kann ich mir vorstellen. Genau, und die sieht halt relativ wertig aus, finde ich so. Macht einen guten Eindruck. Ja, das kann man machen. Ist, und guck mal, der Link ist schon da. Ist unser Tipp. Dann haben wir noch, dann habe ich Tipp zu Prag gekriegt. Der erste ist, seltsame Adresse, https://archiv.radio.cz/de/static und Geocaching bla und so weiter. Zack, ich haue mir einen Chat rein. Vom Radio Prag International, fand ich auch seltsam, auf Deutsch. Genau, ich weiß gar nicht, wie alt ist der Beitrag? Hast du mal geguckt, ob die Caches, die da erwähnt werden, alle noch, ob es die noch gibt? Nee, ich habe nach, glaube ich, Cache 2 oder 3 gedacht, ach, nee. Okay. Weil da stand irgendwo was von Vampirschutz und auch einen Nummerncode, so, da ging es schon mit los. Okay. Vampirschutz ist immer gut, ja. Und so, das ging so weiter mit irgendwo, war das hier, glaube ich, auch mit, hier musst du dann eben Bescheid sagen und dann geben sie dir den und so. Und ach nee, solche Geschichten, ja, okay. Es tut mir leid, aber das ist doch nicht die Caches, die ich suche, da wir so Sachen wandern oder was Besonderes, aber nicht so irgendwie auch im Flughafengebäude, also danke, nett gemeint, das ist mir vollkommen klar, aber das ist nicht ganz das. Aber es ist trotzdem ein ausführlicher Bericht. Ja. Also wer da Interesse hat. Dr. Ringland schreibt gerade, da passt meine Angel aber nicht rein in die Tasche. Ja, Mensch, jetzt wird auch schon bei den, merkst du das? Also, bei den Angeln kommt jetzt auch schon der Schwanzvergleich hier. Meine ist aber zu lang, du. Ja, aber Dr. Ringland, die sollst du doch nicht ausgezogen reinstecken. Ne? Ja, ist nicht wie sonst. Ne? Ja, das ist, man muss alles erklären hier. Und dann habe ich noch bekommen geoadventures.blog. Also geoadventures.blog 2019 11/24, könnt ihr selber suchen, Prag Geocaching, meistgefundenen Geocaching der Welt. Und auch da kurz geguckt und gewusst, ach, naja. Okay. Da waren so ein, zwei virtuelle bei, die gingen, glaube ich. Und dann ging es schon los. Da war so die Kiste, die ist da aufgemacht. Ja, den kam man wohl noch ran, aber ja, das sind alles diese typischen Touristen-Caches. Das ist nicht das, was für mich so ich Optik möglichst einsam, abgelegen Und auf keinen Fall soll mir der Mann von der Touristenzentrale das Ding in die Hand drücken. Trotzdem habe ich da einige mehr rausgesucht. Also so ist es auch nicht. Von daher, ich habe welche. Ich weiß gar nicht, wie viele. Moment, ich muss mal eben gucken. Ich will ja noch wer nach Prag. Vielleicht treffe ich ja irgendeinen da. Man weiß es ja nie. Wo habe ich denn da? Prag. Wo ist Prag? Prag, Prag, Prag, Prag. Das ist das Maze, glaube ich, ne? Ja, das ist das Wichtigste. GCVNTM hat mir einer empfohlen. Den fand ich auch, der las sich ganz gut. China-Syndrom-Cache, genau. Den haben wir mir nicht empfohlen, da haben wir mir hier die Lösung gegeben. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Irgendwo hatte ich schon welche. Also ich habe mir auch schon welche zurückgelegt, so ist es nicht. Also wir haben schon welche, die wir da machen wollen. Vielleicht mache ich tatsächlich dieses China-Syndrom. Mal gucken, wie weit der ist. Das bin ich mal gespannt. Ah, okay. Auch wenn ich mir die Statistik versauche. Kriegen wir schon hin. Die kann man ja in GSAK dann zurückfälschen. So, was haben wir noch? Wo wir bei Tipps sind. Cash-Tipps. Muss das mal zurückfinden, da Planung. Genau, da haben wir alle durch, ne? Ja, sind wir mit allem. Genau, jetzt kommen noch die Cash-Tipps. Muss ich jetzt mal aufmachen. GC9BXYA. GC9BXYA. Und obwohl ich den gemacht habe, ist der auch noch aktiv, also nicht archiviert. Nicht zerstört, nicht beschädigt. So, ich war der Letzte da. Das war, welcher war das überhaupt? Steinbeck und ja, der ist cool. Der wäre auch was für dich da. Da musst du nur den Zuweg finden, ist der Trick sozusagen. Ich sehe schon, die Parkkoordinaten sind relativ weit weg. Okay, ja. Ja, die Parkkoordinaten hatten wir nicht, weil wir wie immer uns eine Runde gebaut hatten. Das heißt, wir kamen genau von der anderen Seite. Und da muss man dann wirklich, das war schon hardcore, da auf den Bahndamm, der einen dann dahin führt, zu kommen. Der ist wirklich kaum noch zu erkennen, der Bahndamm. Erst wenn man drauf ist, dann wird vollkommen klar. Ne? Es ist keine Schienen, nichts mehr da, aber dann ist dir klar, dass es ein Damm ist. Und die Bäume liegen auch schon länger und nicht seit kurzem erst, oder? Genau. Und da kommt sonst keiner hin. Also das liegt wirklich, das liegt mal richtig geil einsam. Da schreien die Kranich und alles vor sich hin. Es ist großartig. Da ist es einfach die Location, die es ausmacht. Ja, guck mal, der ist von 2021 und 22 Loks bisher, ne? Das ist natürlich auch, das sagt schon viel aus. Ne? Ja, der liegt wirklich echt am Arsch der Welt. Und wie gesagt, du musst die Zuweg erstmal finden. Er geht aber von beiden Seiten. Die eine Seite ist nur sehr matschig von der Seite aus, von der wir kamen. Wir haben echt die falsche Seite gehabt. Von den Parkplatzkoordinaten hast du den wesentlich besseren Zuweg. Okay, ja. Schön gegen. Nicht so weit weg. Kann man mal drüber nachdenken. Da ist kaum einer. Das macht Spaß. Also den würde ich wärmstens empfehlen. Und Oldschool, genau, das hat er schön getroffen. Und der zweite ist Up and Down, heißt der. Das ist GC9MZWF. GC9MZWF. Up and Down heißt der. Der ist hier bei mir zur Haustür. Da habe ich mich natürlich schon gefreut, auch endlich mal wieder einen, wo ich so zu Fuß hin kann. Ne? Also, naja, von der Haustür ist ein bisschen geprahlt, aber nicht weit weg. 2 Kilometer Luftlinie. Und ich bin dahin und hab, wie hat er den gelistet? Als D2,5 und T4. Das ist in meinen Augen sehr gute Einschätzung. Ja, aber der Owner weiß eh, was er tut. Eigentlich ist der gar nicht so schwierig. Ich hab dann D5 von gemacht. Also wirklich. Ich hatte einfach gelesen, ab und zu, man liest ja vorher den Text von so einem Multi, ne? Gerade wenn es ein Multi ist, der hoch eingestuft ist wie der. Und guck schon mal auf die Karte, so grob, wo das ist. Und dann habe ich gesehen, gut, das ist da an den Schienen. Ich bin Heike da einen Tag. Wir wollten abends dann doch noch eine Runde gehen. Ich sage, pass auf, wir gehen da mal vorbei, kann ich schon mal gucken, was da auf mich zukommt. Und vielleicht kann ich ja schon Station 1 machen. Dann sind wir da vorbei, wir haben mal schönstes Wetter. Und ich hatte vorher auf der Karte geguckt und war fest davon überzeugt, das muss eine von diesen, da fährt die S-Bahn und unter der S-Bahn sind ja so Tunnel, wo du da so gebückt durch kannst. Sollst du zwar nicht, aber kannst du ja. Und da muss das wohl drin sein. Und die war etwas sehr viel Wasser drin, aber es führt so einen Holzweg durch. Und ich bin auf diesen Holzweg gesprungen, um zu merken, der ist aber nicht fest, der geht nach unten runter. Hatte sich dann schnell erledigt, also an dem Tag. Und dann bin ich dann irgendwann alleine hingelaufen da. Und ich habe diese Tunnel, das glaubst du gar nicht, wie oft ich den in Warthose, also schweißüberströmt abgesucht habe, da nichts gefunden. Und dann eine Viertelstunde denke ich so langsam, das ist doch scheiße, ich muss ja irgendwie einen Anruf, das geht ja gar nicht. Und geh raus und guck mal auf die aufs Handy, ne? Ja, sind noch 40 Meter bis zur Station 1. Ich habe geguckt, das sind noch 100 Meter, da vorne ist der Tunnel. Das passt, das ist er. Und habe das Handy weggelegt. Und das war der Fehler. Ich hätte vielleicht mal erstmal bis zum Ende laufen sollen, nochmal gucken. Und dadurch wurde der dann immer schwerer, sodass ich echt in Warthose auf den Baum klettern musste. Der hatte den nicht gerade unten platziert. Scheiße, davon gab es wieder kein TikTok-Video, ne? Das ist natürlich echt ärgerlich. Also aus dem Loch unten drin gibt es das TikTok-Video sogar. Achso, das war das, okay. Du musstest praktisch klettern, dann hatte ich die. Nee, dann stand da, da habe ich Koordinaten bekommen. So, dann bin ich zur nächsten Station und da musstest du durch unsere, aber du hättest das Problem auch, also durch unsere Größe bedingt, musst du da auf Knien in diesen Tunnel rein. Der ist nicht tief und nicht breit, also du hast keine Probleme mit Sauerstoff oder ähnliches, ne? Das ist so 10 Meter sein. Und bin dann durch diesen Tunnel mit meiner Schwarzlichtlampe und habe gesucht und habe dann auch was gefunden, irgendwelche Buchstaben. Und dann bin ich wieder raus. Und wie ich so bin, ich bin halt für Mysteries völlig unfähig. Ne? Ich habe nicht gewusst, was ich mit diesem Buchstaben anfangen soll. Dann bin ich nochmal in diesem Tunnel. Und der war nicht schön, glaub mir, auf Knien da durchzurobben. Und habe nichts weiter gefunden. Ich gedacht, gut, der hast jetzt vielleicht bei der ersten Station was. Bin wieder zurück und wieder mit Warthose auf diesen Baum rauf. Ob ich vielleicht die Rückseite auch noch hätte angucken müssen. Nö, war auch nichts. Dann habe ich endlich einen Telefonjoker angerufen. Und als der mir das sagte, habe ich gedacht, das ist so peinlich, aber ich hätte einfach nur die Buchstaben in Zahlen wandeln müssen, weißt du? Also B ist 2 und so, ne? Ja. Da bin ich nicht drauf gekommen, weiß ich auch nicht warum. Vielleicht, weil ich vorher schon so fertig war. Also habe ich dann endlich die Final-Koordinaten gehabt, gehe zu diesem Final, ne? Und ich wusste ja nicht, ob es Station ist oder ob es der Final ist. Und denk, oh, da ist ja ein Puschel. Das ist bestimmt vom Oder. Ja, und guck da ernsthaft. Ich denke, das kann doch nicht wahr. Ja, wehte so ein bisschen hin und her. Ich denke, ist der Wind oder was. Ne? Und fass diesen Puschel an. Und in dem Moment guckt das Eichhörnchen um die Ecke. Ich glaube, das hat den gleichen Schock wie ich gekriegt. Ich weiß auch nicht, wieso ich das nicht gehört habe. Das muss wohl taub gewesen sein. Ich hatte wirklich dieses Eichhörnchenschwanz in der Hand. Und er fand das gar nicht witzig. Hat dann Vollgas gegeben. Also der war auch nicht krank oder alt, ne? Sondern der war topfit. Also der muss wohl in der Sonne gelegen haben, das genossen haben. Und ich schätze mal, dass der taub war, weil also mich einen Baum hochklettern, nicht zu hören, das ist schon ein Grundstück. Vor allem war es der dritte Baum, also ich war echt schon fertig langsam. Und dann habe ich erst dann habe ich den Paddling endlich gesehen. Also es war schon echt so ein Abenteuer pur. Aber auch selbst ohne, dass man sich so blöd anstellt, den Cache kann ich jedem empfehlen. Also du musst Bäume hoch, du musst in den Tunnel rein und das abwechseln. Also am Ende hast du derart muskelkaterte Beine, beziehungsweise am nächsten Tag, dass sich das alleine schon gelohnt hat. Aber so einen Cache vergisst man halt nicht, ne? Nee. Das sind so die und das passiert oftmals eigentlich nur beim Multi, ne? Also die Geschichten, wenn ich so dran denke, wo du sagst, oh, was war das für eine Aktion? Das waren meistens eigentlich Multis irgendwie, ja. Ja, stimmt, absolut. Also, und dann so Oldschool-Multis, wo du wirklich einfach nur irgendwo hin und Koordinaten und weiter und so. Ja. Also er hat sich einen richtigen Gag draus gemacht. Der heißt ja auch Up and Down, oben, unten, oben, unten. Und dann der Final ist auch nochmal so in dem Niveau. Also genial, auch wenn du die Logs guckst, da schreibt keiner 3-Zeilen-Log, das sind fast alles ausführliche Logs. Der macht einfach Spaß. Also der ist auch so schon top. Ja, stimmt, die Logs sind alle wirklich lang. Also ich hab's nicht mit Nussecken, es hat keine Nussecken gerochen, ich hab's auch nicht angelockt. Ist wirklich ein Witz. Ich hab also ernsthaft nicht gedacht, dass das ein Eichhörnchen ist. Also in dem Moment, wo ich diesen Schwanz anfasste, war das erste Mal, wo ich dachte, oder ist das wirklich ein Eichhörnchen? Und in dem Moment guckte es dann auch um die Ecke, weil es wohl irritiert war, dass ihn irgendwas anfasst. Mit großen Augen, ne? Und ja, also wirklich, du konntest auch sehen, dass es einen Moment zögerte und dann sprang es aber auch regelrecht vom Baum runter auf den Boden und bückelte in einem Schweinsgalopp zum nächsten Baum. Also das kann ich gut verstehen, das Abenteuer. Wer hinterhergerufen, du, da muss ich auch gleich hoch, ne? Ich wär mal von diesem Baum gekachelt. Ich hing ja nur auf 1,50 Meter Höhe oder so. Ich hab echt gedacht, du hast ja dann auch einfach den Gedanken laufen, der auf. Ich denke, ja, klar. Das hat er aber ein bisschen geschmacklos gemacht. Also, weil ich habe nur gedacht, der hat ein Eichhörnchen fake daran genagelt. Weißt du, wegen dem, der also als ich hinfasste, sah das schon, dass das aussieht wie ein Eichhörnchenschwanz. Ich habe gedacht, jetzt hat er da so eine Figur rangenagelt. Ist ja auch eine witzige Idee, aber ist halt schon auch ein bisschen geschmacklos. Ja, war nicht so. Ach, herrlich, ey. Hätte auch Moving Cash sein können. Ne? Ja, wir hätten den Paddling mitgenommen, der hätte ich aber alt ausgesehen. Ja. Ja, herrlich, cool. Ja, also das Oma Rebi ist noch nicht zufrieden. Achso, macht er weiter? Ja, ich muss nachher nochmal lesen, was da noch abgeht hier. Ach hey. Ja, dann sind wir mit der Empfehlung durch. Von mir gibt es keine Empfehlung, mal wieder, weil ich aber auch die letzte Zeit wirklich, also die letzten 4-5 Wochen kaum loskam, aus diversesten Gründen. Der Corona hatte man ja gelesen und ich meine, das Wetter war hier ja auch, also ich... Also es war tatsächlich, ich weiß, ich muss mal gucken, den letzten Podcast hatten wir, glaube ich, irgendwie... Ja, vor 5 Wochen. War 5 Wochen, genau. Ja. Und dann fing aber auch der Regen an. Dann fing der Regen, zum einen der Regen an, dann hat mich tatsächlich diese Einsatznacht mit dem Sturm, hat mich komplett 4 Tage so platt gemacht, dass ich da echt abends nach Hause kam, hingelegt, gepennt, ne? Ich bin zu alt für die Scheiße. Ganze Nacht durcharbeiten. Und danach kam halt Corona. Da haben wir dann auch uns dann ein bisschen zurückgehalten. Ja, und so ging ja der Monat rum. Viel Arbeit und ja, egal. Das Wetter hier wird jetzt besser. Wir müssen auch sagen, also Regen, wir hatten ja, also wirklich, das ist hier aber auch eine Seltenheit. Also, so viel Regen habe ich lange nicht gesehen. Ich bin da mit Heike, gibt es ja auch dieses TikTok-Video da durchs Wasser gelaufen, weil die derart über den Fluss, also selbst die da vor Ort wohnen, haben gesagt, dass sie das noch nicht erlebt haben. Das sind Brücken über den Fluss, wo du eigentlich alles gut abgehen kannst, das sind kleine Flüsschen. Das war alles komplett abgesoffen. Wir mussten da also wirklich bei 2 Grad plus irgendwie barfuß durch das Wasser laufen und so. Also das ist unfassbar, was hier an Wassermassen runtergekommen ist. Also auch selbst hier im Dorf, so ein Feld, das uns absäuft, wo so 10x10 Meter Wasser ist, da waren jetzt 100x100 Meter Wasser. Das ist also unglaubliche Mengen, was wir hier gekriegt haben. Ja, und hier war es tatsächlich seit langem mal wieder so, dass ich in den Garten hinten gegangen bin, so im Halbdunkel zur Mülltonne und mit nassen Füßen wieder reinkam. Wo ich dachte, der ganze Garten steht unter Wasser. Wir haben hier so eine Lehmschicht drunter. Ne? Also dann, wenn dann der Boden voll ist, dann läuft es dann immer nicht mehr weg. Ja, ja. Und das hatten wir, glaube ich, schon 3-4 Jahre nicht mehr, dass wir mal überhaupt, also im Sommer, bei so Starkregenjahr, aber jetzt, dass wir wirklich mal wieder den Garten nass hatten, so Wahnsinn. Ja. Oh, Hoja schreibt gerade, ich habe 2022 noch keine 10 Caches. Ja, dann musst du aber 10 Cache-Frequenz hören. Genau, da bist du unter Gleichgesinnten. Ne? Ich habe tatsächlich, die Tage, weil ich mich das auch innerlich selbst ein bisschen genervt habe, ich dachte, das Jahr fing eigentlich ganz gut an, so Januar ging eigentlich ganz gut, auch wenn jetzt so keine hochwertigen Caches bei waren, aber doch einige gefunden. Und dann jetzt die Tage mal geguckt, bin ich bei einer Quote von 1 Cache pro Tag. Ne? Okay. Geht noch. Der Sommer wird besser. Das geht ja noch. Aber Februar war bei mir auch sehr schwach. Jetzt März war wieder ein bisschen mehr. Aber Februar war bei mir auch echt schwach, weil mir war es echt zu viel Regen irgendwann. Also ich bin dann einfach nur los, weil nach dem Sturm, weil ich weiß, den labern sie alle, aber ist mir egal. Ich mag es nach Sturm durch den Wald. Ich finde das so geil, wenn das alles noch so brüchig ist. Das hat für mich was. Ja, aber es war ja auch wirklich nach den 4-5 Wochen dauergrauem Wetter hier. Eigentlich ist quasi das ganze Jahr war ja relativ grau seit Januar. Ja. Und dann dieser Dauerregen. Ich habe das ja auch gemerkt. Ich habe auch gesagt, ich muss ja mal raus. Ich muss ja irgendwie mal vor die Tür schieben. Ja, auch wenn das Wetter noch nicht so pralle ist, raus. Ne? Ja. Aber wie gesagt, die Empfehlungen kommen auch von mir bald mal wieder. Das wird jetzt nur ein bisschen besser. Ja, Wetter wird jetzt besser, dann geht das auch wieder weiter. Die Mysteries bei Walsrode, Stellinger, die habe ich fast alle gefunden. Mir fehlen noch 4. Also 3 bin ich noch gar nicht angegangen. Der eine war aufgrund des Wetters, da hat sich ein Trecker festgefahren auf dem Acker oder auf der Wiese. Da geht so ein kleiner, wirklich Pfad über eine Wiese. Da war früher schon mal ein Multi, deswegen kann ich den Weg noch ganz gut, wie er mal aussah. Und da hat sich ein Trecker festgefahren und du hättest genau durch die Treckerspur zum Cache gemusst. Und ich wäre da wirklich bis zu den Knien durch den Modder gelaufen. Und dann habe ich gedacht, nee. Also da muss man vielleicht nochmal so 2-3 Wochen warten, dann ist auch da trocken. Weil da bin ich neulich noch wieder vorbei, da ist immer noch recht feucht. Ich muss da auch mal ein paar von machen, aber auf dem Weg in Harz vielleicht mal wieder irgendwie 1-2 Arzt. Also ich sag mal, diese Mystery-Runde da am Vogelpark Walsrode müsste man wahrscheinlich in einer Tour so in einer Stunde durchhaben. So lange halten wir die. Wir machen meistens auch mal Fahrt irgendwo so, dass wir immer mal 5 Minuten Pause haben. Aber wenn du dir in die Ecke mal willst, mal auf dem Sonntag mal so eine Stunde, anderthalb, bist du die Runde wahrscheinlich durch. Oh, das wäre eine Überlegung wert. Können wir sehen, wenn das Wetter schön ist, können wir mit dem Roller runterfahren. Mal gucken. Genau. Vielleicht geht man mal in den Vögelpark und dann danach noch die Runde oder so. Ne? Das war letztes Mal schon so, ich kann aber nicht rein, dann sind die Kinder so enttäuscht. Das ist kein Witz. Nee, wir waren im Vogelpark mit und da kannst du doch irgendwo dieses Honig futtern, ne? Ja, genau, ja. Und Heike hatte, die hat so Schnürsenkel gehabt, die so alle Zentimeter eine andere Farbe haben, weißt du? Mhm. So ganz bunt. Und jetzt kamen die ganzen Kinder, die waren da schon fast am Heulen, weil keiner von diesen verschissenen Papageien ging noch auf diese Honig los, sondern, also ernsthaft, wir haben da auch ein Foto von, auf Heikes Füße saßen so etwa 50 Papageien, die alle an diesen Schnürsenkeln rumrissen. Die fanden sie so faszinierend, dass sie da alle dran rumgezupft haben. Und die Kinder, die waren völlig enttäuscht, die hatten alle ihren teuer gekauften Honigscheiße da und kein einziger Vogel kam. Das war so peinlich. Wir kamen da kaum raus, weil dieses ganze Mistviecher auch nicht von den Schuhen wieder runter wollte. Ich wollte sagen, du kannst nicht einfach rausgehen mit den Dingern. Nee, nee. Das war echt sehr schräg da drin. Das werde ich auch nicht vergessen. Na gut, wollen wir euch zu sehr in die Länge ziehen? Zwei Leute erzählen vom Krieg. Krieg haben wir genug. Genau. Ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich in ungefähr 4 Wochen wieder. Wir machen einen Termin. Ja, die schauen 90 wir Minuten haben wir ja knapp geschafft. Knapp geschafft, genau. Und die Zuhörer sind auch alle fast dabei geblieben. Ganz wenige weggesprungen. Muss mal eben gucken hier. Was ist denn am 17. aber heute? Genau, 2 Wochen sind wir am H. Nee, übernächste Woche sind wir schon am H. 17. habe ich gerade gesagt. Oh, 14. Wäre dann so der Turnusmäßige, ne? Das, also ja, das sieht ganz gut aus. Doch. Also ich habe da auf jeden Fall, muss mal gucken, wann es wird. Ich guck mal rein, genau. Wahrscheinlich vermutlich den 14. April, aber wir schauen nochmal, der Termin kommt dann wie immer über die Kanäle. Ich gehe nicht tatsächlich, da gebe ich recht leider. Ich bin heute auch ein bisschen geschafft. Ach, ich wollte heute eigentlich auch cashen, aber das Wetter war schon wieder so, den ganzen Tag Regen, ich hatte keine Lust. Also morgen gehe ich los. Habe ich mir fest vorgenommen. Dieser scheiß Staub auf dem Auto nach dem Regen. Ja, aber so bei uns war nicht viel Sahara-Staub, ein ganz wenig. Wollte ich sagen, haben wir eigentlich gar nicht so viel. Ein bisschen war. Ja gut, Heikes Auto steht im Carport, meiner war frisch in der Wäsche und Roller habe ich heute gewaschen, also von daher. Ja. Nee, ja, Sommer im Harz, nee, im Sommer sind wir ja in der Pyrenäen, da sind wir einen Berg höher. Genau. Ja, und guck mal nach, so 14, da ist grob angepeilt, würde ich sagen, ne? Genau. Und ich melde mich auch nochmal, ich hatte ja auch, das können wir hier auch schon mal ruhig mal sagen, schon einige Anfragen, ob wir nochmal wieder auf den Berg wollen. Ne? Ja, gerne. Und ich denke tatsächlich, dass da demnächst mal wieder ein bisschen was, also wenn das Wetter jetzt besser wird und so, dann kannst du auch draußen da, mein Gott, nochmal. Auf den Berg gehen wir sowieso nicht mehr, wir machen ja dann ein Parkplatz-Event oder so. Stimmt, mir ist auch nicht ganz klar, was sie eigentlich vorhaben jetzt mit Corona da, ob das jetzt wirklich alles gelockert wird oder nicht, also ob sie das jetzt endlich akzeptieren und das wird jetzt mehr oder weniger zu Grippe umgewandelt oder ob da jetzt noch wieder was kommt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe so das leise Gefühl, unsere aktuelle Regierung ist wirklich bemüht, aber mir kommen die immer so vor, als wenn sie das erste Mal das machen. Ja, genau. Und das ist auch ein bisschen untergegangen jetzt. Ne? Es ist so alles so egal irgendwie. Die Inzidenzen sind so hoch, das wird akzeptiert irgendwie. Guckt doch keiner mehr drauf, großartig. Ja gut, aber wenn du mal ganz ehrlich bist, das ist das, was die Virologen vor 2 Jahren gesagt haben. Irgendwann wird das umgewandelt in vergleichbar Grippe. Und das ist jetzt der Punkt. Also ist mir jetzt auch alles ein bisschen polemisch, dass immer diese Ampel in die Schuhe zu schieben, so nach dem Motto, die machen ja jetzt gar nicht. Ja, sie müssen ja jetzt aber auch irgendwann diesen Schritt praktisch mal du kannst ja nicht jahrelang immer in dieser lethargischen Phase sein. Ne? Das ist, ja, wir haben dann musst du diesen Schritt gehen und sagen, ja, die Inzidenz ist so hoch, die ist sie bei der Grippe aber auch, wir haben nicht mehr so viele Tote, wir müssen jetzt damit umgehen lernen. Ja, das ist, und ich habe das Gefühl, dass sie gerade das jetzt machen. Und das schlägt ja auch um. Also ich hatte mich ja versucht dann abzumelden bei meinem zweiten Hobby, weil ich eigentlich Dienst hätte schieben müssen an dem Dienstag. Ja. Und da habe ich mich beim Chef abgemeldet, der sagt, du müsst ja ohne mich machen. Ich warte auf mein Ergebnis. Dann habe ich bei meinem stellvertretenden Chef angerufen, der hat gesagt, du ohne mich, ich bin in Quarantäne. Und dann ging das los. Dann such mal jemanden. Und da hast du dann mal so festgestellt, das schlägt ja überall gerade ein. Die Kinder schleppen es halt nach Hause. Ja, ist aber uns auch so gewesen. Er weiß überhaupt nicht, wo es herkam. Und hatte auch nur ein bisschen Husten, Schnupfen und sonst gar nichts. Ne? Ja, klar. Und komischerweise erst nach dem 4. Tag, nach Symptombeginn, einen positiven Schnelltest. Vorher nicht. Vorher haben wir gedacht, er hat eine ganz normale Erkältung, wo der Arzt sagte, im Moment geht hier eine Erkältung rum. Ja, ja, ich bin mir da immer nicht ganz sicher, ob dieses Schnelltest, ob das hat für mich was von Lotterie, habe ich das Gefühl. Ja, das ist auch so. Also jetzt habe ich habe auch mal vorher gedacht, die schlagen ja dann irgendwie schon an. Also wenn einer das bei uns hätte und wir testen uns regelmäßig, bei einem von 4 wird es dann mal durchschlagen. Nee. Hat es nicht. Also wie gesagt, der Junior hat es gehabt und der hat dann wirklich am vierten Tag erst nach Symptombeginn einen Ausschlag gehabt und bei uns anderen überhaupt nicht. Ja, deswegen sei das ist mir ein bisschen. Nein. Also von daher. Was gibt es da? Schnelltest-Testi? Was ist das denn? Da muss ich mal eben hingucken. Ja, die zeigen, glaube ich, ein bisschen auf, wie wirksam oder wie zuverlässig die Tests sind. Ach so, ich dachte, da kann ich jetzt über den Bildschirm lecken. Genau. Okay. Lecken Sie die Form eines Coronavirus und wir sagen Ihnen, ob Sie infiziert sind. Ne? Siehst du, da kriege ich gerade den Einwurf, der 14. ist, das ist der Dönerstag. Jo, ja. Macht doch auch nichts. Dann haben wir halt wenig Hörer. Macht auch nichts. Also ich hatte tatsächlich auch gedacht, ein Dönerstags-Event mal wieder zu machen. Habe ich auch jahrelang immer gemacht. Aber da habe ich jetzt gedacht, na, das ist jetzt noch nicht so in der Kneipe quasi in drin. Das halte ich auch noch für tick früh, oder? Ja. Muss ich sagen. Also deswegen aber so draußen am Berg, ich denke mal zum Sommer. Das ist ein anderer Schnack, das sehe ich auch so. Da habe ich auch kein Problem mit. Da im Mai, Juni oder so irgendwie. Da müssen wir mal gucken nach dem Termin, der passt. Und dann können wir demnächst mal was machen da. Ne? Okidoki, dann sage ich auch nochmal vielen Dank unseren ganz, also es sind tatsächlich 18 Hörer noch drin außer uns. Ja. Sehr viel vor Karfreitag. Ja, und nach Karmittwoch. Genau, können wir alle auch schlafen. Ja, genau. Wir gucken mal nach dem Termin, wie gesagt. Und sonst gibt es ja die Konserve. Also da findet sich ja immer ein Weg. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Schreibt weiterhin lustig Kommentare und Postkarten. Genau. Alles klar. Danke euch. Bis dann. Tschö.